Und dann willst du natürlich eine haben, wo du siehst, da viel Liebe reingesteckt ist. Das sieht man in dem. Und ja, er hat seine Freundin dick geschossen und darum musste der weg. Und dann konnte man auch gut verhandeln. Ach, das war jetzt direkt von privat. Privat, ja. Ja, das ist eigentlich immer mit am besten, wa? Alter, der wollte 4 Mille haben. Wie viele Kilometer hatte der jetzt? Das ist die zweite Maschine schon und die hat 30.000 jetzt. Okay, aber das ist ja auch okay für so einen Austauschmotor, sage ich mal als Laie. Ja. Nee, das ist auch okay. Das ist auch okay. Der ist ja komplett sonst geändert. Der ist ja fast nichts mehr original. Das ist mein erstes Auto mit Anhänger zum Fahrzeugkrieg. Für 4.000 hättest du übrigens meinen alten Mondeo kriegen können. Ja, ich habe jetzt aber auch nur 2,2 bezahlt. Ach so, nee, dann nicht. 2,2 habe ich bezahlt. Wobei ich da auch alles erlebt habe. Ich muss ja mal kurz die Musik hochfahren. So, ja, da habe ich wirklich auch alles erlebt bei meinem ja, Gebrauchtwagen- oder Jahreswagenkauf. Also gerade das in Zahlung nehmen eines Fahrzeugs ist nicht so einfach, wie man das sich im Vorfeld denken mag. Nee, also die nehmen ja auch nicht alles, ne? Was hast denn du eigentlich jetzt mit deinem Alten gemacht? War der so total im Arsch oder was? Er war so total im Arsch. Also ich kann dir mal ein bisschen erklären, wie mein Fahren zum Schluss war. Ich hab den Audi 8 Jahre jetzt gehabt. Und ich habe mir den ja damals mit Automatik und so gekauft, weil ich gechillt Auto fahren wollte. Und ich bin auch ein sehr überzeugter Automatikfahrer. Da bleibe ich auch bei. Wenn ich dir gleich was zum Smart erkläre, wirst du sagen, ja, das kann ich auch verstehen. Aber bei meinem Audi war es so zum Schluss, dass wenn der im D, so sagen wir mal, wenn du an der Ampel gestanden hast, ging die Drehzahl so weit runter, dass du das Gefühl hattest, der geht ja jeden Moment aus. Okay, also kriegt er zu wenig, Er kriegt so wenig Anpressdruck irgendwo. zu wenig Sprit wahrscheinlich. Oder sowas. Ja. So, das Problem war aber so extrem, dass der immer kurz vorm Absaufen war. Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzusetzen, war für mich, in den neutralen Gang zu schalten, mit dem rechten Fuß Gas zu geben und mit dem linken Fuß rallye-mäßig auf der Bremse zu stehen, damit er nicht wegrollt. Das ist an der Dorfampel nicht so schlimm und nicht so stressig. Sobald du aber irgendwo in eine Stadt kommst, macht das sehr viel Stress. Das glaube ich natürlich, also. Und es ist nicht schön. Und darum musste der weg. Und ja, ich habe so einen befreundeten Autohändler, der ihn mir dann für 3 Scheine noch abgenommen hat. Das ist okay. Aber Moment mal, der ging aber nicht aus, wenn du ihn auf D gelassen hättest. Es fühlte sich nur so an, oder? Ging er Er auch aus? ist auch ausgegangen. Ah, okay, nee, das geht natürlich dann nicht. Ne? Ja. Aber 3, da kannst du zufrieden sein. Wir haben, wie gesagt, für unseren jetzt noch 4 bekommen. Eigentlich hätte ich mir auch nie im Leben jetzt ein neues Auto geholt, weil ich eigentlich der Meinung bin, solange das Ding fährt, ist es eigentlich in Ordnung. Und unser Auto hat uns überall hingebracht, hat so von den Extras, die es so drin hatte, eigentlich alles, was man braucht. Also Klima ist ja klar heutzutage und Automatik, Navi, Sitzheizung, also Komfort auf jeden Fall da, ja. ja, auf jeden Fall. Also so vom Fahrgefühl war das ein Bombenauto. Von außen war es halt sehr abgelebt, weil dann doch das Passiert einfach. ja ein oder andere Mal irgendwo hingeblieben wurde, seitens Ja. der Frau selbstverständlich, um hier das Ganz Klischee zu selbstverständlich. bedienen. Und für mich war der Knackpunkt, als ich in meinem Urlaub mit dem Auto in die Waschstraße gefahren bin. Und auf einmal, ich saß halt allein drin, weil Melli und die Kleine haben draußen gewartet, weil Mia geht nicht so gerne in die Waschstraße. Ja. Ist nicht so ihr Ding. Und ja, ich saß halt alleine drin, habe keine Musik oder so angehabt und höre auf einmal so aber ganz, ganz vereinzelt immer so ein Tropfgeräusch. Da habe ich mir gedacht, das ist ja ein merkwürdiges Geräusch. Also vor allen Kennst du Dingen, nicht im Auto? ja, im Innenraum erwartet man es nicht. Ja. Und dann habe ich das Schiebedach, diese Zwischentür oder wie man das nennen soll, die man so aufschieben kann, bevor man zum Schiebedach kommt, habe ich da mal zurückgeschoben und sah, wie da so sich immer mal wieder so ein Tropfen löste. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist nicht gut. Das Ja. ist gar nicht gut. Vor allem nicht kurz vorm Winter und so. Und da, wo jetzt ein Loch ist, ja, das wird auf jeden Fall nicht mehr kleiner. Genau, das wird nicht mehr kleiner, das ist Ja, es, ja. das ist das große Problem. Und dann war meine erste Intention, jetzt gehst du mal zum Händler und fragst mal, was so eine neue Dichtung kosten würde. Und ich habe dann schon mal ein bisschen so im Internet rumgesucht, und wenn du da beim Händler das reparieren lässt, ist es meistens schweineteuer, auch wenn es nur sich um eine Dichtung handelt, aber Ein- und Ausbau und alles schweineteuer. Aber man muss es auf jeden Fall machen lassen, weil es besteht halt die Gefahr, dass der Himmel runterkommt, und das ist ein gravierender Schaden, das denkt man gar nicht. Man denkt klebst halt wieder ran, aber nee, das ist ein gravierender Schaden, wenn dir der Himmel runterkommt, da spricht man von 1.000 bis 2.000 Euro Schaden. So, also, dann sind wir mit dem Auto zu meiner Oma gefahren, alles Bombe, hat alles funktioniert. Aber ja, da hatte ich natürlich viel Zeit nachzudenken, und mir ist aufgefallen, na gut, jetzt kommt bald wieder TÜV. Dann musst du Stoßdämpfer neu machen. Dann muss ich eigentlich meine zwei Endtöpfe hinten neu machen, weil ich höre mich schon an, als hätte ich einen V8 irgendwie mit 500 PS unterm Arsch. Also da wird der TÜV mit Sicherheit auch mal hellhörig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also haben wir uns entschieden, wir holen uns ein neues Auto. Und zunächst lag das Augenmerk auf Kia und Hyundai. Aufgrund der guten die Angebote, die haben. Und die Autos sind ja auch relativ günstig in der Anschaffung. Hyundai haben wir dann relativ schnell ausgeschlagen, weil das ist für uns echt problematisch, was das Händlernetz angeht, bei uns so in der Direktnähe. Und wenn ich so einen Neuwagen hole, der darauf angewiesen ist, zum Händler gebracht zu werden, um die Garantie nicht zu verlieren. Dann muss um das Checkup weiter zu pflegen. Genau, da muss schon ein Händler griffbereit sein, sag ich mal. Also Kia. Dann waren wir bei Kia, und ich wurde wirklich noch nie in meinem Leben so unfreundlich von einem Verkäufer jeglicher Art behandelt. Also einfach mit so einer Rotzigkeit, so, ja, weißt du, ich hätte es verstanden, wenn ich da bei BMW aufgelaufen wäre oder so. Mm-hmm. Aber nein, es war halt Kia, also der letzte Rotz nur noch Dacia darunter, so, weißt du? die Autos finde ich trotzdem schön, darum geht's nicht, aber so vom Preis her ist es halt so, ich meine, was hat er sonst für Kunden, frage ich mich da. Ja, also, ist so ein Low-Segment, wie man so nennt. Ja. Mhm. Und dann ging halt es so los, dass er dann mich so angeguckt hat und fast schon gemustert. Ja, welchen wollen Sie denn? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe hier bei Mobile eingesehen, hin und her. Ja, kann ich Ihnen gleich sagen, da können Sie überhaupt nicht handeln, das ist sowieso schon günstig, günstiger geht's gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ihn eigentlich nur mal angucken. Und dann haben wir ihn so angeguckt, Auto passte. Ja, man muss dazu sagen, davor haben wir uns einen Golf angeguckt, und die sind wertiger, deutlich wertiger. Ja, also das ist wirklich nochmal eine andere Kategorie, definitiv. Man kann es nicht vergleichen miteinander, ne? Das ist richtig, man kann es nicht vergleichen, aber ich war überrascht, wie nah dran Kia dennoch ist. So. Ja, klar. Was natürlich so mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, wenn du zum Beispiel dann das Cockpit und so ein bisschen betastest, merkst du, dass das Kunststoff nicht so hochwertig ist? Und dann habe ich mir so gedacht, na gut, jetzt steht der da 8-9 Jahre draußen, Sonne, Kälte, Pipapo, das könnte sich dann doch schon auf solche Komponenten auswirken, weil zum Beispiel bei unserem Mondeo haben sich die Bezüge der Seitenverkleidung, die eigentlich so Leder sein sollten, die haben sich einfach gelöst. Also wenn du das Fenster runtergelassen hast, na, dann ging's, aber wenn du es wieder hochgelassen hast, hingen da so Fetzen an der Seite auf einmal dran. Und da fragt man sich natürlich auch, sag mal, bügeln die das einfach nur drauf oder was? Oder hatten der einen schlechten Tag, der drauf gemacht hat oder so, ne? Im besten, ja, okay, es war aber an allen Türen so. Also das muss dann wirklich die gleiche Pfeife gewesen sein. Oder es ist halt einfach in der günstigsten Art und Weise rangeklebt worden. Und die Befürchtung habe ich natürlich auch bei Kia. Ja. Und der ausschlaggebende Grund, warum ich dann auch gar nicht weiter in Verhandlungen treten wollte, war, als ich so fragte, es war eine Tageszulassung des Fahrzeugs, und ich fragte den Verkäufer, wie viele Kilometer hat er denn runter? 150. Jetzt pass auf. Ja, ist eine Tageszulassung, der lief einen Tag. Dann sag ich, ja, aber in einem Tag kann ich 5 Kilometer fahren oder 5000. Also ein bisschen übertrieben, aber du weißt ja, was ich hinaus wollte. Ja, was wird der schon haben? Vielleicht 150. Dann sage ich so, ja, was wird er denn schon haben? Ja, muss ich nachgucken. Sag ich, ja. Das wird ja nicht das Problem sein eigentlich. Ne? Und normalerweise müsste es ja, dachte ich, auch vorne dran stehen, aber da stand der Tageszulassung 0 Kilometer. Und dann macht das ja keinen Sinn. Wahrscheinlich als sowas, ne? Ja, so. Ja. Und dann habe ich schon zu Medi gesagt, so, fuck it, können wir direkt gehen. Und dann kam noch dazu, bei dem ersten Gebrauchwagenhändler, bei dem wir waren, wegen dem Golf, der wollte uns für unseren Mondeo 3.8 geben. Der Kia-Händler sagte dann so, also ich habe das mal beschlagen, also mehr als 500 kann ich Ihnen nicht geben. Dann habe ich gesagt, okay, dann hat sich's erledigt. Ja, nee, wir müssen ja auch ein bisschen was verdienen. Sag ich, ja, nee, so hat sich erledigt. 500 Euro, also allein die Reifen sind so viel wert, wenn du die abmontierst und einzeln verkaufst. Ja, lächerlich. Und dann ist mir schon klar, dass wenn ich jetzt bei einem VW-Händler, so wie ich es gemacht habe, einen Golf hole, erstmal per se mehr Geld dafür bezahle. Allerdings war das Rundum-Paket für das Auto jetzt für mich so ja, positiv und ich fühle mich da auch vom Verkäufer her sehr, sehr gut beraten. Natürlich verarschen die dich alle, aber ich sage ja immer wieder, wenn man mich so verarscht, dass ich es nicht merke, dann ist es in Ordnung für mich. Dann ist es okay, ja. Genau. Und Da kann der Verkäufer auch nett ins Gesicht lächeln und denken, was hintenrum für ein Arschloch ist. Ja, eins, ne? Alles in Ordnung. Ich muss einfach das Gefühl haben, dass ich mit einem, also ich muss ein positives Gefühl haben, wenn ich das Auto kaufe und muss mich dabei gut fühlen. Und du musst das Gefühl haben, dass er auch dich als Kunden haben will. Einfach professionell gesehen. Ne? Genau. Ja, ja. Und was ich danach gemacht habe, oder nicht danach, sondern kurz bevor wir uns für das Auto entschieden haben, für den Golf. Ich habe natürlich dann bei Mobile geguckt, habe dieselben Sachen so eingegeben und habe mal geschaut, was der da sonst so aufruft an Kosten. Und da war der günstigste mit 600-700 Euro Abstand. So, und da habe ich gedacht, okay, das machst du, das passt. Und wir sind wirklich total verliebt in das Auto. Also das ist ja sowieso mal merkwürdig, wenn man dann am Anfang ins Auto steigt, möchte man gar nicht mehr raus. In einem halben Jahr hat sich das dann auch wieder erledigt, denke ich mal. Ganz genau so ist es. Aber bei mir war es so, ich habe mich dann irgendwann einfach für die Fahrleistung, die ich im Jahr habe, und dazu angemerkt, ich fahre so zwischen 8.000 und 9.000 Kilometer im Jahr, okay, was ja wirklich wenig ist, habe ich mich dann irgendwann entschieden, ja, du musst auch mal so denken, wie die Lebenssituation jetzt ist und wie sie auch vielleicht noch in ein paar Jahren ist, da brauche ich nicht mehr Auto als so ein Smart, um zur Arbeit zu fahren und zurück. Dann habe ich mir aber gedacht, du willst trotzdem was Extravagantes haben, und da habe ich natürlich gesucht, weil wenn du nach Smarts guckst, findest du viele, die total verranzt sind, wo die Leute den wirklich als typischen Zweitwagen benutzt haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut, klar. Und bei dem war es jetzt hier so, dadurch, dass der so viel daran gemacht hat und die ganzen Rechnungen dazu auch hatte, sei es die Folierung, die dir sicher aufgefallen ist, oder das Gewindefahrwerk, die Radreifenkombination und so weiter. Ne, du musst dir ja vorstellen, ich habe hinten 205er Reifen drauf. Echt? Das ist ja dann ne, also das Go-Kart-Feeling, oder? Das so ein bisschen. Ist so einfach. Ja, und das Geilste, und das hört sich jetzt total lächerlich und sonst was an, aber weißt du, was mich richtig anfickt? Ich habe Lenkradschaltung. Ach, so eine WIP? Dingsbums, ja. Das ist cool. Doch, das kann ich so verstehen. Geil. Mit einer Halbautomatik dann dazu, ne? Du musst also nicht kuppeln und nichts, und das ist so geil. Das kann ich mehr als nachvollziehen. Der zieht so ab in der Stadt, ne? Du lässt jeden damit stehen. Also ich kann das wirklich, wie gesagt, mehr als nachvollziehen. Ist jetzt von der Power her vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber als ich zum ersten Mal mit so einer WIP-Schaltung der Halbautomatik gefahren bin, war das mit diesem AMG von meinem Kumpel. Ja, ja. Und das ist einfach geil, mit dem Ding da hinten zu schalten. Also das ist einfach, das macht Spaß. Und bei so einem Smart, wir hatten selber mal einen, die sind so gerade im Stadtbereich, sind die richtig flott unterwegs, weil sie halt leicht sind wie sonst sowas. Ja, und auch mit denen macht das garantiert Spaß. Natürlich, auf der Autobahn ist es mit dem Smart jetzt ein bisschen anders als mit dem ganzen Auto. Ja, ja, aber in der Stadt, also ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Ja. Und wie gesagt, dann die ganzen Sachen, die er gemacht hat, allein die Felgenreifen-Kombination und das Fahrwerk und alles. Ja, und er musste halt verkaufen, ne? Und das war für mich dann natürlich easy. Ja, das ist, wenn es von privat ist, dann natürlich jemand, der unter Druck ist, da hast du natürlich erstmal einen Trumpf in der Hand, kann man sagen. Ich meine, wo findest du noch einen Smart, der auch schon ein paar Jahre hat, der lückenlos Checkheft gepflegt ist? Mit Ölwechsel jedes Mal und vollsynthetischem Öl und allem drum und dran. Das ist halt ideal. Vor allem, nachdem der schon einen Motortausch hinter sich hatte. Ja, Da sagen ja dann viele dann, na fuck it, jetzt ist es eh egal. Und das ist echt nicht schlecht. Und das war übrigens auch nochmal so ein Aspekt bei dem Golf, den wir jetzt geholt haben. Deiner hat ja auch so eine Eigenheit letzten Endes, dadurch, dass er zum einen natürlich sehr gepflegt ist und zum anderen aber noch so ein paar Goodies hat, die sich jetzt nicht jeder einbauen lässt. Ja, genau. Und bei dem Golf war es so, dass das Edition-Modell von VW war. Ja, siehst du allein am Interieur, ne? Ja, genau. Der wurde irgendwie zum 40-Jährigen rausgebracht, und da gibt's auch nur eine limitierte Anzahl. Natürlich wird die jetzt nicht so limitiert sein, dass du... Lass es 25.000 Stück sein. Wahrscheinlich, ja, was ist deutlich. Ist auch egal, aber es ist halt einfach mal was Besonderes, und wenn du das Auto pflegst, ist das in 5-6 Jahren ein Verkaufsargument. Ein Tausender Unterschied unter Umständen. Ja, nicht nur ein Tausender, vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar mehr, ja. Weil bei dieser Innenausstattung, wo du ja die Fotos gemacht hast, das ist ja diese Designstudie, die auch Maserati und so drin hat. Mhm. Von daher richtig cool, und klar ist das auch pflegeintensiv. Da wirst du immer mit einem Spray dran gehen müssen und sowas. Ne? Aber ich meine, besonders in der ersten Zeit, du merkst das ja besonders bei so einem hellen Auto, wie bei dir jetzt, du gehst jedes Mal ums Auto rum und findest immer irgendwas, wo du gerade mal mit dem Läppchen drüber gehst. Ey, heute Morgen, runter zum Auto, hat da ein Vogel drauf geschissen. Ja. So, dann bin ich hoch. Das war die Wut in ja. sich, ne? Diese Wut vor diesem Vogel, der einfach ja. das Auto geschissen hat. Hör mal, das wird noch besser. Also auf jeden Fall gehe ich hoch, sagte Manny, du, da hat ein Vogel drauf geschissen. Sagte, echt? Hier, nimm mal, weiß ich nicht, so ein Feuchtreinigungstuch mit rund. Würdest du, hätten wir nie gemacht bei dem anderen Auto. So, dann ich. Nee, das mache ich nicht, nachher ist da irgendwas drin, das einen Lack angreift. Dann sagt weißt du, vorgepisst und ist scheißegal. Ja. Dann sage ich so, ja, warte mal, jetzt nehme ich einfach mal einen Lappen und mach das mit dem Lappen weg. So, runter, hab das gemacht, danach erstmal bei Amazon so, da gibt's extra Lacktücher, mit ja, denen du das so abputzen auch schon kannst. Bestellt. Ich habe ja, auch schon genau, bestellt. Direkt bestellt, fahre trainieren, komm aus dem Fitnessstudio und kannst du raten, was passiert ist? Hat wieder ein Vogel drauf geschissen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche diese Tücher und zwar schnell. Bei mir ist so, ich habe so gedacht, als ich den gekauft habe, ich habe mich halt direkt in die Optik verliebt. Allein in das Heck von dieser Karre habe ich dir auch geschickt. Die Bilder, ja, ne? Sind schön. Der hat ja diese matte Folierung, matt-schwarz. Ja, ist das und geklebt oder ist das so richtig das lackiert? Das ist in der Fachwerkstatt geklebt. Das ist also, unten drunter ist der komplett original. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, den machst du halt mit Wasser sauber. Kannst natürlich keine Politur verwenden, weil ist ja matt, ja. eher dumm, eher gegenwärtig. Ja, nee, da gibt's dann sogenannten Retailer und sowas, den du vorher ja. zwischen machst. So ein Quatsch, Alter. Aber ja, die haben mich auch am Arsch. Ich hab's alles bestellt. Ich hab die ganze Fliegeserie bestellt. Ja, ich hab auch alles bestellt. Ich hab sogar Gummi, dass der Gummi so schwarz bleibt, habe ich mir was bestellt. Das habe ich noch nie dran gemacht, weißt du, für die Reifen, dass der Reifen so schön glänzt, das habe ich mir bestellt. Dann extra so Alcantara-Spray, das teuerste und mit den meisten positiven Bewertungen auf Amazon. Dann so ein ganz hochwertiges Cockpit-Spray. Ja. Also eher so, ja, das ist 25 Euro, irgendwie 350 Milliliter. Ich schick dir mal gerade ein Bild. Ein extra Fensterreiniger habe ich mir geholt und einen Handstaubsauger. Ja, den du am besten stationär hinten irgendwo einbaust, falls mal einer krügelt. Aber gegessen wird im Auto ja eh nicht, oder? Wird nicht, nee, das haben wir schon gleich gesagt. Ja gut, du kannst nicht, bei diesem Leder und so, das kannst du nicht bringen. Also da musst du schon ein bisschen drauf achten. Und es ist halt, weißt du, wenn du jetzt ein Kind drinne sitzen hast, wenn das hinten ein Schokoladenei ist, da irgendwie so ein Kinderüberraschungsding, ich kann ihr dann keinen Vorwurf machen, aber dann sage ich halt lieber, dass wir 5 Minuten kurz vorm Laden oder nachdem wir eingekauft haben, kurz dieses blöde Ei essen, wenn wir es schon direkt essen müssen, weißt du, und dann ist auch gut. Und sie selber ist ja da auch ganz erpicht drauf, dass das Auto nicht dreckig wird. Gestern, wo meine Schwägerin kam, hat sie auch gesagt, ja, Tante, aber du musst jetzt immer die Schuhe abklopfen, wenn du ins Auto sitzt. Obwohl wir gar nichts gesagt haben. Also wir haben nicht irgendwie zum Kind und auch nicht zu sonst irgendjemand gesagt, hier Schuhe abklopfen. Aber sie kriegt das ja mit. Bullshit. Sie kriegt das ja mit, wie damit umgegangen wird. Ja, genau, das sieht die. Jetzt guck ich mal. Ich habe von Papa Pocho ein Bild geschickt. Mein Vater findet den ja so geil. Der ist auch schon gefahren. Ja, sicher. Der sieht natürlich hinten schon fett aus. Ne? Ja. Ganz schwarz getönt alles, oder? Ja, alles, das muss auch alles eingetragen sein. Dann ist dein Papa da schon am Putzen, oder was? Ja, sicher. Der hatte dann, ja, ich leih mir den mal aus und meinte dann, ihn putzen zu müssen. Cool, aber der sieht von hinten noch fetter aus, als ich das zuerst dachte. Okay. Auch die Felgen und so, das sieht echt ziemlich fett aus für so einen, ich sag mal, für einen normalen, gewöhnlichen Smart. Also, das sieht echt. Ja, die Radreifenkombination muss da eingetragen werden, das Fahrwerk natürlich, dann die Felgen, die ja nach innen gewölbt sind. Ne, und alles, das war schon. Es ist eine Ansage, das Ding. Da ist viel Geld reingeflossen. Also, ja, und jetzt habe ich natürlich geguckt, du kennst dich natürlich damit auch aus. Ich möchte natürlich überall, wo da zum Beispiel Passion, diese Edition draufsteht, da möchte ich natürlich Brabus draufstehen haben, ist ja klar. Ah ja, okay, ja. Das, ich kenne ja, also diese Smart, das war mal eine Zeit lang total in, ja auch bei uns, das von Lorenzer, das ist auch so eine Tuning-Geschichte, die Lorenzer Smarts relativ häufig rumfuhren und Lorenzer ist auch ein Kunde von mir, also ich komme bei denen schon häufiger mal vorbei und da stehen dann und wann auch ein paar Lorenzer Smarts. Ja. Das sind schon so Killermaschinen, hätte ich schon mal Bock drauf, weil die haben natürlich auch noch Power ohne Ende. Genau, die sind ja dann auch noch am Brabus hochgetuned auf 125 PS. Das ist schon eine Ansage. Eine Ansage bei der Kiste, ne? Hätte ich schon mal Bock drauf. Also ich war ja schon überrascht von diesem, was war das jetzt, ein CLA oder was ich da gefahren bin, AMG. War ja schon überrascht, wie der fliegt, aber so ein kleiner Smart mit mächtig Power unterm Hintern, Das wäre schon nochmal was. Also, mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal was rausschlagen. Irgendwann mal meine Frau überreden und sagen, hey, wären zwei Autos nicht sinnvoller? Ja, muss ja auch so sehen, wenn wir die Kleine zum Training fahren und so. Ja. Da muss ich ja nicht mal den guten Golf nehmen. Da kann ich ja einfach für den Spaß einfach auch so ein kleines holen. Ne? Oh, weil die sind wahrscheinlich vom Preis her gar nicht so viel günstiger. Ja. Aber Frauen kann man das erzählen. Das stimmt, na, ja, wobei sie jetzt relativ, zum ersten Mal so relativ selber recherchiert hat, relativ viel, und so ein bisschen geguckt hat, was, weil ich habe zu ihr gesagt, guck mal, was dir gefällt, weil sie ist halt diejenige, die am meisten mit dem Auto fährt. Ja, klar. Und was vor allem deinen Nutzen entspricht. Für mich ist eigentlich das Wichtigste zum Beispiel Automatik, Tempomat, Klimaanlage, Navi. Mhm, ja. So, sie hat gesagt, mir ist es egal, ob ich ein Navi habe, weil ich brauche keins, und mir ist es auch egal, ob ich Automatik fahre. So, dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, also wenn ihr das nicht so wichtig ist wie mir, ich fahre mit dem Auto nicht so oft, deswegen kann ich eher darauf verzichten. Ganze Prioritäten runtersetzen, ja. Klar. Natürlich. Ich meine, ich hätte den jetzt auch als Automatik kriegen können, der wäre sogar da gewesen, hätte 1.300 mehr gekostet. Und wäre nicht in Weiß, sondern in, war auch so ein bräunliches Silber, sage ich jetzt mal. Also, ja. War auch schön, aber diese Weiß. Das macht es dann aus, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, also ich brauche jetzt diese Automatikgeschichte nicht so dringend. Und wo ich jetzt gefahren bin, war ich sowieso begeistert von dem Schaltgetriebe. Was ist das für ein Getriebe? Ist das schon ein 7-Gang-Getriebe? Das ist ein 6-Gang-Getriebe. Ja, okay. Aber ich bin noch nie, also ich habe ja immer nur Automatik gehabt und davor war das letzte Auto mit einem 5-Gang-Getriebe. Also allein das ist schon gut. Und die Art zu schalten ist halt, das ist mittlerweile, das kannst du nicht mehr vergleichen. Unterweich, ne? Ja, kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was ich früher hatte. Nee, wir sind doch die gleiche oder ja ähnliche Generation. Ja. Wir haben doch beide auf dem Golf 2 angefangen zu fahren. Mein erster war ein Dreier-Golf. Das war das erste Auto, was ich mir damals kaufen musste, muss man dazu sagen, weil mein Vater hat das bestimmt. Und ich habe zu dem Verkäufer gesagt, dieser Unterschied vom Golf 3 zum Golf 7, ich fühle mich so, als würde ich in einem BMW sitzen jetzt, wenn ich da mich reinsetze. Also das ist so hochwertig alles. Dass ich also mich frage, was da jetzt eigentlich zum Beispiel in einem Zweier BMW oder so jetzt noch geiler sein muss, um dann den noch höheren Preis zu rechtfertigen. Also das hat mich schon aus den Latschen gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen, was VW da mittlerweile so am Start hat. Also schönes Ding, kann man nur sagen. Hoffentlich haben wir lange Spaß daran. Haben wir alle beide lange Spaß mit den Autos, genau. Ja, absolut. Also für mich ist das jetzt erstmal eine 4-Jahres-Geschichte, weil wir haben da so eine VW entweder du zahlst bar oder machst so eine VW-Eigenfinanzierung, ja, wo du nach 4 Jahren sagen kannst, gib das Auto ab und hol ein neues oder du löst es halt vollends aus und zahlst einen Restbetrag. Und zuerst war für mich eigentlich klar, nee, ich zahle jetzt hier was an und dann zahle ich den in 4 Jahre ab und dann war's das. Und dann fand ich es aber gar nicht so blöd, die Idee, nach 4 Jahren zu sagen, nö, ich hole einen anderen. Also finde ich gar nicht so dumm. Muss man natürlich gucken, ob das dann Sinn macht finanziell und so. Aber ja, jetzt haben wir uns für so eine Option entschieden. Und Stand heute behalten wir ihn. Ja. So, Potsche, heute reden wir über Fußball. Jetzt, das ist richtig, ja. Auch, muss man sagen. Man hört ja im Hintergrund jetzt auch wieder den Hund, der dazu bellt. Die Wölfe heulen, du. Das ist, weil ich die Tür natürlich aufhaben muss. Also ich muss das auch genau wie im Matchmaking bei Counter-Strike sagen, wenn sich Leute darüber beschweren, dass man bei mir schon mal einen Hund bellen hört oder eine Eule hört im Hintergrund. Es tut mir leid, aber ja. Wohnst du in Hogwarts oder was? So ungefähr. Aber diese halt in den Morgenstunden oft da. Aber ganz ehrlich, das ist Moment, halt so, da mache ich nichts dran. Das lasse ich nicht so stehen. Bei dir ist direkt nebendran eine Eule immer jeden Morgen? Ja. Oh, das ist aber schon was eher Ungewöhnliches. Oder was Kleineres davon. Eine Taube vielleicht? Nein, es ist schon so ein Guru-Guru. Guru-Guru macht das? Da würde ich auch mal rausgucken, wenn da vor meinem Fenster... Ich nehme es mal aufnehmen. Ja, jeden Morgen jemand steht oder etwas, was Guru-Guru macht... Nee, aber welcher Hund bellt denn da? Das ist ein Nachbarshund. Ja, ja. Das heißt, da könnte man einen Giftköder auslegen. Ich habe hier noch Giftköder. So eine alte Luftpistole mit 7,5 Joule. Die würde da auch funktionieren. Du, ich wurde zum ersten Mal, wurde bei mir oder von mir ein Facebook-Kommentar gelöscht. Oh, warum? Das war von der Stuttgarter Zeitung. Gab es einen Artikel, Hundeköder in Stuttgart-Möhringen ausgelegt. Achtet auf eure Hunde. Und da habe ich drunter geschrieben, dass das ja eigentlich total rückschrittig wäre, weil mittlerweile könnte man das doch per Drohne irgendwie machen, dass man da die Drohne bewaffnet und auf die Hunde direkt zielt. Und den Kommentar haben sie gelöscht. Aber ich denke mir immer so, dieser Aufschrei ist halt, also dieser Aufschrei über diese Menschen, die da diese Köder auslegen, nicht, dass ich die Menschen gut finde, die das machen, aber ich denke mir immer so, ja, überlegt mal, wie es dazu kommen könnte, dass jemand so geisteskrank ist und alle Hunde töten möchte. So. Und das ist einfach, weil es 5 Idioten gibt auf jedem verfickten Feldweg, die es nicht hinbekommen, ihre scheiß Hunde anzuleinen und davon ausgehen, dass alle Menschen auf der Welt verstehen, dass ihr nicht angeleinter Hund niemanden was tut, wenn er wie ein Irrer auf einen zugerast kommt, dabei bellt, dann muss ich erkennen, ja, ist ja klar, ich will einfach mal spielen eine Runde. So. Und das ist der Grund, warum Leute durchdrehen und irgendwann so eine Scheiße machen. 100 Pro. Ist so. Ja, klar. Da lege ich mich fest. Also gerade, ich meine, jetzt, ich jogge ja nicht mehr, sondern ich fahre jetzt viel Fahrrad. Da geht's dann, ja, also da kann man, hat man einen Geschwindigkeitsvorteil dem Hund gegenüber. Aber ich war zum Beispiel, wo ich bei meiner Oma war, war ich joggen und war so positiv überrascht. Mitten im Wald habe ich 3 oder 4 Hundehalter angetroffen, alle mit Leine. Also da habe ich mir so gedacht, Mensch, guck mal einen an. Funktioniert ja doch. Ja, funktioniert ja doch. Und dann gibt's da auch überhaupt keine Probleme. Die haben lange Leinen und das geht alles nur bei uns hier, wenn ich hier bei uns joggen gegangen bin. Da konntest du einen drauf lassen, dass irgend so ein Idiot seinen Scheißhund wieder nicht an der Leine geführt hat. Und natürlich erschrickt sich der Hund, wenn von hinten auf einmal so ein 1,90 Mensch angejoggt kommt. Sagen wir doch, wie es ist. Ein wahrer Hühne. Ein Hühne. Man muss es so sagen, der hört ja schon die Vibration vorher. Der sieht im Endeffekt. der sieht wie im Jurassic Park schon. Sein Wassernapf vibriert. Die komischen Impulse, die dann. Ich glaube sogar, dass da so ein Schall freigelöst wird, der dann immer so ein Geräusch macht, wie bei diesen Filmen immer. Und das irritiert den Hund natürlich. Und dann ist er völlig perplex, weil so ein Hund, das wissen die wenigsten, die haben ja die Fähigkeit, durch Kleidung zu gucken und dann erkennen die natürlich auch noch, dass ich so gut. Recht, ne? Also natürlich. Und das ist natürlich dann der. Das ist im Endeffekt die Initialzündung für den Hund, einfach aggressiv zu werden. Das ist so ein Schwanzneid, der ja, berühmte Schwanzneid. Ja, so ein Eifersuchtsgedanke, ganz genau. Genau. Das wollte ich gerade anmerken. Das kennt man ja auch, wenn man so beim allmonatlichen Gangbang ist. Wer ist da nicht? Ja, auch so, dass man da, wenn man sich da auszieht, dann kommen, weißt du, alle reden die ganze Zeit, bla bla bla, hier, ja, ich war letzte Woche in Bochum und du machst so ein Essen, okay, hier, und dann lasse ich die Hose fallen und alles ist ruhig. Also, ja, Ruhe im Puff, sagt man ja auch, wa? Eben, man sagt ja auch Ruhe im Pocho, ne? Das ist ja sozusagen nur das andere rum. Und in dem Moment weiß man auch genau, wie der Hund, in diesem Fall, ist es Schwanzneid. Das fällt mir anderes als Schwanzneid. Da fällt mir was ein. Aber ich kann nichts dafür. Das ist eine Anaconda. Sorry, guys. Ja. Da muss man auch mal dazu stehen. Als ich im Urlaub war, und zwar in Südtirol vor einigen Monaten, habe ich abends mal, es gab nur österreichisches und italienisches Fernsehen, habe ich im österreichischen Fernsehen eine Dokumentation über so einen Zwingerclub gesehen. Ja. Und habe mir das halt interessiert angeschaut, vor allem die Gäste, die man da so antrifft. Es waren durch die Bank erstmal nur, jetzt sag mal, so von den Körpern her eher unästhetische Menschen. Ja, das war für mich das erste Merkwürdige daran, dass das ist so immer auch mein Bild von Zwingerclubs. Ästhetik hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob man den Mut hat, sich vor anderen zu zeigen. Das solltest du doch wissen, oder? Ja, Moment. Aber ich kann ja schon beurteilen, ob der Körper, sag ich mal, den Gepflogenheiten so. Es ist ja auch immer Geschmackssache. Es gibt ja genügend Leute. Also ich, um das gleich mal zu sagen, ich würde es begrüßen, wenn da eher ein bisschen mehr dran ist an der Frau, nicht fett, als so eine ganz dünne. Ja, also. Das ist ja auch Geschmackssache. Genau. Aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass dieses, also zum einen erkennt man ja dann trotzdem unter diesen albernen Masken, die sie da immer tragen. Also ich würde mir ja irgendwie so eine Angela Merkel-Maske oder so anziehen, wenn ich da so. Ja, oder so. Gerhard Schröder-Mütze oder irgendwie sowas. Oder was ganz ab. Peter Steinmeier-Maske, das wär's eigentlich so. Dann wüsste ich. Eine Schwimmer-Maske, glaube ich, anziehen. Das wäre aber cool wiederum. Ne? Aber der Polizistensohn, Alter. Man erkennt ja schon so ein bisschen die. Oh, dann haben die oft so Deppenschnauzer oder die Frauen haben so eine Krause auf dem Kopf und so. Und man erkennt das ja dennoch. Und daraufhin ziehe ich diesen Rückschluss, dass da meistens eher, sagen wir, nicht ganz so geile Typen und Damen am Start sind und habe mich natürlich gefragt, warum das so ist. Es muss doch bestimmt auch Swingerclubs geben mit mega heißen Menschen. Und ich denke, das ist genau wie mit einem Bordell zu sehen. Ich meine, du kannst im Dorf oder in der Kleinstadt in den Puff gehen und findest nur Leute, wo du denkst, wow, da muss ich aber noch ein paar Red Bull Wodka trinken. Oder du gehst ins Pascha und hast 11 Etagen, wo du dir was aussuchen kannst, -1. Ist halt der Unterschied. Wie viel Zimmer gibt's denn da eigentlich in diesem Pascha? Du kannst ja einfach mal auf die Homepage gehen. Jetzt die Zimmeranzahl kann ich hier so auswendig nicht direkt aus dem Kopf. Also das ist der größte Puff. Das ist der größte Puff in Deutschland. Oder nicht mehr? Ist das jetzt das Artemis oder wie das heißt da in Berlin? Das weiß ich nicht genau, aber es ist impulsant groß, sagen wir es so. Und es ist auf jeden Fall mal was, was man als erwachsener Mensch einfach mal durchgehend erleben sollte. Was man übrigens ja nicht, die jede Dienstleistung direkt in Anspruch nehmen, wenn man nicht will. Das ist in Köln, wa? Pascha das Köln. Ist Köln. Ja, okay. Ja. Und ja. Ich guck mal nebenbei. Oh, die Webseite wurde aber auch von einem richtig. Also das hat, da hat 1997 angerufen und wollte die Webseite zurück. Also wer die Webseite programmiert hat, der also der war anderweitig, glaube ich, beschäftigt. Nachvollziehbar unter Umständen. So, was steht denn jetzt hier? Also wir haben im Pascha erwarten Sie tolle Sachen. 11 Etagen. Täglich 24 Stunden. Ja. Gibt's da auch hier irgendwie welche Frauen gerade am Start sind? Pascha Laufhaus, oder? Mhm. Ah, hier, das ist ja unglaublich. Gürzanzeigen. Dann gucken wir mal. Also die Erika ist auf Zimmer 423 in Etage 4. Und die Adelina ist da, die Andrea, Mia, schön. Alia, Dea, Ingrid ist da, Morena. Wie geht's alle Namen durch? Silvia und Katja. Das werden auch garantiert die echten Namen sein. Mehr wird hier nicht angezeigt. Ja. Das ist ja, also, ist wahrscheinlich. Also, das ist so, als ob du, wenn du in ein Restaurant gehst, gibt doch du bist doch der Staatenexperte von uns. Ich bin absolut also, Staatenexperte. Da kann man sich doch auch die Kuh vorher aussuchen, wo man dann das Steak von kriegt, oder? In solchen Restaurants war ich ehrlich gesagt. Oder wo du dir den Lobster aussuchen kannst, der noch im Aquarium steht. Ich sag dir, ich war wirklich, weil ich ja nur in New York war, war ich eigentlich nur in Pizzerien und in so Hamburgerbuden, Burgerläden, weil das für mich halt. Die New York-Style-Pizza ist doch eher diese Kuchenpizza, ne? Oder ist das Chicago-Style? Das Chicago-Style. Ne? Nee, es ist, wir hatten eine Pizzeria, das war sowieso die geilste Location, das war eine alte Kirche. Und ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in den Staaten oder zumindest in New York ist es so, dass Kirchengebäude nicht abgerissen werden dürfen, aber verkauft werden dürfen. Also du kannst jetzt sagen, okay, ihr Kirche, da kommt keiner mehr, machen wir irgendwie einen Puff rein. So, natürlich, sag mal, eine Ansage. Aber in dem Fall war es eine Pizzeria, die da drinnen war. Und das war John's Pizzeria. Holy Pizza, ja. Ja, genau, Holy Pizza. John's Pizzeria und die galt auch wirklich so als mit... Die beste wurde uns halt so empfohlen. Also es ist natürlich schwer, das zu verifizieren in New York. Nichtsdestotrotz war das halt eine richtig geile Pizza. Im Endeffekt so, wie man italienische Pizzen kennt. So, so. Dünn und genau. Und ja. Dann waren wir bei Waldis Pizza. Zufällig. Das war die, also kann ich auch wieder so nicht sagen, weil ich habe in diesem Zeitraum immer die geilsten Pizzen ever gegessen. Aber das war auch eine wundervolle Pizza. Die musst du dir vorstellen wie auf so einem Flammkuchenteig. Aber durchaus üppig belegt und ganz lang und relativ schmal, also auch schon von der Optik her ansprechend und so. Die war auch phänomenal. Und das Allergeilste war aber ein Burgerladen, der ist versteckt in einem Hotel. Also der hat nirgendwo Werbung, also steht nirgendwo irgendwie, hier geht's um Burgerladen, gar nichts. Das ist einfach ein Hotel, so. Und du musst ins Hotel an der Lobby vorbei und dann sieht's eigentlich aus, als ob du nach hinten in irgendeine, weiß ich nicht, für die Mitarbeiter in so einen Bereich gehst, da musst du dann einfach weitergehen, da steht immer noch nichts dran. Also das musst du einfach dann wissen und dann kommst du in so einen ganz kleinen Raum und das ist der Burgerladen. So, jetzt denkst du natürlich, ja, da haben die bestimmt mega Soßen. Nee, da gibt's nur einen Cheeseburger. Es gibt nur Cheeseburger, einen Cheeseburger und Pommes. Sonst gibt's nichts anderes. Und ich schwöre dir, der Cheeseburger, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder so einen Burger gegessen. Es ist ähnlich wie bei How I Met Your Mother, die Cheeseburger-Story, ja? Stimmt, genau. Ja, daran musste ich übrigens auch denken, als ich die Folge gesehen habe. Es ist mal original so. Corner Bistro, so heißt es. Corner Bistro. Ja, die genauen Namen konnte ich mir natürlich nicht mehr merken, aber da fühlte ich mich sehr daran erinnert. Ja. Und natürlich hat jeder, der mal in New York war und jeder New Yorker sowieso, die noch eine bessere Pizzeria und noch einen besseren Burgerladen. Aber letzten Endes ist es mir egal. Gut ist dann ausreichend in dem Fall für mich und es war wirklich mehr als das. Also großartig. Ja. So, jetzt, Pocho, Bundesliga ging wieder los. Jetzt muss da ich einfach kann man mal natürlich die Breche direkt schlagen und sagen, gut war mehr als ausreichend beim Freitagabend, beim Spiel Bayern gegen Bremen. Also da war auch gut mehr als ausreichend, würde ich sagen. Ich habe ja vorhin noch mit dem Chris telefoniert. Ja? Ich habe zu ihm so gesagt, ich muss an meinem ersten Spieltag jetzt hier mir irgendwie eine neue Mannschaft für die Bundesliga suchen, die ich anfeuere. Das war wirklich so ein bisschen mein Gedanke, als ich in diesen ersten Spieltag reingegangen bin, welche Mannschaft gewinnt mein Herz, nachdem ja mein Herzensverein in der zweiten Liga gastiert in diesem Jahr. Und ich habe das so ein bisschen abhängig gemacht von dem, wie so die Mannschaften aufgetreten sind am ersten Spieltag. Und da habe ich zu ihm gesagt, also so mein Herz gewonnen hat, und das sage ich nicht nur wegen dir, wirklich Gladbach. Das war so für mich der Höhepunkt dieses ersten Spieltags. Und dann sagt er so, ja, was mit Bayern? Sag ich, ja, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nur noch Europa spielen sehen. Die kotzen mich an in der Bundesliga. Und ich gebe nicht den Bayern die Schuld dafür, dass die gute Arbeit leisten. Nee, sondern das kann man ja auch nicht. Ne? Nee, ich sehe da die Fehler eher bei so Vereinen wie Wolfsburg oder so, die zu einem günstigen Zeitpunkt damals Meister geworden sind und die Champions League gewonnen haben, was erzähle ich denn, in der Champions League waren und eigentlich mit dem Geld zu dem Zeitpunkt sich noch wirklich gute Spieler hätten kaufen können, plus die VW-Millionen, die sie bekommen haben, aber nur Scheiße verpflichtet haben und die PS nicht so richtig aufs Parkett gebracht haben. Die haben Egoisten verpflichtet. Das ist das, was in Wolfsburg nicht funktioniert. Und aber genau diese Vereine, die bräuchte es jetzt, um den Bayern Paroli bieten zu können. Genau. Ja, weil wenn das Dortmund schafft, die ja aus einer wirklich schweren Situation sich wieder befreit haben mit Jürgen Klopp und auch wirklich eine gute Arbeit weiterhin leisten und es gelingt ihnen ja auch mit zunächst überschaubaren Mitteln immer zu noch mehr Geld zu kommen und auch bessere Spieler verpflichten zu können. Dazu gehört natürlich ein großartiges Scouting, wie man jetzt auch bei dem Dembélé da festgestellt hat. Das musst du ja auch erstmal so hinbekommen, dass du den so früh schon am Wickel hast, dass kein anderer Mega-Top-Club der mal dazwischenfunken kann. Und ja, genau sowas fehlt halt, um den Bayern das Leben schwer zu machen, und dementsprechend finde ich es halt so öde, die Bayern in der Bundesliga zu haben. Man muss zusammenfassend sagen, um auf das Spiel auch kurz einzugehen, dass die Bayern meiner Meinung nach in dem Spiel wirklich das gezeigt haben, was sie tun wollen diese Saison. Sie gewinnen mehr als deutlich. Sie gewinnen mit einem Fußball, der ganz anders ist als der unter Pep Guardiola. Sympathischer auf jeden Fall. Bezüglich unbedingter Ballbesitz ist nicht mehr so wichtig. Er ist viel ehrlicher, der Fußball. Es ist vielleicht in den Augen vieler Analysten vielleicht ein Rückschritt. Für mich aber dann auch wieder so ein Schritt hin zu traditionellen Sachen, sonst würde ein Lewandowski auch nicht 3 Tore im ersten Spiel schießen, denn Lewandowski ist sicherlich nicht der Zukunftsstürmer, der immer so hingestellt wurde, als dieser spielende Stürmer jetzt zum Beispiel. Der überragt aber in diesem System, und so entsteht durch einen Gegner, der gefühlt keine Abwehr besaß, dann eine Überlegenheit, die so überlegen ist, dass sie mit einem 6-0 einfach reicht. Weil wenn sie gewollt hätten und ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, wäre das zweistellig ausgegangen. Also, ob das jetzt wirklich ein Rückschritt ist, da möchte ich widersprechen. Denn man muss natürlich einen Aspekt berücksichtigen. Die Bayern haben immer Probleme gehabt in der entscheidenden Phase, sag mal hauptsächlich Champions League, März, April. Da waren sie immer groggy. Man hat einfach gemerkt, dass die offensichtlich konditionell da nicht mehr so dagegen halten können, wie vielleicht nur zu Beginn einer Saison. Und hatten natürlich auch noch Verletzungspech, klar. Aber ich denke mal, wenn du so einen Fußball spielen lässt wie jetzt Ancelotti, der nicht wirklich bis zur 94. Minute von seinen Spielern erwartet, dass die Pressing spielen, dass du da vielleicht auch so ein bisschen mit deinen Ressourcen so einen Ticken besser, dass du die einfach besser dosierst so über eine ganze Saison. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich das sogar positiv auswirkt für die Bayern. Das ist jetzt einfach ein bisschen, ja, auch mal so auf Ball halten geht und ein bisschen cleverer spielen, weil manchmal wirkte das wie so unter Pep Guardiola wie so ein testosterongeschwängerter 16-Jähriger, der einfach nicht wusste, wohin mit seiner Kraft und nur nach vorne und weißt du, immer mit dem Kopf durch die Wand und so. Und sie haben natürlich da hervorragend Fußball gespielt unter Pep Guardiola, und der Trainer ist auch toll gewesen und vielleicht auch wichtig für die Entwicklung des FC Bayern und auch für die Strahlkraft des Vereins, mit Sicherheit nochmal ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie Ancelotti jetzt den Verein zu führen scheint, sofern man das sagen kann, nach 3 Pflichtspielen, vielleicht der erfolgreichere Weg werden könnte. Und erfolgreich heißt Champions League. Sieg. Ganz genau. Du musst da ja auch sehen, dass in der Vergangenheit das Triple mit genau dem gleichen Trainertyp geholt worden ist. Ja, genau. Denn Heinkes ist ein ähnlicher Trainertyp. Älter, gesetzter, trotzdem emotional, weil dieser Mann kommt ja von, der ist ja auch nur bei Top-Clubs gewesen. Mhm. Das heißt, wie mein Vater so schön gesagt hat, der setzt sich immer ins gemachte Nest. Ja, ist richtig. Aber das muss er auch können. Absolut. Weil dieser Trainer muss halt auch mit diesen Spielern zurechtkommen. Das ist auch das, was im Moment bei meinem Club so gut funktioniert. da wird der eine eingesetzt und der andere nicht und im anderen Spiel ist es umgekehrt und es macht nichts. Denn dann kommt der andere rein und macht dann eine wichtige Aktion. Und bei den Bayern ist es so, dass einfach das Ego jedes Spielers meiner Meinung nach irgendwie gekitzelt werden muss. Und das scheint Ancelotti eindrucksvoll hinzukriegen. Und zwar auf eine sehr gechillte. Erinnert mich, kennst du noch die Serie Happy Days aus den 70ern, 60er, 70er Jahren? Nee, der sagt mir jetzt wirklich gar nichts. Happy Days. Happy Days, ja. Und da gab es einen Charakter, das war der Fonzie. Das war so gespielt von Henry Winkler, der so die Coolness in Person war. Der hat immer so eine Lederjacke an und so. Und so wie Ancelotti auftritt, ist halt für mich Fonzie heute. Also jeder, der Happy Days kennt und dazu vielleicht was sagen will, gerne mal anschreiben. Aber der macht das gechillt und der macht das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise und gibt dem Verein FC Bayern München meiner Meinung nach ein Stückchen mehr Sympathie. Denn das Abgehobene, was Pep Guardiola definitiv in sich verkörpert, in seiner Art und so weiter, das noch on top auf den besten Verein in Deutschland war einfach zu viel. Aber so, passt aus deiner Sicht jetzt passt das aus deiner Sicht jetzt zu Manchester City? Es ist denen in England einfach egal. Da geht's einfach nur um Erfolg. Und dann ist es geil, wenn es wie in der letzten Saison einfach Leicester City ist, der den Leuten da einfach mal zwischen die Beine tritt. Ja, absolut. Ähnlich wie es der VfB ja dann in der nächsten Saison sein wird. Oh. Da schmunzle ich nicht nur. Da kommen wir nachher nochmal drauf Moment, zu sprechen. Moment, da mach ich mir eine Kippe drauf an. Also das. Ja gut, dann kann ich ja nochmal kurz so ein bisschen den FC Bayern so als ersten Themenschwerpunkt aufmachen. Ich denke mal, dass die Meister werden dieses Jahr, da muss man kein großer Vorhersager sein, um sowas jetzt als Aussage hier mal zu platzieren. Also ich denke schon, dass Bayern München da das Ding wiederholen wird. Für mich ist halt viel interessanter, ob sie die Champions League gewinnen können. Also ich würde sogar fast sagen, dass mir das Puppe ist, ob die jetzt Erster oder Zweiter werden in der Bundesliga, wobei ich, wie gesagt, stark davon ausgehe, dass sie natürlich Meister werden. Aber das Champions League-Ding, da habe ich so das Gefühl, dass da einige Spieler das jetzt auch für sich irgendwie mal brauchen. So, weißt du, als ja, wie soll man sagen, so als ist das eine Motivationshilfe oder wie, was will ich? Ich würde sagen, als Teil der Vita dann auch. Oder so, ja. Weil ich denke halt, du musst halt in deiner Vita dann auch irgendwann als Topspieler stehen haben, dass du mal die Champions League gewonnen hast. Wobei, du hast mit Neuer schon einen Champions League Sieger. Ja, wenn man jetzt mal einfach so die erste Elf durchgeht, Alaba hat den Titel schon geholt, Boateng war damals auch dabei. Was ja nicht meine Aussage ausschließt, weil die sind halt in einem Top Team, die Champions League jederzeit holen können. Das ist absolut richtig. Aber es ist irgendwie fühlt sich das für mich so an, als ob die Saison nicht komplett ist für diese Top-Spieler, wenn sie nicht zumindest das Champions-League-Finale erreicht haben und eigentlich die Champions League gewonnen haben. Und das ist auch interessant, weil vor, ich sag mal so, 10 Jahren oder 7 Jahren waren wir froh, wenn wir überhaupt im Halbfinale waren, beziehungsweise wenn Bayern es ins Finale geschafft hat. Und jetzt ist Bayern München schon so ein großer Verein, dass neben Barcelona und Real Madrid eigentlich immer nur Bayern München als Favorit für den Titel gehandelt wird. Und das finde ich natürlich schon ziemlich cool. Und das mit eigentlich wirklich vielen eigenen Spielern, also aus der Bundesliga. Also nicht jetzt unbedingt Spieler, die aus England zu uns kommen oder aus Spanien. Nein, eher schon traditionell. Da wird alles, ist alles noch ein bisschen traditioneller, als man es einfach zugibt. Man muss ja auch sagen, dass man, wenn man die Vereinsbrille auszieht, man einfach vor dem Erfolg und allem, was damit zusammenhängt, einfach nur den Hut ziehen kann als Fußballfan. Ende. Was soll man denn anderes sagen? Das ist über Jahrzehnte der erfolgreichste Verein Deutschlands. Ja. Das ist über die Grenzen Europas hinweg eine Identifikationsfigur mit Deutschland zusammen, auch wenn da natürlich dieses Lederhosen-Image dann ein bisschen stört. Aber what the hell? Was interessiert es den FC Bayern, wenn sie damit verbunden werden? Sie werden mit etwas verbunden, sie werden wahrgenommen. Frag doch mal die Leute in New York nach dem VfL Wolfsburg. Naja, also den kennen sie natürlich nicht. Richtig. Aber die Bayern, das muss man an der Stelle natürlich immer wieder dazu sagen, haben natürlich ihre Gelder durch viel Steuerhinterziehung irgendwie dann sich auch, sag ich mal, nicht unter legalen Bedingungen geholt. Ja, muss man immer wieder dazu sagen, es ist ein Betrügerverein. Gute Fuck. Ich habe nur einen Angriffspunkt bei Bayern München, das ist das. Ja, du bist gerade noch in dieser Gebrauchtwagenverhandlung, weil du findest einen losen Gummi, ja, das Auto dreht sich so um 25.000 bis 30.000 Euro, du findest einen losen Gummi und sagst, also da. Also dieser Gummi, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, nee, das kann ich nicht lösen. Also dann machen wir 12. Ja, also. Aber ich finde auch, wie sie sich verstärkt haben dieses Jahr, sehr, sehr clever, mit Mats Hummels dann wirklich so die einzige Schwachstelle, die sie wirklich hatten, so in der Innenverteidigung, haben sie jetzt auch noch gestopft. Und man mag sich ja gar nicht ausdenken, wenn Martinez und Badstuber mal verletzungsfrei durch eine Saison kommen, dann haben die halt zwei Innenverteidiger oder vier Innenverteidiger, die wahrscheinlich in jedem Champions League Team gesetzt wären. Ja, also oder die mit vorne dabei wären. So, nee, keine Diskussion. Also ich weiß es nicht, ob ein Badstuber da bei Madrid oder ja, das wüsste ich jetzt nicht. Aber so ein Martinez definitiv, der wäre dabei bei Madrid in der Innenverteidigung. Ja, natürlich. Das ist allein schon so geil, was die da in der Innenverteidigung jetzt gemacht haben mit einem Move letzten Endes und mit der Aussicht, dass Badstuber und Martinez mal verletzungsfrei durchspielen können und dann gleichzeitig noch so einen Transfer zu tätigen wie mit dem Sanchez. Das ist natürlich auch nochmal fett, dass du einfach so ein Mega-Talent dir da holst. Ja, aber vorher. Du holst ja genau. Du machst es in dem richtigen Moment, wo du gar nicht mit rechnest, dass da bei diesen Ablösesummen und da auch nochmal drauf auf meinen Verein zu kommen, dass für Ablösesummen bezahlt werden, die jenseits aller Vorstellungskraft sind. Ja, weil Borussia hat für Xhaka 45 Millionen Euro bekommen. 45 Millionen. Und da, wie viel haben sie gezahlt? 3? 7? 7? Echt? Haben die so viel bezahlt? Die haben damals viel bezahlt. Ja, also zwischen 7 und 10, glaube ich sogar. Ja gut, aber im Verhältnis ist es natürlich jetzt nicht so viel, sondern war genau. Eine gute Geldanlage. Aber den Sanchez, den hat halt irgendwie keiner auf dem Zettel gehabt. Und als ich den dann im Viertelfinale gesehen habe, in der Champions League gegen Bayern, es war das Viertelfinale, glaube ich, ja, da ist der mir auch aufgefallen und ich dachte, ja, der ist echt nicht schlecht. Und dann präsentieren die diesen Spieler und bei der Europameisterschaft war es einer der wenigen, die wirklich auf sich aufmerksam gemacht haben. Und da muss man natürlich auch wieder den Hut ziehen, weil ich gehe mal davon aus, wenn Bayern dann nicht vor der Euro zugeschlagen hätte, dann wäre das wieder so ein Fall geworden wie James Rodriguez oder so. Einfach aufgrund der Strahlkraft vom Turnier dann direkt zu einem absoluten Megaverein, der viel Geld hat. Er ist ja nicht glücklich bei Real Madrid. Er ist ja nicht glücklich. James Rodriguez. Nee, James, ja. Ja, das denke ich mir. Ich meine, du gehst da hin, bist so mit der umjubelste Spieler bei der WM 2014 und sitzt danach nur noch auf der Bank. Also das war ja, seitdem dann Zidane da am Ruder saß, dann war es ja völlig aus mit dem Vogel. Das ist wohl wahr. Also, aber schade drum, ne? Ich frage mich, warum er halt nicht geht. Ja, man lässt sich halt blenden. Du siehst ja auch, der muss ja dann definitiv, der wird ja nicht für 2,50 Euro darüber gekommen sein, gehaltsmäßig. Und da muss ja erstmal ein Verein bereit sein, mindestens genauso viel zu bezahlen wie Real Madrid. Zum einen ja, aber zum anderen ist er noch so jung, dass er eigentlich heiß. Sonst gehst du nach Asen. Ja, aber der muss ja heiß eigentlich sein, der muss ja brennen, der muss ja jetzt spielen wollen. Der ist ja, weiß ich nicht, 22, 23, als der nach Madrid gewechselt ist. Also wird er jetzt 24 oder sowas mit dem Dreh rum sein. Und der müsste ja eigentlich jetzt ein fester Bestandteil eines Top-Teams sein. Und ja, du bleibst ewiges Talent. Ja, aber dann muss er doch, wie gesagt, einfach so sich denken, okay, jetzt muss ich hier weg, ich muss einen anderen Weg gehen und dann muss ich unter Umständen auch in Kauf nehmen, dass ich ein bisschen weniger Kohle bekomme und ja, möchte dann trotzdem meinen Weg gehen. So, das ist die halt. Sind alle so beratergesteuert, die Jungs, die so. Das ist wirklich nicht zu fassen. Aber ich sehe gerade, warte mal, Pocho, ich sehe gerade, ich habe hier ein Bild gefunden von seiner Frau. Und da sieht die original aus wie ein Mann. Ich schick dir jetzt mal einen Link hier via Skype. Ja. Und du bist ja wirklich ein Frauenkenner. Und dann sagst du mir mal bitte, ob das nicht. Also, das ist doch ein Transvestit. Das habe ich doch wieder aufgedeckt hier gerade. James Rodriguez ist mit einem Transvestiten zusammen. Das ist ein Transvestit, oder? Also da, wenn ich. Nee, das geht zu weit, was ich jetzt, oder? Du darfst ja alles sagen. Das ist ja der öffentliche Podcast hier. Von das ist ja alles Satire auch, von daher alles, ist ja egal. Alles also wenn ich im nächsten Thailand-Urlaub bin, da würde ich vor sowas aufpassen. Das ist schon so, oder? Aber es kann natürlich auch sein, das sieht fast aus wie seine Mutter, wenn man sich jetzt den James Rodriguez daneben so anguckt. Das sieht gar nicht aus wie seine Ehefrau. Sieht ein bisschen aus wie bei der Kommunion damals, ne? Also. Das gibt's doch gar nicht. Also wie kann man denn. Naja, das ist vielleicht auch so eine Scheinbeziehung. Ich guck mal, ob wir hier noch andere Bilder. Pass mal auf, ich habe jetzt einfach das nächste Bild angeklickt, schicke ich dir jetzt auch. Und da gibt's keine Zweifel mehr. Also jetzt was. Warum sieht man jetzt das Glied? Ist was? Jetzt guck hin hier. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Mann. Hey, hey. Das ist doch ein Mann. Ja, nee, ja. Aber, also es sind schon, Jetzt stell dir mal die Haare. Jetzt stell dir mal die Haare weg. Ja. Mach dir mal mit dem Finger so ein bisschen die Haare weg von der Frau. Und dann stell dir diesen Typen in einem Real Madrid-Trikot vor. Das könnte ein Teamkollege sein von ihm. Das ist Sergio Ramos mit einer Perücke. Sag's dir. Was war ja das Porno-Quartett? Aber ich glaube. Torres, Guti und Ramos, oder wer hat da rumgeführt? Wenn man genau hinguckt, sieht man da so einen Ansatz von Barrett? Ja, auf irgendwas ist da auf jeden Fall. Oberen Bild, weißt du, dieses typische nach 2,5 Tagen auf der Couch? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine jetzt nicht für die jungen Zuhörer. Bei euch ist das ja so, wenn ihr die Scheibe aufmacht an eurem Auto, dann seid ihr ja rasiert. Aber für Männer, die da zuhören, und so nach 2,5 Tagen abends, wenn du Chips frisst auf der Couch, da hast du dann auch so. Und dann die verräterischen Luftballons da hinten noch dran, dass man auf jeden Fall denken soll, jetzt muss man das nächste Bild öffnen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind auf der einen Seite schon die Haare weg. Pass auf, das nächste Bild, was ich dir schicke, da sind auf der einen Seite schon die Haare weg. Und dann, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Mann. Da kannst du mir sagen, was du willst. James Rodriguez ist mit einem Transvestiten zusammen. Für die restliche Figur ist sie sehr breit gebaut vom Schulterblatt her, ne? Also sie ist sehr schulterig, würde ich sagen. Das ist ein Transvestit. Auf dem letzten Bild guckt Ramis aber Bad Guy-mäßig, oder? Ja, da ist er selber enttäuscht, dass man das so offensichtlich erkennt, was das so, hier ist. So, ja, das ist natürlich möglich. Vorhin geht halt Ronaldo gerade, ne? Deswegen kommt er nicht zu Bayern. Das gab's ja auch, das Gerücht, dass James Rodriguez in die Bundesliga zum FC Bayern wechseln würde. Ja, habe ich mal gelesen. Habe ich mir auch so gedacht, das glaube ich nicht, dass Bayern München sich den holt. Ich weiß auch nicht. Also man weiß es nicht, genau. Manchmal denkt man halt, dass gewisse Spieler nicht zu Vereinen passen und dann klick-klack funktioniert's doch. Ja, für mich, da ist wirklich das Ding mit dem Gehaltsgefüge für mich dann ausschlaggebend, weil ich glaube, dass der wirklich in einer anderen Sphäre verdienen wird, denke ich mal. Und Bayern hat ja wirklich Erfahrungen gesammelt mit möglichen zukünftigen Superstars, ich sage nur Götze, die dann ja auf der Strecke bleiben. Und Götze und Podolski sind jetzt zwei Beispiele, die mir sofort in den Kopf kommen. Ein bisschen vielleicht auch Sebastian Rode, ja, der da auch nie den Durchbruch geschafft hat. Wobei bei Rode habe ich das Gefühl, den hat man einfach mal geholt, dass man hat. Also ich glaube, da waren die Erwartungen nicht so hoch. Ich glaube, auch Rode ist so ein Spieler, und das sage ich nicht aus der Sache her, dass er nicht zur Borussia aus Mönchengladbach gewechselt ist, aber Rode ist so ein Spieler, und da auch nochmal auf dieses Gebrauchtwagen-Thema, was hier immer noch so ein bisschen mitschwingt heute immer in der Unterhaltung, durch unseren Kauf, in Anführungsstrichen, in den letzten Wochen. Rode ist sowas wie ein Wicherblatt oder ein Ölfilter, weil den musst du eh wechseln. Und dann ist es gut, dass du den dann im Kader hast. Aber ich finde den ich sag dir ganz ehrlich, Strobel bei Gladbach. Ja, ne. Strobel. Ja, gebe ich dir recht. Aber als der Chaka gegangen ist, habe ich mir schon so gedacht, Mensch, so ein Rode, der würde sehr, sehr gut nach Gladbach passen. Und als dann Dortmund den Zuschlag bekommen hat, habe ich mir gedacht, ja, nee, also das passt natürlich auch sehr gut. Also das ist, also ich finde, das ist für jeden Verein außer den FC Bayern München jetzt hier mal zu nennen, eine Bereicherung für einen Bundesligisten, so einen Spieler zu haben. Ein guter Spieler, Ende, Punkt. Defensives Mittelfeld, gibt es nicht so viele, die auf diesem Top-Niveau überall in jeder Mannschaft passen würden. Der würde ja nicht nur zu Borussia aus Dortmund oder aus Gladbach passen, den könntest du ja auch in eine Mannschaft stecken wie Bayer Leverkusen oder sowas. Das würde ja absolut alles funktionieren. Das finde ich übrigens auch so beachtlich, wenn man sich das jetzt anguckt mit Gonzalo Castro und so ein Sebastian Rode, gut, dass du es jetzt ansprichst mit Leverkusen. Das wäre auch eine Option gewesen, dass wir die beiden in Leverkusen sehen. Und aus meiner Sicht war das einer der Probleme für mich war das das Hauptproblem, warum Leverkusen das Spiel gegen Gladbach verloren hat, weil es da in der Defensive im Mittelfeld irgendwie so, da hapert es aus meiner Sicht so ein bisschen. Da sind viele Freiräume gewesen, wenn es schnell gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du die Interviews im Nachhinein und auch jetzt in den Vorwochen von Gladbach ein bisschen verfolgt hast, insbesondere von Max Eberl und so. Man hat so ein bisschen neues Selbstvertrauen. Man ist so ein bisschen stärker im Moment. Aber die haben ja die Saison auch gut abgeschlossen. Also gab es da irgendwie so einen Bruch oder? Nein, das nicht. Aber man ist man hat zwar auch jetzt in den letzten Wochen wieder vom einstelligen Tabellenplatz gesprochen, aber man spricht auch davon, in Europa zu überwintern, was ja einen dritten Platz in der Champions League Gruppe, die nicht verkehrt ist, mal so anzumerken, erreichen würde. Hast du nicht geschrieben, hoffentlich wird es nicht so schlimm wie letztes Jahr? Ja, so ungefähr. Ja, war dann nicht so. Ist doch noch halt noch schlimmer. Aber ist ja egal. Es wären 6 tolle Spiele. Und wie ich dann auch retweetet habe, was du ja auch gesehen hattest, wer Bochum nicht fühlt, weiß nicht, was Barcelona bedeutet. Ja, und ich kann es noch am ehesten nachvollziehen, weil ich genau in der Scheiße drinne stecke, die ihr damals durchgemacht habt. Ja. Und weiß und jetzt schon merke, wie scheiße so eine Zweitligasaison ist. Ja? Ja. Also da wird auch nicht mit Siegen irgendwie dann schöner. Nee, es ist einfach Dreck. Zweite Liga. Es ist halt zweite Liga. Du nimmst es so im Wochenende mit. Du bist auch nicht deswegen zu Hause und guckst es. Bis jetzt schon. Ja, jetzt noch, klar. Ja. Funktioniert ja auch noch ganz gut. Genau, aber wenn ich die Wahl habe, oder spätestens wenn ich jetzt ab nächster Woche wieder arbeiten gehe, die spielen 13:30 am Samstag oder so, dann hat sich, am Samstag ja auch, 13 Uhr oder 13:30, da hat sich das schon erledigt, da bin ich nicht dabei, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Und das gäbe es in der Bundesliga natürlich nicht, wenn ich um 15:30 ein Spiel vom VfB Stuttgart erwarte, dann bin ich zu Hause. Ja, es ist schwer. Es ist schwer, aber nichtsdestotrotz ist das auch manchmal ein reinigender Prozess und vielleicht ist er es auch da. Hoffentlich. Wir werden nachher da noch ein bisschen drüber schwadronieren. Ja. Ich möchte noch kurz bei den Bayern bleiben, weil die Verstärkungen, ja, insgesamt halten sie sich ja an Grenzen. Ich finde aber, das sind zwei absolute, natürlich muss man bei Sanchez noch ein bisschen abwarten, aber es wirkt zumindest so, als ob sie sich da wirklich perfekt verstärkt hätten. Innenverteidigung mit Mats Hummels braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Besser geht's nicht. Du kannst dich fast nicht. Also es gibt aus meiner Sicht keinen besseren Innenverteidiger auf dem Markt, den du da hättest verpflichten können und der Sinn machen würde für so einen Verein wie Bayern München. Deutscher Nationalspieler mit Boateng, also ja, braucht man nicht drüber reden. Dann das Mittelfeld, das ist so für mich der einzige Punkt, wo ich sage, da müssen sie in den nächsten Jahren ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil ich, also Franck Ribéry und auch der Arjen Robben, die haben aus meiner Sicht natürlich so ein bisschen das Problem, dass das Alter ihnen in die Quere kommt. Da wird die Schnelligkeit irgendwann drunter leiden. Sie sind verletzungsanfällig oder anfälliger. Sie waren ja immer schon anfällig, zumindestens Arjen Robben. Und wenn natürlich jetzt so ein Sanchez dann nicht einschlägt, in Diego Costa nicht mehr die Leistung bringt, die man letzte Hinserie gesehen hat und unter Umständen in Kingsley Coman auch noch ein bisschen länger braucht, bis der richtig ins Laufen kommt, dann ist das für mich so das einzige Luxusproblem, das die Bayern haben, finde ich, so über ihre Außen stark zu sein. Ich habe jetzt Sanchez mit dazugenommen. Ich weiß, es ist kein Außenspieler, ist schon klar, aber es ist auch ein Spieler, auf den so ein bisschen die Hoffnungen ruhen, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel so ein Alonso auch nicht mehr, weiß ich nicht, 7 Jahre beim FC Bayern spielen wird, ja. Man weiß es nicht bei Alonso. Man weiß es aber auch nicht. Nach dem Tor, sage ich auch ganz ehrlich, da weiß man es auch nicht so genau, weil man sieht natürlich in der Entwicklung von diesem Alonso-Tor, was einfach ein traumhaft geiles Tor war. Ja. Man sieht in der Entwicklung so als Fußballfan, wenn man es sich anguckt, man weiß schon, wie der Ball reinfliegt. Okay, da steht Alonso, der Ball kommt so an, das muss ein Tor sein. Man weiß es eigentlich vorher schon, aber wie er ihn dann versenkt. Ja, das also ist halt dann Weltklasse. In den 70er, 80er Jahren hat man sowas als so mit der Zunge schnalzen bezeichnet. Absolut. Aber verstehst du, woher ich komme, wenn ich sage, dass man da gerade bei diesen Außenpositionen, weil eben Costa in der Rückrunde, ich will jetzt nicht sagen, dass er da richtig schwach war, aber es war natürlich weit davon entfernt, was er in der Hinserie gezeigt hat. Mhm. Und bei Kingsley Coman habe ich immer das Gefühl, das ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber der ist noch nicht auf dem Level oder ansatzweise auf dem Level, wie jetzt eben so ein fitter Arjen Robben zum Beispiel. Klar. Aber sie haben auf jeden Fall die Tendenz dahin. Das ist auf jeden Fall zu beobachten. Und wenn sie dann peu à peu in den nächsten Jahren halt durch fortschreitendes Alter von Ribéry und auch Robben oder Verletzungen und so weiter dann peu à peu an die Mannschaft rangeführt werden, immer mehr Spiele machen, am Ende der Saison vielleicht mehr Spiele haben als eben genannte, bedeutet das ja eigentlich genau das, was sie wollen. Sie wollen eine schrittweise Entwicklung dieser Spieler auf ein Top-Niveau. Und das erreichen sie damit. Ich glaube, dass da ein Langzeitplan hintersteckt und das wird auch funktionieren. Die Bayern haben natürlich jetzt da auch nochmal Möglichkeiten nachzubessern, wenn sie merken würden, es klappt nicht. Es fehlt noch was, dann wird gerade was geholt, ist ja nicht das Problem. Ja, so sieht's aus. Aber man muss ja auch irgendwo mal so ein bisschen nach Problemen suchen und die vielleicht auch herbeireden, wenn man sich auf eine spannende Saison freuen möchte. Ja, und du hast eben den Gewinn der Champions League genannt als spannendes für den normalen Zuschauer der Bundesliga. Ich sehe da noch ein ganz anderes Argument. Ich sehe, wie groß wird der Abstand von Team 2, 3, 4, 5 zu Team Nummer 1 FC Bayern sein. Der war in der letzten Saison enorm groß. Was glaubst du denn, wer das zweitstärkste Team ist? Best of the rest. Es ist sehr, sehr schwer. Aber es wird wohl Dortmund sein. Alleine vom Kader her, alleine vom Trainer her, den ich absolut nicht leiden kann. Ja, wirklich nicht. Ja, das bei mir schwankt es mittlerweile zwischen, also zu Beginn der letzten Saison haben wir ihm, glaube ich, alle Krankheiten an Hals gewünscht, die es gab. Mittlerweile ist es bei mir so, es schwankt ab und zu. Manchmal bringt er mich zum Schmunzeln. Da bin ich halt genauso wie bei vielen Sachen, die ich dann respektiere, aber nicht akzeptiere. Ja, da ist ein Hardliner. Ja, also Thomas Tuchel ist für mich ein, na egal, lassen wir das, aber aber er ist erfolgreich und er formt da ein Team aus Spielern, die wirklich individuell gesehen richtig stark sind. Und die sind auch noch eine Spur stärker als die Spieler aus Leverkusen, als die Spieler von Schalke, als die Spieler, sage ich auch, von Gladbach. Also als er die Vögel da jetzt verpflichtet hat, musste ich mir schon so irgendwie denken, okay, also Hummels ist mit Sicherheit ein herber Verlust für Dortmund. Aber Gündogan und Mkhitaryan abzugeben und dafür Dembélé zu bekommen, den Mohr, den finde ich auch richtig interessant von dem, was ich halt jetzt bislang von ihm gesehen habe. Den Rode finde ich stark. Bei Schürrle und bei Götze, da bin ich bei Jürgen Kohler, die hätte ich nicht gekauft, nicht für das Geld. Also das ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich da gedacht, naja, viel bessere oder unter Umständen bessere für weniger Geld, das wird schwierig und natürlich möchte man ja auch so ein bisschen den Anhang zufriedenstellen, wenn man schon so viel Geld reinbekommt, aber so ein Schürrle, der ein starkes Spiel gemacht hat gegen Mainz, aber eigentlich bislang nie so stark spielen konnte wie in Leverkusen und in Mainz, also sowohl in Chelsea als auch in Wolfsburg hat das irgendwie nicht so richtig aufs Parkett gebracht, hätte ich für so viel Geld niemals verpflichtet. Nee. Absolut. Also, das finde ich ein bisschen. Aber da müssen wir uns dran gewöhnen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Dieses typische, das Geld hätte ich dafür nicht bezahlt. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Weil du siehst, dass diese Grenze von 100 Millionen bei internationalen Transfers auch dieses Jahr schon locker durchschossen wurde. Ja, vor allen Dingen auch mit einem Spieler, wo ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der also einfach mal zurückgeholt wird. Bockbar für so viel Geld zu verpflichten. Ich meine, das ist ein guter. Aber. Oh. Bei Ronaldo habe ich das noch mehr verstanden, weil der, glaube ich, auch von seinem Marketing. Ja, der bringt einfach Geld. Ja, das wird der Pogba auch, aber nicht auf dem Niveau. Und dazu kommt es komplett aus meiner Sicht noch, dass der lange nicht so ein Ausnahmespieler ist wie Ronaldo. Also weil er auch nicht so offensiv spielt. Das musst du ja auch immer mit der Wahrnehmung in Verbindung setzen. Das ist für mich absolut geistesgestört. Also, aber Manchester ist ja da sowieso in diesem Jahr etwas, ja, die sind, glaube ich, ein bisschen beleidigt, weil es zuletzt nicht so gut lief. Die sind einfach ein bisschen pisst. Ja, um auf Dortmund nochmal zurückzukommen, also die haben da wirklich sich richtig, richtig perspektivisch gesehen gute Spieler geholt. Dennoch, mir geht's da so wie dir, es ist schwer zu sagen, wer jetzt da wirklich die richtige Nummer 2 ist. Leverkusen habe ich trotz der Niederlage weiter auf dem Zettel, Gladbach habe ich auf dem Zettel, Wolfsburg muss man mal abwarten. Wirkt erstmal nicht so, dass die da mitmischen können, aber vielleicht ist der Druck nicht ganz so groß, wenn jetzt nicht so ein Megastar verpflichtet wurde oder sowas oder so ein Spieler mit extrem hohen Erwartungen an Bord geholt wurde, denn der fehlt ja dieses Jahr, also wirklich so eine absolute Meganummer haben sie eigentlich nicht verpflichtet. Ist ja auch noch nicht zu Ende, ne? Ist noch nicht zu Ende, das stimmt, jetzt geht ja noch der Bas Dost für 12 Millionen, also vielleicht kommt dann noch irgendwas nach. Schalke, da war ich mir vor dem Spieltag schon unsicher und jetzt würde ich sagen, nee, das wird wieder nix und Gott sei Dank, weil der Weinziel da mit seiner Aktion, das fand ich nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was meinst du? Ja, dieser Wechsel, das hat mich irgendwie angekotzt, also sowohl vom Verein und ich sag gleich eins dazu, ich liebe wirklich diesen Schalker Anhang. Ich finde alle solche Traditionsclubs mit ihren Fans, das finde ich so großartig. Also auch wo ich im Stadion gegen St. Pauli war, das ist so phänomenal, so alteingesessene Clubs mit ihren Fans begrüßen zu dürfen und auch die Stimmung immer mitzubekommen. Deswegen, ich finde den Verein an sich großartig, Schalke. Ja, ich finde, der hat so viel Potenzial, der Verein. Aber immer wieder ist das so, dass sich Leute denken, ja, es liegt ja offensichtlich am Trainer. Wir hatten zwar jetzt unseren Wunschtrainer, der per se noch nicht mal eine schlechte Saison gespielt hat, ja. Der ist in die Euroleague gekommen, das ist jetzt, sag ich mal, nicht ganz so scheiße, ja. Und den schaffen wir jetzt, weil wir jetzt für 3 Millionen Ablöse, das ist die teuerste Ablöse, die je für einen Trainer in Deutschland bezahlt wurde, Markus Weinzierl verpflichten können, der null Erfahrung hat auf der europäischen Bühne. Eine Saison mit Augsburg, ja, ist schon klar, aber es ist keine Erfahrung auf europäischer Ebene. Und der auch noch nie nie wirklich einen Top-Club trainiert hat, ja, der Schalke 04 sein möchte, also das kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist für mich, das ist für mich fast schon lachhaft, wie Schalke da immer wieder die Trainer absägt und an den eigenen Erwartungen scheitert, Jahr für Jahr, und irgendwie nicht ganz versteht, dass da mehr dazu gehört, als ständig einen Trainer zu wechseln und drei Sündenböcke aus der Mannschaft zu suchen, die man dann an den Pranger stellt. Das ist so traurig eigentlich. Und ich würde mir wünschen, dass Schalke das mal irgendwie auf die Reihe bekommt. Aber ich wüsste nicht wie, muss ich ehrlich sein. Der Heidel, der hat einen absoluten Heel-Turn hingelegt, muss ich sagen. Den fand ich großartig in Mainz. Und seitdem der diesen Schalker Schlüpper da trägt, ist für mich Feierabend. Da ist es eine dumme Sau. Wenn ich den schon reden höre, finde ich den mega arrogant. Also, ja, das ist so, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Das ist wirklich, der schlummerte die ganze Zeit unter so einer Maske. Und jetzt packt er den Heel-Turn aus, du. Aber so ein klassischer Chris Jericho Heel-Turn auch, ne? Wo du gar nicht mit rechnest, weißt du? Mit der blinkenden Schalke-Jacke steht er jetzt da. Ja, also Dortmund, wie gesagt, gehört auch dazu, gar keine Frage. Hat auch überzeugt gegen Mainz eigentlich. Ne? Also ein gutes Spiel macht Schürrle natürlich an jeder Aktion, wie du eben sagtest, beteiligt. Die haben auch im Supercup gut gespielt gegen Bayern, fand ich. Also da sind sie so ein bisschen an sich selber gescheitert und Bayern dann halt eiskalt das Ding mit 3-0 gewonnen. Aber eigentlich war Dortmund die Mannschaft, die mich da am meisten begeistert hat beim Supercup-Spiel, muss ich sagen. Also das sah sehr, sehr gut aus, was sie da gezeigt haben. Und haben dann halt den Abschluss immer wieder versemmelt. Und das war so ein bisschen das Problem. Und man hat jetzt gegen Mainz, fand ich, auch so ein bisschen gesehen, dass die wirken manchmal noch ein bisschen grün, so, weißt du, diese ganze Spielgestaltung, als es 2-0 stand, hatte man das Gefühl, dass sie sich zurücklehnen und das so nach Hause cruisen wollen, wie sonst die Bayern auch können, ja, also 2-0 können die nach Hause spielen oder spielen halt locker weiter und gewinnen 6-0, wenn sie gegen so Mannschaften wie gegen Bremen spielen, und da ist Dortmund noch nicht auf diesem Niveau, und da ist so ein Sokratis, der halt vom dritten Innenverteidiger jetzt plötzlich der Chef geworden ist, glaube ich, ein Ticken zu schwach. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Sinn machen würde, wenn es eine Möglichkeit gibt, nochmal einen Innenverteidiger zu verpflichten, weil auch der Portugiese, den sie da geholt haben, ist halt erstens mal sprachlich wahrscheinlich noch ein bisschen ein Problem und zweitens ist er halt auch noch jung, wa? Also, wer ist denn der eigentlich? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist auch noch so Anfang 20 oder so. Ja, sind die alle eigentlich. Ja, aber weißt du, da sehe ich so ein bisschen ein Problem für Dortmund, dass sie da mal Punkte liegen lassen. Du meinst und einfach, weil dieses Abgefuckte da drin einfach ein bisschen fehlt. Ja, das dieses Abgebrühte. Ja, Abgebrühte, genau. Genau, das fehlt noch ein bisschen. Die haben eine sehr gute Offensive, ich finde auch ein ordentliches Mittelfeld oder ein sehr gutes Mittelfeld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die in der Innenverteidigung Probleme bekommen. Ist schwer zu sagen, aber so von dem, was ich da gesehen habe, wie man sich dann in den letzten Minuten gegen Mainz da verhalten hat und wie einfach Mainz da das 2-1 machen konnte, siehst du eigentlich so bei einem absoluten Top-Team eher selten. Ja, kann ein Ausrutscher gewesen sein, es war auch unheimlich heiß, muss man mal abwarten. Darf man nicht zu hoch bewerten, aber um jetzt zu sagen, dass Dortmund und Bayern auf Augenhöhe sind, ja, da war mir der Fehler zu eklatant. Und wie gesagt, da sehe ich auch beide Innenverteidiger nicht auf dem Niveau wie eben die Bayern-Innenverteidigung, gar keine Frage. Richtig. Aber ja, um bei Dortmund zu bleiben, ist natürlich die große Frage, wie kriegen die das hin mit diesen vielen Neuen? Zudem natürlich steigen auch die Erwartungen jetzt in der Champions League. Letztes Jahr Europa League, das war ja so erst mehr so ein Fun-Ding, ja, weil sie sich ja dann nachträglich noch qualifizieren mussten und so. Jetzt Champions League, da wollen die Fans natürlich schon gerne überwintern in der Champions League. Und die Spiele werden anstrengender. Der Fokus ist, denke ich mal, auch ein bisschen schwerer, nach so einem Champions League wieder auf die Bundesliga zu richten. Und ich bin gespannt, wie die Dortmunder mit diesen ganzen kleinen Störfeuern dann am Ende zurechtkommen. Also könnt mir vorstellen, dass die vielleicht nur auf Platz 3 oder so landen. Oder 4 vielleicht sogar. Was denkst du da? Du sagst klar Dortmund 2? Ja, also ich glaube schon, dass sie von den Verfolgern, die man so potenziell jetzt da sieht, im Ganzen gesehen das spannendste Projekt, die interessanteste Spielweise und auch das erfolgreichste Team darstellen könnten. Wobei ich da natürlich auch noch mein Gladbach zurückhaltendes Gehen ein bisschen raushängen lasse, weil, und das meinte ich auch mit meinem kurzen, prägnanten Tweet, was ein geiles Team, der Gladbacher Kader, und damit meine ich 18 Leute und nicht 11, wie ich meinem besten Kumpel auch in der Diskussion gesagt habe, der ist richtig stark. Ja. Absolut. Da kommt von der Bank halt mal so ein Hazard nach. Oder ja, genau. Ein Hahn, wenn es sein muss. Das war halt das prominenteste Beispiel. Ich denke mal, weil ja auch, sag mal hier, Schubert sich davor geäußert hat und gesagt hat, das ist keine Entscheidung gegen Hazard, dass er auf der Bank sitzt, sondern ich wollte mit Hahn einfach einen anderen Spielertypen gegen Leverkusen stellen, der dann auch exakt das gezeigt hat, was ich denke. Also, ne? Genau. Und dann wechselt der den aus, bringt den Hazard und der bereitet den nächsten Treffer vor. Also auch da passt wieder alles. Und man hat auch das Gefühl, dass da keiner angepisst ist, weil er auf der Bank sitzen muss. Außer Traoré, der war so ein bisschen angefressen, glaube ich, dass er raus musste. Ja, gut, aber der ist ja auch so, der ist ja dann auf 120%. Ne? Ja, ich glaube, das. Also wenn man den beobachtet, der ist ja so on fire. Ja. Der ist ja so on fire, der ist ja nur am Laufen. Der ist nur am Laufen. Das hat er in Stuttgart, glaube ich, auch schon so gemacht. Richtig. Der läuft ja nur runter und rauf, die ganze Außenbahn, ne? Damit kompensiert er halt seine Schwächen, die er sonst so hat. Er hat halt manchmal auch Probleme, Bälle zu verarbeiten und ja, so. Also, und das durch diesen Einsatz macht er das ein Stück weit weg. Also Zecke Neuendorf. Also jetzt natürlich nochmal anders, aber Zecke Neuendorf war auch so ein Typ, der durch Einsatz. Peter Winhoff bei Borussia zum Beispiel. Ja, oder jetzt, wenn man in die zweite Liga guckt, hier fällt mir auch noch irgendwann ein, wie der heißt. Scheiße. Ja, von Düsseldorf. Ja. Wie heißt denn der von Düsseldorf? Der nicht kicken kann, aber immer vor einen Einsatz gibt. Lumpi Lamberts damals? Nee, der spielt jetzt in Düsseldorf. Der kam von Kaiserslautern mal irgendwann oder von mir aus war er noch dazwischen bei Erzgebirge Aue oder das weiß ich so. Fällt mir nicht mehr ein. Da gibt's auch noch so ein Düsseldorfer, das fällt mir nachher wieder ein. Also so ein typischer Spieler, der durch Einsatz viel wegmacht und Traoré ist halt sauschnell, unheimlich ehrgeizig und will immer alles geben oder gibt auch immer alles und macht damit halt andere Sachen, die andere Spieler vielleicht können, irgendwie weg. Ja, ist darauf auch nochmal zurückzukommen. Es war an einem Samstagabend bei tropischen Temperaturen ein unfassbares Topspiel, was mich 90 Minuten lang oder 95 Minuten lang, um exakt zu sein, richtig an den Fernseher gefesselt hat. Ja. Das hat die Europameisterschaft nicht in einem Spiel geschafft. Hast du auch nicht ein Spiel geguckt? Nein. Ich habe auch noch nicht mal ein Deutschlandspiel gesehen. Ich habe nicht ein einziges Spiel geguckt bei der Euro. Du musst meistens arbeiten und nein, leider nicht. Oder vielleicht auch doch nicht leider. Aber es hat mich, dieses Gladbach-Spiel hat mich so in den Bann gezogen und man hat es wirklich vermisst. Dieses Mitfieber mit seinem Verein und du gehst in so ein Spiel rein und weißt, dass du völlig neu aufgestellt vom Mittelfeld rangehst mit Strobel und mit Kramer. Diego Maradona. Ja, genau. Und du lieferst da ein Spiel ab, wo im ZDF zwar später mehr über die Schiedsrichterentscheidungen als über das Spiel, aber meiner Meinung nach mit einem Top-Spiel und dann noch einem Sieg rausgehst. Das ist richtig geil im Gladbach. Moment, macht Spaß. Also das mit Kramer muss man auch mal sagen. Also das wurde im Vorfeld bei Sky sehr, sehr schön erklärt, was der Unterschied ist zwischen Kramer in Gladbach und Kramer in Leverkusen. Natürlich haben sie sich, du wirst die Vorberichterstattung vielleicht gesehen haben, also diese Szene da gezeigt haben, als er in Leverkusen im Mittelfeld agiert. Ja, und genau. So. Hab ich gesehen, ja. Natürlich ist das, die suchen sich halt eine Szene raus, ja. Und da wirst du es wahrscheinlich auch genauso gut andersrum finden. Dass es mal bei Gladbach nicht so gut klappt und bei Leverkusen besser. Aber dennoch hat man bei dem Spieler immer das Gefühl, als er auch dann den Wechsel bekannt gegeben hat, dass er sich in Gladbach wohler fühlt, einfach so. Dass das, ja, da das passt. Das Bändchen, was da fehlte, ne? Genau. Genau. Und da muss es keine Entscheidung gegen Leverkusen, sondern für Gladbach, wie genau. Er es gezeichnet hat, ja. Und da muss man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt hier vom System her nicht passte oder so. Ich denke mir, wenn Gladbach oder der Schubert so ein System spielen lassen würde, würde der genauso gut da reinpassen. Es ist halt einfach so, dass das letzte Quäntchen fehlte, weil er sich nicht 100% wohlgefühlt hat. Und das kann ich nachvollziehen, wenn du dich da nicht voll integriert fühlst, selber vielleicht irgendwie doch immer mal wieder da an die schönen Zeiten in Gladbach denkst und so, dass dann halt die 10% fehlen. Und das hat man ja letzte Saison gesehen. Das war ja schon eher enttäuschend, sage ich jetzt mal. Oder enttäuschend ist vielleicht zu hoch gegriffen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Nicht dieses weltmeisterliche Niveau, was er schon an den Tag gelegt hat. Richtig. Richtig. Aber es ist so gut zu merken, dass dann ein Spieler zurückgeholt wird für eine Rekordablösesumme. Darfst du nicht vergessen. 12 oder so, war? 15, wa? 15 Millionen. Ja. Aber gut, wenn sich's lohnt. Also aber so, ja, aber guck mal, du hast 45 für Chaka geholt, da kannst du für ein Drittel mal Kramer holen, ne? Ja, absolut. Also da muss man auch mal Eier zeigen. Ich tue es jetzt auch. Da musst du auch mal Eier zeigen. Der Eberl macht einen großartigen Job, was die Transfers angeht. Klar sind da Ausreißer bei. Ne? Der Strobel ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Und der war billig. Guter Transfer. Und der war billig. Ja, ich meine, Ex-Kölner. Ist das ein Thema? Für einen Hardcore-Fan ist das immer ein Thema, wenn der mal einen Geißbock auf der Dings getragen hat. Und der kam ablösefrei, wa? Ja, wa? Ja, das richtig ist natürlich guter Spieler, richtig ja. guter Kämpfer, gefällt mir richtig gut. Wie ich früher gesagt habe, immer mit einem Kumpel, auch Gladbach-Fan, da haben wir immer Leute, die wir toll fanden, die neu gekommen sind, als Trikotmann bezeichnet, als man sich damals noch die Trikots beflockt hat. Ja, natürlich. Und da war dann das, Strobel wäre für mich so ein Trikotmann. Würde ich mir anziehen, genau wie damals halt, oder Stindl im Moment auch. Aber findest du die Trikots auch zu teuer? Ja, natürlich, ich kaufe mir doch nicht für 100 Tacken so ein Ding. Weil ich wollte mir unbedingt ein Großkreuz-Trikot kaufen. Sag mir fest, da kriege ich ein Brabus-Schild für, Alter, da kaufe ich mir das wieder. Und ich dachte so, ja gut, die steigen ja jetzt in die zweite Liga ab, da müssen sie auch mal ein bisschen die Preise runtersetzen. Ja, am Arsch, das kostet immer nur so viel. Und da habe ich gesagt, nee. Jetzt ist der auch noch verletzt, aber egal. Hier der Westergaard, den finde ich auch noch richtig geil. Ein bisschen zu teuer aus meiner Sicht, aber ja, ich finde den so perspektivisch auch ein super Transfer. Ja, sympathischer Typ auch. Ja, und mit seinen 2 Metern, da ist natürlich auch immer so eine Kante, die du einfach mal nach vorne schicken kannst. Der ist kopfballstark, das bringt einfach die Höhe mit. Und das sind dann so, ich denke mal, auf so hohem Niveau, wie Gladbach sich da aufhält, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Solche Standards, wo du dann kopfballstarken Spieler vorne drin hast. Das sind Nuancen, die Gladbach zum ersten Mal bedienen kann. Ja, du kannst zum ersten Mal auf die Spielweise eines Teams reagieren, auch international gesehen, mit der Wechselung von zum Beispiel, wie du es eben erwähnt hast, zwischen Hahn und Azar. Ja. Die völlig unterschiedliche Mechanismen, wie verschiedene Zahnräder, die sich mitten im Uhrwerk auf einmal umstellen, aber trotzdem weiter funktionieren. Also und das ist gut. Das tut gut. Das tut so gut, sowas mal zu sehen bei seinem Team. Das ist so geil. Ich guck gerade euren Kader so an. Gibt's da eigentlich noch irgendwie Handlungsbedarf, ich sag mal, was jetzt so direkt den Sturm angeht? Ja, das darfst du ja mit diesem System überhaupt nicht miteinander vergleichen. Du hast ja nicht mehr diesen typischen Stoßstürmer bei Borussia. Wenn du jetzt vom Stürmer sprichst, sprechen wir von Raphael, oder? Richtig, richtig. So. Du hast Raphael als Stürmer, potenziell gesehen. Aber er ist ja auch irgendwo ein offensiver Mittelfeldspieler. Genau. So, dann hast du über die Flügel meistens 2 sehr offensive Spieler, die auch die Mitte suchen. Und das auch recht gut können. Wer ist denn, da muss ich dich unterbrechen, weil das interessiert mich, wer ist denn jetzt eigentlich rechts außen hat er jetzt Traoré gespielt. So, da hast du ja auch noch so einen Patrick Herrmann. Richtig. Der ja auch noch, also schon was auf dem Kasten hat, kann man sagen. Aber ist das denn so, wenn du mit Hahn und zum Beispiel Hazard spielen möchtest, dass dann Hazard eher auf dem rechts außen rutscht zum Beispiel und dann so ein Traoré oder so ein Herrmann rausfliegt? Oder ist Hazard immer zentral bei euch gesetzt? Oder wie sieht das aus da? Ist schwierig, das zu beurteilen von außen, finde ich. Ich glaube, der Hazard, und das hat auch meine Einstellung zum Transfer damals ja immer so befeuert, den Transfer, den ich sehr, sehr begrüßt habe, ist, dass Hazard sehr variabel einsetzbar ist. Der kann auch ein Spiel einfach die Position, während eines Spiels die Position wechseln. Und darum kannst du den immer bringen. Darum ist er auch von der Bank eine gute Option und ist auch oft auch diese Option. Ist nur die Frage, ob er sich das ewig gefallen lässt. Ja, genau. Da hinten rumzukommen. Mit seiner Qualität. Genau. Und er trägt nicht umsonst. Ich weiß, dass das eine Romantik ist, die mir viele Leute mittlerweile absprechen. Aber jemand, der die 10 trägt. Sag das mal Maxim. Ne? Jemand, der die 10 trägt, der will Aufmerksamkeit, der will der Leader sein. Also die 10 ist auch weiterhin eine Ansage, auch wenn es nicht mehr so ist wie zu Maradona-Zeiten, aber es ist weiterhin eine Ansage. Ganz genau. Ja, also und das macht Hazard nicht umsonst in Gladbach. Ja, und aber ich sehe es richtig, der Hahn ist entweder zentral oder links. Ja. Und der Hazard ist im Endeffekt, kann er überall spielen. Und aber das, er würde in diesen 2 Positionen zentral oder rechts eingesetzt werden. Das heißt, für Herrmann wird es auch echt eng. Ja, na klar. Aber trotzdem, wenn sich mal einer verletzt, ist der andere dann direkt da, um nachzurücken. Das ist auch echt krass, wenn du das überlegst. Patrick Herrmann, aufgrund seiner Verletzung ist der im Endeffekt mehr oder weniger jetzt gefahren, ne? Ja, und aber auch so ein Stück weit jetzt raus aus der ersten Elf. Und der ist ja so eine Bombe gewesen, so vor 1,5 Jahren. Und ich denke, der hat auch weiterhin das Potenzial, absolut. Absolut. Ich würde den auch nicht irgendwie abgeben oder so. Also ich kann, du brauchst so einen starken Kader, um in der Champions League überhaupt bestehen zu können. Ich spiele alle 3 Tage jetzt. Du hast immer Leute, die dann zwischendurch mal auffallen wegen Sachen, die einfach passieren, Muskelverletzungen und so weiter. Ja, und du hast ja auch so mit, ich sag mal, du hast ja trotzdem noch eine sehr junge Truppe, ja, da sind natürlich auch immer noch so Formschwankungen möglich und von daher bist du dann froh, wenn du noch so einen Herrmann als Reserve in der Hinterhand hast. Ich guck mal gerade Altersdurchschnitt hier, ich habe ja hier meine Kicker Sportfibel, übrigens ganz klar verliert Kicker gegen Sportbild. Ich habe mich dieses Jahr für den Kicker entschieden, letztes Jahr Sportbild. Also ich will wieder Sportbild holen. Die ist günstiger, ne? Das Geld ist es gar nicht, sondern die ganze Aufmachung ist alles scheiße hier. 24,48 Jahre ist euer Durchschnitt. Also von den Top-Teams, jetzt gucken wir mal, seid ihr, glaube ich, die Jüngsten. Was hat denn Lederbusen? Lederbusen hat 24,1. Sehr gut, da ist es schon, ist das Duell schon entschieden. Und ja gut, dann lieber ein bisschen älter und 3 Punkte als... Und die Dortmunder doch überraschend mit 25,35 Jahren. Ja, ist doch nicht so eine junge Truppe. Ja, da reißen ein paar das Altersgefüge auseinander. Ja, aber insgesamt, also ich finde, weil du vorhin gesagt hast, Dortmund ist für dich so das interessanteste Projekt in diesem Jahr. Nee, ich sage, dass wirklich Gladbach für mich so der Verein ist, nicht nur wegen diesem ersten Spiel jetzt, sondern überhaupt, der mich am meisten interessiert, so von seinem Potenzial, was er... Also ganz ehrlich, ich traue den Gladbachern eine Menge zu in diesem Jahr. Also das will man wahrscheinlich in Gladbach gar nicht so hören, weil das automatisch, was so hohe Erwartungshaltung, Druck, genau, impliziert. Aber wenn man sich das einfach mal anguckt, was die für einen starken Kader haben, dann also müssen die sich auf keinen Fall hinter so Vereinen wie Dortmund oder Leverkusen verstecken. Genau, das finde ich auch. Das muss man einfach sagen. Und damit meine ich auch diese Entwicklung hin zum Abstand zum FC Bayern. Wir werden niemals in die Reichweite kommen, dass man durch einen Sieg-Niederlage an den FC Bayern rankommt. Aber wenn es irgendwann mal so ist, letztes Jahr waren es, weiß ich nicht, 25 Punkte, wenn es mal nur 9 werden dieses Jahr, das wäre ja mal ein Fortschritt. Ja, und es kann immer so eine Saison geben wie 2007, als Stuttgart da plötzlich vorne steht oder 2000, weiß ich nicht, 9 oder 8 oder was. Das darf man auch nie außer Acht lassen, weil man muss leider Gottes auch sagen, wenn man jetzt zwar eine doch sehr gut besetzte Spitze hat in der Bundesliga mit Bayern und dann hast du so 3, 4 Vereine, die dann auch nochmal in einer eigenen Liga spielen, der Rest fällt dann schon etwas stärker ab, so von seiner Leistung her. Das heißt, im Endeffekt, wenn du nicht völlig geistesgestört bist, so als Dortmund und als Gladbach, gewinnst du die meisten Spiele und es kommt dann darauf an, wie du eben gegen die direkten Konkurrenten wie Schalke, Dortmund, Leverkusen spielst. Und wenn du dann auch noch da die Oberhand behältst, ja, dann hängst du auf einmal doch hinter den Bayern. So, nicht, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Gladbach jetzt hier der Bayern-Jäger wird oder so. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn nach dem 34. Spieltag Gladbach Zweiter ist. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Sechster sind. Also für mich ist da so, das ist so die Reichweite. 2 bis 6 ist Gladbach für mich dabei. Ist richtig cool. Und diese Reichweite muss man auch mittlerweile als Fan einfach mal rausgeben. Ja, absolut. Guck dir den Kader an. Dieses Selbstvertrauen musst du einfach mittlerweile mal haben, dass du sagst, okay, du spielst weiter international. Und du kannst dadurch auch die Spieler holen, die international spielen wollen. Ja, auf jeden Fall, du kannst jungen Spielern die Champions League bieten. Du hast so ein gutes Stadion mittlerweile und eine Peripherie darum, die echt funktioniert. Von daher, ja, zeig mal Eier. Wir sind Gladbach, wir sind jetzt zum zweiten Mal hintereinander Champions League. Und die Leverkusen haben wir ja auch angesprochen, die wurden ja im Vorfeld von vielen sogar als Meisterschaftskandidat genannt. Also zunächst war das für mich überraschend, dann habe ich mir natürlich jetzt hier im Kicker so ein bisschen angeguckt, so wie sieht die Aufstellung aus, was ist das für eine Mannschaft. Leverkusen hat auch wirklich großes Potenzial, aber ich habe das Gefühl, dass der Trainer, der hat so eine, erinnert mich manchmal ein Stück weit an Zorniger, das sind ja auch sehr, sehr gute Freunde, aber der hat so seine Philosophie, die zieht er durch und da bleibt er auch dabei, ganz strikt. Was so ein bisschen Scheuklappen denken, ne? Ja, einerseits ist es natürlich gut, wenn du als Trainer einen klaren Weg vorzeigst, aber andererseits musst du dich ja schon so ein bisschen auch ja mit deinem Kader und mit deinem Gegner dann arrangieren. Also außer die Bayern, das sind die einzigen, die im Endeffekt da so hin und her taktieren können, wie sie wollen und dass dann der Gegner sich an denen orientieren muss. Du musst auch mal die Aussage von Roger Schmidt nach dem Gladbach-Spiel sehen, das 2-1 von Gladbach als Abseitstor zu bezeichnen. Ja, aber das hätte der Schubert andersrum wahrscheinlich genauso gemacht. Na, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Diese Fußspitze, wie soll man das? Das ist lächerlich, gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Der Fehler wurde halt auch schon, das ist ja auch immer das, wenn sie über diese Abseitstore diskutieren, das ist ja nicht der Fehler. Der Fehler ist ja davor passiert. So. Ja. Und wenn du halt davon redest, dass eine Fußspitze von 5 Zentimetern abseits war, ja, also wenn ich mich auf sowas verlassen muss bei einer Abseitsfalle, dann, Ja, aber wenn sowas durch irgendwie einen Videobeweis dann zurückgepfiffen wird, dann gute Nacht, Johanna. Nee, das darf nie kommen. Also ich verstehe, Videobeweis kannst du bringen, aber bei solchen Situationen, Oder du musst es so machen, dass es dann ähnlich wie beim Football oder so Konsequenzen hat, wenn der negativ ausgeht für dich. So, oder wo ist denn das so, bei welchem Sport, wenn der, ach genau, beim Ringen ist das so, wenn der Trainer sagt, hier, da möchte ich einen Videobeweis, da sehe ich die Entscheidung anders, wenn die dann als die Entscheidung bestätigt wird und dein Widerspruch praktisch nicht stattgegeben wird, dann bekommt der Gegner noch einen Punkt. Okay. Und das wäre dann zum Beispiel so eine geile Bestrafung, dass du dann weil du denkst, da ist was passiert. Kriegst du irgendwie einen Freistoß oder einen Elfmeter. Das muss man sich irgendwie anders durchdenken. Elfmeter und Tor oder so, das macht alles keinen Sinn. Aber irgendwie müsste die Bestrafung so hoch sein, dass man sich wirklich hundertprozentig sicher sein müsste, dass man jetzt hier Widerspruch einlegt und den Videobeweis fordert. Ja. Weil der Videobeweis, zum Beispiel, wenn sie halt immer sagen, ja, bei der NFL und Pipapo, da ist das alles genauso geregelt. Ja, aber da lebt der Sport von mehr als nur von so einer einzelnen Entscheidung. In dem Fall war das nämlich, im Fußball gibt's halt immer nur so zwei, drei solche Entscheidungen, die über Sieg und Niederlage. Genau. Und beim Football gibt's solche Entscheidungen fast in jedem Spielzug. Also, wenn die von hinten anfangen, nach vorne zu brechen, wirst du in jedem Spielabschnitt sozusagen irgendwann so eine Situation haben, die man nochmal nachbesprechen oder sich angucken könnte. Und deswegen, ich weiß nicht, zum Fußball, ich bin eigentlich für Videobeweis einerseits, aber wenn ich dann solche Situationen habe, dann finde ich es eigentlich so besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gleicht sich eh immer aus. Also diese bereinigte Tabelle zeigt das ja oft, dass es gar nicht so eklatant ist mit den Fehlentscheidungen, wie man manchmal das Gefühl haben mag. Ja, absolut. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie die Leverkusener sich jetzt da so mit dieser ersten Niederlage wie sie die wegstecken. Weil ich glaube, die tat schon sehr, sehr weh. Also dieses 1-1 hätten sie auf jeden Fall verdient gehabt. Die waren auf jeden Fall ebenwürdig, fand ich. Hätten sogar führen müssen. Zweimal Latte war es, glaube ich. Ja. Da kann man auch nochmal drüber sprechen. Haben die jetzt das Spiel verloren, weil sie zu offensiv gespielt haben? Das war ja danach das große Thema. Oder war es dann einfach so, dass sie dann im Mittelfeld irgendwie das nicht so richtig, die sind da nicht so kompakt, wie man sich das eigentlich wünschen würde für ein Top-Team, finde ich. Du siehst ja alleine an dem 2-1 und auch aus der Bewegung zum 1-0, dass schnelle Spielzüge gegen Leverkusen funktionieren. Das schnelle Umschaltspiel, Umschaltspiel, das funktioniert bei Leverkusen. Die haben immer Probleme gehabt, wenn der Gegner schnell nach vorne gespielt hat. Genau. Und das ist halt im Moment die Angriffsfläche dieses Teams. Da muss man sich halt auch fragen, wie es, also mich hat das gewundert, dass der den Brand zum Beispiel draußen gelassen hat. Das hat mich wirklich gewundert. Okay, wahrscheinlich hat er sich gedacht, der hat da Olympia gespielt, ist noch nicht bei 100%, aber das hat mich so ein bisschen verwundert. Dann hast du eigentlich mit Baumgartlinger, hast du eigentlich einen Spieler, der diese Lücken zumachen kann, aber der ist natürlich noch neu mit dabei, braucht da wahrscheinlich auch noch ein bisschen, und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auf jeden Fall noch verbessern können, ja, und kompakter stehen können, aber gegen diese Top-Clubs wie Dortmund, Lautern, Bayern, habe ich das Gefühl, dass Leverkusen eben in ihrer Kompaktheit, ja, in ihrer Spielweise des häufigeren mal ins Messer laufen könnten. Also gegen so Mannschaften wie Köln, Schalke oder so, da wird das noch reichen, aber gegen die absoluten Top-Clubs, die bestrafen das halt. Irgendwann. Also da kannst du dir halt vielleicht zwei so Dinger erlauben, die dann nicht verwandelt werden, aber der dritte und der vierte ist dann drin, sowas bei Gladbach auch. Die haben das eiskalt ausgenutzt und stark gemacht, ja. Also von den Vereinen, die wir jetzt so genannt haben, ich sehe da wirklich Stand heute, ja, meine Eindrücke sind natürlich vom ersten Spieltag gefärbt. Gladbach, Dortmund, Leverkusen, das wäre so meine Reihenfolge für die Jungs von Best of the Rest. Und dann geht fast schon der Abstiegskampf los, muss man sagen. Wobei, man muss wahrscheinlich Vereine wie Schalke rausnehmen. Man muss auch so einen Verein wie den FC mittlerweile rausnehmen. Auch wollte ich gerade sagen, ja. Das war eine sehr seriöse Leistung gegen Darmstadt, gegen ein schwaches Team in dem Spiel. Aber man muss dem FC mittlerweile attestieren, dass die keine Gegentore kriegen und vorne die Dinger machen. Und von daher glaube ich nicht, dass der FC irgendwas mit dem Abstieg oder Ähnlichem zu tun hat. Wahrscheinlich gucken die ein bisschen nach vorne. Aber man weiß ja, dass es bei denen recht schnell zu weit nach vorne geht. Von daher lassen wir noch nicht über den FC in der Champions League diskutieren. Nee, das nicht. Aber ich finde, Köln ist ein gutes Beispiel für den VfB Stuttgart. Also was so Entwicklung angeht. Ja. Und ich habe ja immer Gladbach als Beispiel herangezogen, weil ich mich halt an diese Saison erinnere, als Armin Fee Gladbach übernommen hat und Lucien Favre, Armin Fee Stuttgart übernommen hat und Favre Gladbach. Und wirklich Favre dann im letzten Moment dann die Gladbacher noch gerettet hat. War das so? Oder ja, ja. Doch, genau so war es. Und dann hat man ja eigentlich ähnliche Voraussetzungen gehabt damals. Ich würde sogar sagen, dass Stuttgart ein bisschen bessere Voraussetzungen hatte, weil der Kader ein Stück weit besser besetzt war so und das Umfeld eigentlich auch mehr Geld in den Verein pumpen will und wollte. Aber die besseren Transfers und die besseren Rückschlüsse haben die Gladbacher gezogen. Und bei Köln ist es jetzt ähnlich. Die sind aufgestiegen, haben erstmal einen Ball flach gehalten, haben sich sukzessive verstärkt, immer wieder gute Transfers getätigt, wo vielleicht so ein Verein wie der VfB Stuttgart letztes Jahr gesagt hat, was wollen wir mit so einem Modest, ist nur ein Problemspieler. Und ja, ja. Köln erkennt dann, okay, wir nehmen so einen Spieler, weil Potenzial hat er und wenn er sich wohlfühlt bei uns, dann kann das eine richtig gute Nummer werden und sind nicht ganz so arrogant, sage ich jetzt mal, dass sie aussuchen, welche Spieler da jetzt für sie spielen, sondern sie versuchen halt einfach das Bestmögliche rauszuholen mit den Kröten, die sie haben, mit den paar und ich hoffe, dass der VfB sich solche Vereine, hauptsächlich so jemanden wie Köln, als Beispiel nimmt und davon sich so ein bisschen was abguckt, weil die Kölner so über die letzten anderthalb Jahre haben mich eigentlich so mit am meisten überrascht in der Bundesliga. Ja, über die Stabilität halt einfach auch, ne? Ja, und aber auch über die Verpflichtungen, die sie tätigen. Immer wieder gute Spieler holen die sich. Der Bittencourt, ja, da habe ich mich eh gewundert, als der von Hannover nach Köln gegangen ist, zu Beginn der letzten Saison. Weil man hat bei dem immer schon erkannt, dass der hohes großes Potenzial hat. Ja, ist ein bisschen dem Schmadtke gefolgt auch dann vielleicht, ne? Wahrscheinlich ja, genau. Wenn du es jetzt so sagst, ja, dann gebe ich dir da absolut recht. Der Modest war ein richtig guter Transfer. Überrascht hat mich auch der Rudnevs, ja. Also da muss man noch ein bisschen abwarten. Rudnevs ist jetzt mit Sicherheit kein Spieler, dem ich jetzt direkt attestieren würde, dass er... Ja, aber verstärkt das Team. Das kann man ja schon mal vorher sagen. Ist vielleicht auch wieder so ein Modest-Typ. Ja? Wenn ja. Er merkt, ich bin hier willkommen, ja, die Leute wollen mich, dann bekommt er mehr Sicherheit, könnte ich mir vorstellen. Und dann könnte für den FC, also es ist schwer zu sagen, ob es für die Euroleague reicht oder so, aber allein, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das wäre ja schon mal was, ja. Also und das ist jetzt das dritte Jahr, oder, nach dem Aufstieg? Ja. So, das wäre ja schon mal was. Ich denke schon, dass die sich mit Vereine wie Schalke, Wolfsburg, ja, Hertha irgendwie so da tummeln könnte. Sowas, ne? Ja. Genau, da können die mit Sicherheit für Furore sorgen, so in dieser Tabellenregion. Abstieg, ich glaube es auch nicht, dass sie damit zu tun haben. Ich sehe gerade, der Dominik Marot, der sich verletzt hat jetzt am Wochenende, der kommt ja aus Nürtingen. Das gibt's ja gar nicht. Das darf ich nicht mal sagen. Was ist da für eine Posaune? Das gibt's ja gar nicht. Also das war ja falsch gestimmt. Habe ich schon lange nicht mehr gehupt. Das gibt's ja, wenn ich das gewusst hätte, dass es das Geräusch gibt, das hätte ich natürlich nicht gemacht dann. Weil eigentlich wollte ich so ein Horn hier. Hat sich einer beschwert übrigens, weil ich bei MMA-Radio immer dieses Horn drücke. Und es ist so laut, hat er gesagt, da erschrickt er immer und verreißt fast das Lenkrad. Achso, er hört es während der Fahrt, okay. Ja, da erschrecke ich den immer. Ja, das war zum Beispiel was ich mir als erstes bestellt habe, ein AUX-Kabel fürs Radio. Ah, das ist das Schöne bei meinem Auto jetzt. Ja. Ich kann einfach nur einsteigen und dann habe ich das alles auf dem Monitor liegen. Das ist so schön. Hier, okay, Podcast, nee, doch Spotify. Ah, herrlich. Ja. Das ist schön. Dann schön gekühlt von der Klimatronik. Ne? Das ist schön, ja, da kann man es echt aushalten. Ja. Also die Kölner, eigentlich, also ich wollte ja noch viel mehr drüber reden, aber jetzt fällt mir gar nicht mehr ein, was ich da noch sagen wollte. Ich war einfach begeistert, wie die gegen Darmstadt zugegebenermaßen nicht unbedingt starkes Team, aber wie die sich da präsentiert haben, die hätten ja eigentlich 3-0 in der ersten Halbzeit schon führen müssen. Wirklich ein Bombenspiel da in den ersten 20 Minuten gezeigt, danach auch sehr, sehr stark. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Übrigens, der Rudnev, sehe ich gerade, hat eine Durchschnittskickernote bei 90 Spielen von 4,19. Nicht so überragend, ne? Der beste Kölner übrigens, abgesehen vom Torwart, der ja immer so einen kleinen Vorteil hat, ist Dominik Heinz mit 3,26. Auch interessant. Ja, die vom Kicker haben auch immer was gegen Gladbach, glaube ich. Ja, guck mal bei Gladbach, was da so abgeht. Weißt du, wie ich blättere? Das ist der Blätterwald, durch den ich gerade hier durchflüge. Ja. Mit der Machete, ne? Ja, natürlich. So, Weil der beste Gladbacher, also ich kann dir erstmal sagen, welcher der schlechteste Gladbacher ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr den als Gladbacher anseht. Nico Schulz. Ach so, ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich. War auch mal kurz im Gladbacher Dress zu sehen, aber nicht oft. 4,05, das ist euer schlechtester Spieler. Ja. Dann gibt's noch einen Spieler, ich weiß auch nicht, ob man den noch als Gladbacher bezeichnet. 3,71, na, wer könnte das sein? Christopher Heimeron? Nee, vorne im Angriff. Vorne im Angriff? Ja, siehst du, den kennst du gar nicht mehr. Josip Drimmitsch. Ach ja, gut. Das ist für mich auch ein Spieler. Ich habe nie verstanden, als Leverkusen hat den, glaube ich, von Nürnberg geholt, wa? Ja. Und selbst als der in Nürnberg Tore geschossen hat, fand ich den schon schlecht. Stimmt, der Drimmitsch ist ja auch noch im Kader. Ach du Scheiße. Ja, das sind so sicher Altlasten, die kriegt man nicht so schnell los. Der hat den dann 10 Millionen Euro gekostet, ne? Schnäppchen. Euer bester Spieler, abgesehen von Jan Sommer mit 2,92, ist Andreas Christiansen mit 3,10. Ja, den wollen sie ja unbedingt haben. Da bin ich mal gespannt, ob... 20 Millionen hat er angeblich schon gesagt. Aber so ein Spieler, wie alt ist der? 19? Nee, 20? 20? 19? 20, wie alt ist? 20, glaube ich. Ja. Das ist natürlich, und der ist wirklich, der, man merkt richtig, wie der immer hungriger wird und immer besser, ja. Ja, immer besser wird. Wird schwer sein, den zu verpflichten. Ach, den holen wir. Easy. Wir können Champions League bieten und dann hat er einen Stammplatz. Das stimmt. Ich gucke mal, ob hier noch irgendeine Überraschung bei euch im Kader ist. Ist aber nicht. Nee, da ist sonst nichts mehr. Was ich natürlich auch noch interessant finde, wenn wir in der Region der Kölner und der Schalker, muss man ja fast schon sagen, sich befindet. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir da RB Leipzig treffen könnten. Als Aufsteiger wäre das heutigen Spiel schon, ne? Eine Ansage. Ja, hast du das komplette Spiel gesehen? Nein, nicht das komplette. Ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, also die haben das relativ abgezockt gemacht. Am Anfang haben sie Glück gehabt, dass sie nicht gleich früh in Rückstand geraten sind. Aber man erkennt natürlich, dass sie ein unglaublich starkes Offensivpotenzial haben. In der Defensive müssen sie noch was machen. Also da habe ich das Gefühl, wenn sie sich da nicht noch ein bisschen breiter aufstellen, dass es da echt eng werden könnte. Ich kann es auch nicht richtig einschätzen, wie stark Hoffenheim ist, ob die zwei Tore jetzt der Stärke der Hoffenheimer zuzuschreiben sind oder eher der Schwäche der Leipziger. Aber ich kann mir wirklich denken, wenn der Hasenhüttl den Hasenstall da in den Griff bekommt und in Fahrt kommt, dass die einen guten 7., 8. Platz hinkriegen könnten. Find den Kader finde ich auch hochinteressant. Also ist auch so ein Projekt halt, ne? Ist ein Projekt, mit dem ich aber leben kann. Man muss es verstehen. Ich war jetzt wieder in der Region. Und wenn du dich mit den Leuten da unterhältst, dann sagen die halt, ey, wir lechzen nach Bundesliga-Fußball. Und das ist die Mannschaft hier, die mal was versucht, ja. Natürlich wäre es geil, wenn Dynamo Dresden so eine Position hätte in der Bundesliga. Hat es aber nicht. Nee, haben sie halt nicht. Und man lacht immer so ein bisschen, wenn der Rangnick sagt, naja, wir sind im Osten nach Bayern und Dortmund der drittbeliebteste Verein. Aber das ist halt einfach wirklich eine Ansage, weil es ist nicht so, dass so Vereine wie Halle oder Dresden, dass sich für die keiner interessiert. Das sind hoch angesehene Vereine da in der Region. Klar. Und das ist einfach eine Ansage, wenn Leipzig da jetzt auf Platz 3 ist. Und ich verstehe, dass viele Fans die Schnauze voll haben von Retortenfußball und aber die Art und Weise, wie es Leipzig macht, ist mir sympathischer als wie zum Beispiel Manchester United, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich haben die Tradition, aber es ist, nur weil es den Verein länger gibt, ja, wird der nicht anders geführt als zum Beispiel Leipzig. Da wird halt auch nur Kohle bis zum geht nicht mehr reingepumpt und hier mach mal, was du willst mit dem Geld. Es meckert ja auch keiner über Vettel im Red Bull damals, also von daher. Es ist schwer zu, also. Es ist Heuchelei ein bisschen. Ne? Wenn ich die zweite Liga sehe, dann kotzt mich das auch an, dass da wirklich so diese Vereine meiner Jugend, ja, sag ich jetzt mal, sich auf so einem schlechten Niveau duellieren müssen und man fragt sich, was haben die denn falsch gemacht? Das waren, um jetzt Stuttgart zu nehmen, Vereine, die in der Champions League gespielt haben, erfolgreich gespielt haben und jetzt in der zweiten Liga rumdümpeln. Da gibt's auch andere Beispiele, die in der Euroleague aktiv waren und da eben sich jetzt in der zweiten Liga rumtreiben. Natürlich nervt mich das und es würde mich auch erfreuen, wenn sowas wie Leipzig wenn statt Leipzig der VfB Stuttgart jetzt solche Möglichkeiten hätte. Ja? Haben sie aber nicht. Und ich bin froh, dass es dann wenigstens in einer Region passiert, die hungrig ist auf diesen Sport und wo der Verein volle Unterstützung genießt. Und in Hoffenheim zum Beispiel, das war jetzt ein schönes Duell der Retortenclubs, ist das ja absolut nicht der Fall. Also die finden ja hier, die natürlich finden die in ihrer Rhein-Neckar-Region da ein bisschen Anklang, aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle Stuttgarter die 40 Kilometer auf sich nehmen und nach Hoffenheim zum Bundesliga-Fußball fahren. Da war das Stadion noch nicht mal ausverkauft heute. Also der Verein wird halt nicht angenommen. Leipzig muss den Dauerkartenvorverkauf stoppen, weil sie einfach zu viele Dauerkarten schon verkauft haben. Ja, schon Unterschied dann, ne? Und damit kann ich dann leben. Und ich finde auch das Modell zu sagen, wir holen nur junge Spieler, also verpflichten die nur mit einer Ablöse, wenn sie, glaube ich, nicht älter sind als 23 oder 26, das weiß ich jetzt nicht mehr, hundertprozentig, aber relativ junge Spieler. Dazu kommt, dass die natürlich eine mega geile Jugendarbeit leisten. Ich weiß nicht, ob du die Doku auf Sky dir mal angeguckt hast, wo es um dieses Jugendinternat von Leipzig geht. Man erkennt einfach, eigentlich wollen die nachhaltig arbeiten. Die wollen natürlich Erfolg, die wollen Geld verdienen, gar keine Frage, darum geht's hier. Aber ich glaube, dass der deutsche Fußball davon profitieren kann. Insgesamt. Insgesamt gesehen kann das sein. Das müssen wir abwarten. Das ist eine Entwicklung, die wir abwarten müssen. Wir können ja alle nicht vor Zukunft sehen in dem Fall. Absolut, aber weil die Alternative ist halt, dass so Spieler wie Selke, vielleicht, der würde jetzt auch nicht mehr in Bremen spielen. Das ist ja illusorisch zu glauben, dass der weiterhin in Bremen spielen würde. Der wäre vielleicht nach Schalke gegangen oder so. Ja, ja. Und wäre da versauert. Und so geht halt so ein Selke nach Leipzig, hat in der Hinrunde in der zweiten Liga mitgeholfen, dass der Verein jetzt in der ersten Liga spielt. Und jetzt können sie halt sich halt so Kandidaten wie ein Werner, da kann man sich mit Sicherheit auch drüber streiten, ob der das Geld wert ist oder nicht, aber sie können sich halt jetzt solche Spieler leisten und vielleicht wären Werner sonst ins Ausland gegangen oder so. Also das ist halt, ja, sind immer so Dinge, ich sehe es nicht ganz so negativ, und nachdem ich mich halt mit Leuten aus der Region unterhalten habe, sogar mit einem Hallenser, ja, und das ist so der Hassverein überhaupt für die Hallenser, die Leipziger, sagt er trotzdem, ja, aber wir können ja endlich mal Bundesliga-Fußball gucken. Und das finde ich dann wiederum positiv. Und ich würde mich freuen, wenn Leipzig da einen anständigen Tabellenplatz schafft. Und ich glaube, das ist drin für die Leipziger. Also würde ich jetzt schon mal so behaupten. Ich denke auch. Jetzt würde ich mal sagen, damit wir keinen Verein vergessen, Pocho, gehen wir mal hier kurz diese Spieltage vom Wochenende durch. Also außer Vereine, die wir schon besprochen haben. Da können wir da noch ein kurzes Statement abgeben, weil für eine Bundesliga, man guckt natürlich nach oben. Obwohl der Abstiegskampf natürlich auch hochinteressant werden könnte, weil es einige Kandidaten gibt, aber da kommen wir jetzt bestimmt direkt beim ersten Spiel drauf. Die Bremer, die 6-0 gegen Bayern verloren haben. Jetzt wird da schon vom Trainerwechsel gesprochen. Ich habe ist ein bisschen früh vielleicht nach dem Auftaktspiel gegen Bayern. Dann hätten sie es früher machen müssen. Also wenn sie sich jetzt schon nicht mehr sicher sind, dann hätten sie ihn auch direkt nach dem letzten Spieltag rausschmeißen können. Aber da hatten sie die Eier nicht dazu, weil er die Rettung noch geschafft hat im letzten Moment, der Skripnik. Richtig, aber trotzdem muss man sagen, dass Bremen sich auch ein bisschen ergeben hat und sicherlich auch diese Saison leider untenrum mit rumdümpeln wird. Ja, auch merkwürdig, dass so ein Verein auch mit so viel Tradition, auch mit vielen erfolgreichen Jahren, es irgendwie nicht mehr hinbekommt, diese wichtigen Transfers zu tätigen, die sie halt früher hinbekommen haben. Das lag mit Sicherheit auch an Alofs. Ich glaube, dass der, wie heißt er jetzt, der bei Hannover ist, der Manager, die dumme Sau. Mit Duffner? Nee, der danach kam, dieser Bekloppte da mit seinen schön gestriegelten Haaren. Wie heißt denn der nochmal, der da in Bremen war und jetzt nach Hannover gegangen ist? Wie heißt denn der? Das gibt's doch gar nicht. Der Dünne da. Der Bekloppte. Der immer so hochgestelzt labert. Ach, wie heißt denn der? Ich komm gleich drauf. Das gibt's doch gar nicht. Das bleibt jetzt, fang kein anderes Thema an, bevor mir nicht der Name einfällt. Also das war nicht Robin Dutt, sondern der danach. Das war nämlich der... ich sag jetzt auch nichts mehr. Bis mir einfällt, wer das war. Jetzt wird gerade mal kurz gesearched. Nee, ich tippe nicht. Ich überlege wirklich. Man würde es jetzt auch, ich kann mal tippen, dann weiß man, wie sich das anhört. So hört sich das nämlich an. Ja, dann tippst du auch ein, mach die Sache doch runter. Nee, da gehe ich mit meinem Gehirn einfach auch in den Kampf jetzt ein. Also da denke ich mir jetzt, nee, das muss mir selber einfallen. Ich blättere jetzt. Und das alte Googeln mache ich. Oldschool Googling. So. Hast du die Stecktabelle schon aktualisiert? Ja, hab ich weggeschmissen, den Scheiß. Weil jedes Mal, wenn du da rumfuchtelst, dann kriegst du die blöden Vereine nicht richtig rein. Und da habe ich in meiner Blödheit, habe ich dann erstmal drei Vereine umgeknickt und habe ich gedacht, ach, leck mir mal Arsch mit dem Scheiß. Schmeiß ich jetzt weg. So, jetzt bin ich hier schon bei, jetzt bin ich bei Frankfurt. Die haben Bremen hier rausgenommen. Aus dem ich glaube auch, ja. Hoffenheim, war Hoffenheim, war Bremen vor Hoffenheim und vor Darmstadt? Ja, natürlich, guck mal. Also das war Thomas Eichin. Der ist aber zu 60 gegangen. Ist der zu 60? Wer ist denn da nach Hannover gegangen? Ich weiß jetzt nicht, aber Thomas Eichin ist jetzt bei 60. Warte mal, der Eichin, der ist jetzt bei 60, sag ich doch. Ist ja Wahnsinn, was du alles weißt, Boccio. Ja, also, okay, die Bremer. Ja, also mich wundert es halt, dass die da, was heißt, es wundert mich halt. Es ist auch so schade, dass die das nicht irgendwie hinbekommen und irgendwie mehr Erfolg haben in der Bundesliga. Aber ich sehe es wie du, die werden wahrscheinlich um Abstieg mitspielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der erste Abstiegskandidat ist, dafür ist es viel zu früh und ich glaube, es gäbe einige Vereine, die an diesem Wochenende 6-0 gegen Bayern verloren hätten. Ja. Und das würde ich jetzt nicht so hochhängen. HSV gegen Ingolstadt 1-1. In Hamburg hat man das Gefühl, dass die direkt auf die Champions-League-Plätze Jagd machen, so von ihrem Verständnis. Von ihrem Selbstvertrauen. Ja, ja, genau. Aber das hat man dann gleich relativ gut wieder gesehen am ersten Spieltag, dass es so leicht nicht werden wird. Ein paar interessante Transfers, das muss man definitiv sagen. Den Kostic, dem wünsche ich die Pest an Fuß, kann ich schon mal sagen. Die dumme Sau. Weiß auch nicht, also der geht mir so richtig auf den Sack. Weil dieses Verhalten immer so nach diesem Abstieg, so dieses, dass die so emotionslos einfach zu einem anderen Verein gehen, das kotzt mich an. Ich will wenigstens sehen, dass die heulen, wenn sie gehen. Und das habe ich da nirgendwo gesehen, Tränenbilder von Kostic. Dann lieber so ein Großkreuz, ne? Ja, das ist es. So ein Großkreuz, das ist eine ehrliche Haut, absolut. Ja. Wen haben die denn sonst noch geholt? Den, wie heißt der? Der von Barca da, der Halilovic? So wird es ausgesprochen, war Halilovic? Ist wahrscheinlich wie Worcester Soße, auch egal, wie man es ausspricht. Okay, dann also Halilovic, den finde ich noch interessant, gar keine Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass Hamburg eine Überraschung schaffen könnte? Nee. Meinst du nicht? Da, sie, ach, Überraschung mal nicht so Euroleague, diese Region. Nee. Die gehen mir auf den Sack. Ich könnte mir das vorstellen. Die haben, also ich glaube nicht, dass die um Abstieg mitspielen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber dann lass sie doch so 12. oder 13. werden, wird keinen interessiert. Das gibt's ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch oben Mitspielen oder Abstiegskampf. Ach so, ja, dann schade. Die sind halt in der Offensive, ist ein bisschen dünne mit Lasogga und Bobby Wood, auch wenn der jetzt ein schönes Tor gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht für die Bundesliga. Lars Hocker, wer will denn schon? Ja, das stimmt. Lars Hocker, der alte Lars Hocker. Aber das Mittelfeld, das liest sich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mit Kostic, Gregoric, Halilovic, Holtby, da sind schon ein paar Namen. Da schlackerst du mit den Ohren. Den Diekmeyer finde ich stark. Ja, Pizic dabei. Das stimmt. Den Giroud finde ich gut. Und den Spalch auch nochmal zu nennen. Ja, aber du, ich habe das letzte Jahr schon gesagt. Könnte doch alles Gebrauchtwarenverkäufer sein. Spalch, In- und Export. Ja. Den Spalch, den hätte ich letztes Jahr gerne in Stuttgart gehabt, sage ich dir ganz ehrlich, weil so ein Spieler hat dem VfB gefehlt. So eine Sau, so eine Kampfsau. Ja, absolut. Und Ingolstadt, was denkst du da? Boah, das ist so eine unsympathische Mannschaft von der Spielweise her. Mit dem Kauzinski. Den finde ich wiederum cool. Ja, war auch ein Kandidat hier in Stuttgart. Finde ich wiederum cool, fand ich in Stuttgart ganz cool, weil der erinnert mich immer an so einen typischen Mechaniker-Typen. Ja, das ist so eine ehrliche Haut, hat man das genau. Gefühl. Aber das wollte der Verein den Fans nicht antun, weil Kauzinski ja vom KSC gekommen wäre. Das wäre natürlich... Kannst du eigentlich nicht bringen hier. Kannst du nicht bringen, so regional gesehen. Nee, klar, aber ja, Ingolstadt wird eine Wundertüte bleiben. Wahrscheinlich werden sie es aber auch wieder irgendwie hinkriegen, in der Liga zu bleiben, weil sie halt einen saugen Fußball spielen, der aber meistens mit einem Punkt mindestens belohnt wird. Und im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die dann auch so eine Hauruck-Aktion nach vorne machen, könnte das am Ende erfolgreicher sein. Die kriegen verhältnismäßig wenig Gegentore, schießen zwar auch nicht viel Tore, aber meistens reicht das, um, wie du schon sagst, einen Punkt mitzunehmen. Und was ich auch interessant finde, dass die jetzt im dritten Jahr in Folge fast mit einer unveränderten, oder mit, sagen wir mal anders, nicht unveränderter Startelf, sondern mit Spielern, die seit 3 Jahren zusammenspielen. Ja, die aufgestiegen sind. Ja, genau. Immer noch, selbst die Aufstiegsmannschaft, also die Mannschaft, die in der zweiten Liga zusammen so gespielt hat, selbst die sind alle noch mit dabei. Also viele von denen. Und ich glaube, wenn du um den Klassenerhalt kämpfst, ist das gar nicht so verkehrt. Besonders weil ein Mannschaftsgefüge schon besteht halt. Ne? Genau, und die schätzen, glaube ich, ihre Chancen gut ein. Also die werden auf dem Transfermarkt jetzt nicht die Riesensprünge machen können. Und bevor sie sich da irgendeinen Dreck eintreten, dann bleiben sie eher bei ihren Spielern, von denen sie halt überzeugt sind. Und natürlich, dass dieser Özcan da weggegangen ist, da bin ich mal interessant, ob sie das kompensieren können, weil der hat natürlich schon ein paar wichtige Dinge rausgeholt. Und dieser Wahl, den sie da geholt haben, das habe ich jetzt nur in so einem Vorbericht mal gehört von Paderborn, der soll wohl auch sehr, sehr gut sein. Also da bin ich auch mal gespannt, ob der da sein Können noch unter Beweis stellt. Köln haben wir schon angerissen, Darmstadt, da sehe ich echt schwarz. Also ja, wird schwierig auf jeden Fall. Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ja wirklich jetzt ein wild zusammengewürfelter Haufen erstmal. Die ganzen oder viele wichtige Spieler sind gegangen. Neuer Trainer, den ich auch überhaupt nicht mag, muss man dazu sagen. Okay. Bin kein Fan vom Kopfnuss August. Das trage ich ihm auch immer nach. Ich sehe so auf Anhieb keinen Verein, der schlechter ist als Darmstadt in der Bundesliga. Einfach vom Kader her und auch von den Voraussetzungen. Also die Euphorie fehlt, diese Aufstiegseuphorie. Ich glaube, dass da viele so auch im Umfeld ein bisschen enttäuscht sind, dass so viele gegangen sind jetzt und auch der Trainer gegangen ist. Es wird schwer für Darmstadt. Das wird schwer. Aber mal gucken. Vielleicht holen sie noch Maxim. Wer weiß, ne? Nee, das habe ich jetzt mal hier im VfB-Forum gehört, dass da angeblich Interesse bestünde, nachvollziehbar. Aber ob der den Ausschlag geben wird, um in der Liga zu bleiben, bezweifle ich so ein bisschen. Dortmund haben wir besprochen, Mainz ist auch mal ganz schwer, wa? Abstiegskampf, kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, dass Mainz auch mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Das ist eine homogene Mannschaft mit einem Trainer, der das alles sehr, sehr gelassen angeht. Und ich glaube schon, dass die kein Problem haben, die Liga zu halten und dann wahrscheinlich mit nach oben spielen. Siebter, achter, sechster Platz, sowas. Was haben die denn eigentlich verpflichtet? Nicht? Die haben Beister? Ach, der war ausgeliehen. Clemens, Cordoba, der Cordoba war, das waren alle ausgeliehen, das ist doch nichts Neues. Nichts Neues in Rheinland-Pfalz. Tja. Cordoba, ja gut, der hat noch nicht mal gespielt jetzt am Wochenende. Ja gut, die haben jetzt wirklich sich auch nicht so stark verbessert. Die haben natürlich diese Abgänge mit Baumgartlinger und Karius zu verkraften. Zwei, glaube ich, wichtige Spieler für Mainz, die jetzt kompensiert werden müssen, aber die kriegen es auch irgendwie gebacken immer, wa? Die Mainzer. Schaffen es immer wieder. Ja, eben, dann zaubern die wieder einen aus der Tüte und der funktioniert dann auch und ja, das kennen wir. Ja, und hier der Muto hat ja gleich wieder getroffen jetzt am Wochenende, nachdem er ja lange verletzt war und in der Hinrunde letztes Jahr so unglaublich gut war. Und ich könnte mir vorstellen, also mit Mali, Cordoba und den Muto, wenn die alle ins Laufen kommen, da hast du dann eine sehr, sehr gute Offensive. Kannst du nicht meckern. Ja, wird wahrscheinlich einen Mittelfeldplatz geben. Frankfurt-Schalke, also Frankfurt war für mich auch so ein Abstiegskandidat zu Beginn der Saison. Nicht, dass ich jetzt meine Meinung komplett geändert habe nach dem hart erkämpften 1-0 gegen Schalke, aber das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht eine Katastrophentruppe. Ja, man hat ja zu Beginn der Saison schon so ein bisschen gedacht, oh Gott, ob das was gibt, mit diesen auch wieder komplett zusammengewürfelten Haufen da, so Spieler, von denen man noch nie gehört hat und man weiß nicht so richtig, ob die überhaupt schon mal Fußball gespielt haben. Aber sie haben jetzt unter Beweis gestellt, dass das eine schlagfertige Truppe ist. Und natürlich, bei Schalke lief nicht alles rund, aber nichtsdestotrotz standen da sehr, sehr gute Spieler bei Schalke auf dem Platz. Und ich kann mir vorstellen, dass Frankfurt zumindest mal so einen Relegationsplatz anvisieren kann, vielleicht auch ein bisschen mehr, Platz 12 maximal. Aber ich denke mal, wird so Relegationsecke, in diese Richtung wird so gehen, oder? Ja, vielleicht, wie du es schon sagtest, vielleicht ein bisschen mehr, aber sie werden nicht nach den Sternen greifen, sagen wir es mal so. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ihr Verständnis. Also die werden wahrscheinlich froh sein, wenn sie irgendwie am 30. Spieltag schon gerettet sind oder so. Genau, das wäre wahrscheinlich das Maximum. Und alles, was darüber hinausgeht, wäre sowieso eine Party. Und auch jetzt Schalke, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das Projekt Schalke, also nur so kurz angerissen, mit Weinzierl als Trainer, der, wie gesagt, ich mag den nicht so richtig, der Heidel, der hat bei mir auch verschissen, und ansonsten sind da so viele Spieler dabei, die eigentlich richtig geil sind, aber ist das so eine Mannschaft ohne Führung? Ja, oder ohne Seele vielleicht auch. Ohne Seele? Was sagst du? Ich glaube, dass genau das fehlt bei den Schalkern. Da wird viel nach nach momentanen Entscheidungen gesucht, wie du eben schon mit der Trainersache gesagt hast, und auch mit Spielerverpflichtungen, die einfach kurzfristig funktionieren. Und Schalke meint dann, die funktionieren auf 34 Spieltage, ne? Sydney Sam und sowas. Ist die Frage, ob sich da was entwickeln kann. Weinzel ist sicher ein vielleicht nicht schlechter Trainer. Die Frage ist, ob er zu Schalke passt. Und ich habe letztes Jahr gesagt, dass Schalke nach dem 7. Spieltag den Trainer rauswirft. Das hat nicht stattgefunden. Aber war kurz davor so in der Art. Jetzt, ich sag mal, er ist zum Siegen verdammt. Ich meine, das muss ja für den Kulturschock sein, wenn du da aus Augsburg kommst, jetzt zu Schalke gehst, da kannst du natürlich immer vorher eine dicke Lippe machen und so, aber da brennt halt jetzt wirklich der Baum. Also der Konferenzreporter von Sky sagte nach dem 1:0 für Frankfurt, dass man auf Schalke wahrscheinlich jetzt die erste Krisensitzung einberuft. Ja. Aber so ist es. Die haben so diese Wirklichkeit, ja, und Erwartung, die geht so weit auseinander. Und wenn man sich den Kader, wie gesagt, anguckt und überhaupt den ganzen Verein so, dann wundert man sich fast schon, dass das auch so ist. Aber es ist ja Jahr für Jahr so, dass die Mannschaft irgendwie keine richtige Mannschaft ist, sondern ein zusammengewürfelter Haufen von guten Spielern. Das sind auch nicht herausragende Spieler, das sind gute Spieler, die viele Vereine verstärken würden, aber in dieser Zusammensetzung auf Schalke kein richtiges Team bilden. Ja, und das ist, da weiß ich gar nicht, ob da kannst du wahrscheinlich jeden Trainer holen. Ich habe das Gefühl, dass da so ein paar Stützen ratsam wären. Also einfach so ein paar gestandene Spieler, die vielleicht qualitativ nicht ganz das Niveau haben von, also einfach technisch und so, von, weiß ich nicht, da diversen Leuten, die da rumhampeln, aber die einfach schon viel erlebt haben. So ein Koke ist natürlich da genau der richtige Transfer eigentlich. Die Frage ist halt, ob er mit seinen, ja, das ist ja erstmal kaputt jetzt. Ja, das kommt dazu und der ist halt auch erstmal sprachlich, denke ich mal, ein bisschen eingeschränkter als bei Sevilla. Schau doch da auch mal die Ist-Situation an. Du spielst als FC Schalke 04 am nächsten Spieltag, Freitagabend, gegen den? Weiß ich nicht. Gegen den FC Bayern. Okay, das ist natürlich super. So, du verlierst dieses Spiel zu Hause, das erste Heimspiel. Gehen wir mal von aus, oder? Ja, das Bayern Schalke. Ja, da gehe ich schwer davon aus. So. Dann hast du 0 Punkte nach 2 Spieltagen, während andere Vereine schon 6 haben. Und dann ergo bist du 6 Punkte zurück. Und dann fängt man schon an nachzudenken. Und dann Sonntag auswärts bei der Hertha gegen Pal Dardai, ein Meister des 0-0s oder der Nullheiten, also das Zerstörer, absoluter. Also der kann halt kreative Spiele vernichten mit seiner Taktik. Also das kann übel ausgehen, hier nach 3 Spieltagen. Da hast du schon recht. Was ist dann am 4. Spieltag für Schalke so am Start? Köln. Oh, das ist auch schon wieder undankbar. Unter der Woche, Mittwoch gegen Köln, die eine sehr gute Leistung gezeigt haben mit seinem ersten Spieltag. Und keine Doppelbelastung haben. Das musste man dazu sehen. Das kommt noch dazu. Weniger Nationalspieler vermutlich haben, kann ich jetzt nicht einschätzen. Gut, also das kann natürlich wirklich eine interessante Anfangsphase werden für den Herrn Weinzierl. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was ich noch zu Koke sagen wollte. Erstens mal denke ich mal, dass es ein Problem ist, wenn du neu in eine Mannschaft kommst, sprachlich, und dann die Position als Rechtsverteidiger ist natürlich auch nochmal ein bisschen blöd, um ins Spiel so großartig eingreifen zu können. Aber der Hunte da, das ist für mich auch nicht der Richtige, der da das Heft in die Hand nimmt und mal auf den Tisch haut oder ja eine Richtung vorgibt. Auch von dem Rieter hätte ich mir da mehr erwartet als Führungsfigur. Und da musst du fast schon hoffen, dass so ein Geiss das hinbekommt. Aber der wirkt auf mich auch irgendwie ein bisschen zu impulsiv. Also der strahlt halt nicht diese Ruhe aus und so, sondern er ist eher so ein Typ, der dann durchdreht, wenn's mal hitzig wird und so. Also Schalke hat, wahrscheinlich werden die in einer ähnlichen Region landen wie jetzt in der letzten Saison, hat aber so eigentlich das Potenzial wirklich zu diesen Top-Vereinen, die wir vorhin besprochen haben, Dortmund, Leverkusen und Gladbach, dass sie da mitmischen. Das Potenzial haben die schon, aber durch diese ganzen Unruhen oder Störfeuer, die sie da immer haben, machen sie sich selber das Leben schwer und dümpeln dann da im Nirgendwo rum und schaffen vielleicht noch irgendwie den Sprung in die Euroleague oder so. Aber ich denke, dass Wolfsburg stärker sein wird in diesem Jahr als Schalke. Und ich vermute, dass sie sich mit so Vereinen wie Köln, Mainz und vielleicht sogar Leipzig messen müssen. Hertha noch dazu gesehen. Ja, das wird interessant für Schalke dieses Jahr. Was machen die eigentlich, wenn es wieder nichts wird? Tja, weil da gehen die Trainer aus auch. Ne? Naja, der Gisdol hat noch Zeit. Das wäre dann wahrscheinlich. Ja. Das wäre Güstol ist, denke ich mal, ein heißer Kandidat für Bremen. Für den ersten freien Trainerspiel, ja. Mhm. Also Bremen könnte ich mir auch Thomas Schaaf nochmal vorstellen. Ja, klar, den holt man auch nochmal. Der hat dann noch dickere Brillen gewesen. Der sieht doch nicht. Der trägt auch, jetzt trägt er so ein farbiges Gestell, glaube ich. So ein pinkes. Der hat so dicke Gläser drin, Alter. Da kannst du wirklich Fische drin züchten. So kleine Guppies. Also reflektierende Gläser drin? Nee, ich glaube, das sind halt so in der Größe von Eiswürfeln. Also stell dir mal vor, der Schaf würde da original in so einem Tanktop ankommen. Ja. Und so reflektierende Ray-Ban lila Sonnen. Mit so einer Baggy-Pants, ne? So einer Jogginghose. Schön. Dann sitzt er da. Mit seinem Schnauzer. Yo, Motherfucker. Ja, das kann man richtig vorstellen. Ja, du, ich habe ja einen perfekten Einspieler für genau dieses Szenario. Also man stellt sich jetzt vor, der. Wie heißt der Trainer nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Der Skripnik wird entlassen. Also, ja. Ja, der wird entlassen. Und jetzt sitzt da der Tommy Schaaf. Nee, der, wie heißt denn der neue Sportdirektor da? Das ist doch die Bode. Ist das nicht Marco Bode? Nee, das ist nicht Baumann. Baumann ist es, genau. Er sitzt dann da, sagt hier so, das ist der neue. Und dann kommt der Schaaf rein mit seiner Sonnenbrille. Du hörst das jetzt nicht, aber alle anderen werden diesen Mega-Gag jetzt zu hören bekommen. Und dann sagt er, Hey, I'm not surprised, motherfuckers. So stelle ich mir das vor. Also ich kann es dir kurz sagen, ich habe Nate Diaz eingespielt, der gesagt hat, I'm not surprised, motherfuckers. So könnte ich mir das vorstellen. Das wäre einfach mal ein ganz neuer... Weißt du, er ist auch so ein dirty bastard. Ja, der Schaaf, das ist eine ganz dreckige Mistsau. Das sieht man ja schon. Ich glaube, der und Nate Diaz würden sich echt gut verstehen. Das die hört sich ein durchziehen zusammen. Der Schaf würde, also von seinem Gemüt könnte das echt sein, aber ich glaube, der Schaf wäre der Erste, der es schaffen würde, dass Nate Diaz nicht mehr kifft. Einfach von seiner Art. Mal gucken, ob es dazu kommt. Augsburg-Wolfsburg. 0-2. Ja. Augsburg, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wa? Mit dieser. Ja, und auch über die Sache an sich. Nee, da haben wir nicht drüber gesprochen. Quatsch. Dirk Schuster, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Augsburg. Dirk Schuster ist die Frage, ob er in Augsburg funktioniert. Ne, er übernimmt ein Team, was durch den Trainer ziemliche Strahlkraft hatte und Dirk Schuster hat ungefähr so viel Strahlkraft wie ein ausgetretener Turnschuh. Aber das ist, glaube ich, ein Typ, der so von seinem... Trainer des Jahres, ne? Also. Ja, das, ja gut, das war halt letztes Jahr, beziehungsweise 2016, da kann er, ich weiß natürlich, was du meinst, aber das ist natürlich erstmal, ja, schön, aber ist auch scheißegal jetzt, weil jetzt, aber was ich sagen will, ist, dass er eigentlich so von seiner Art her gut nach Augsburg passt, erstmal. Das kann sein, ja. Ruhiges Umfeld, ja, familiärer Club, sage ich jetzt mal, kocht auch nur mit Wasser und ich glaube, dass er den Spielern da schon was vermitteln kann, also so ein Dirk Schuster, weiß ich nicht, bei, auf Schalke oder so, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sein. Oder auch in Wolfsburg oder so. Also der muss schon so einen bodenständigen Verein leiten, glaube ich. Und prinzipiell ist es erstmal eine interessante Personalie, dass der da hingeht, weil ich persönlich hätte das jetzt an seiner Stelle, glaube ich, nicht gemacht. Ich wäre in Darmstadt geblieben noch ein Jahr, weil er hat natürlich viel zu verlieren. Ne? Weil Augsburg, glaube ich nicht, dass sie sich damit zufrieden geben, wenn sie um den Abstieg mitspielen und sich dann am Ende retten. Ich glaube schon, dass Augsburg gesichertes Mittelfeld anpeilt. Und ja. Das ist, ist nicht leicht mit dem Kader dieses Jahr. Also, wenn ich da so gucke, wen haben die sich eigentlich geholt? Da fehlen natürlich jetzt auch mal gute Transfers, die jetzt die Jungs kompensieren, die über die letzten zwei Jahre, muss man ja sagen, das Weite gesucht haben. Ich meine, der Katscher-Transfer finde ich interessant, ja, das könnte was werden. Und ansonsten, da kenne ich jetzt die Hälfte ehrlich gesagt nicht. Der Teigl, der hat es in Leipzig wohl nicht geschafft. Den haben sie dann mehr oder weniger ja, so abgeschoben, kann man sagen. Und der Finn Burgason, der kam ja schon in der Winterpause. Der ist mit Sicherheit ordentlich, also da kannst du nicht meckern. Ja, aber ich glaube, es ist schwer für den guten Dirk Schuster da, eine Mannschaft Woche für Woche auf den Platz zu stellen, die es schafft, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Siehst du Augsburg da als Abstiegskandidat oder eher? Ja, doch. Ja. Also auf jeden Fall im unteren Drittel. Und von daher wird da alles auch ziemlich eng miteinander zugehen. Von daher kann man die da schon zuzählen, ja. Ja, das ist ja das sowieso das Interessante an der Bundesliga, dass es dann wirklich einige Vereine gibt, die da unten rumdümpeln werden. Und ich denke, der Abstiegskampf wird ähnlich spannend wie letztes Jahr. Also das... Auf das können wir uns schon mal freuen. Wolfsburg, ja, zum ersten Mal so ein bisschen betroffen von der Abgas- Problematik. Es ist nicht mehr so viel Kohle da, um neue Spieler zu verpflichten. Und das sieht man auch am Kader. Also da sucht man jetzt schon mittlerweile nach den ganz großen Namen. Man hat das Gefühl, dass die großen Namen, die sie noch haben oder den sie noch haben, auch nicht so richtig zufrieden sind. Natürlich spiele ich da auf die Personalie Draxler an. Genau. Daniel Didavi ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Verpflichtung gewesen. Ich glaube, der Junge hat echt noch viel Potenzial, dass er ausspielen kann. Was sagst du zu Kuba, dass sie sich Blasikowski geholt haben? Ist das? Ja, kann man holen, aber ist halt auch so eine Kampfsau, ne? Den braucht ein Team anscheinend mittlerweile. Und ich glaube auf jeden Fall, wenn er motiviert an die Sache rangeht, kann er ein wichtiger Spieler für Wolfsburg werden. Ich weiß ja nicht, ob das ein Spieler ist, der einen Unterschied ausmacht. Das ist die Frage, ganz ja, klar. Das sehe ich jetzt ähnlich eher bei Didavi, dass der da eben, wie er es ja jetzt schon gezeigt hat, gegen Augsburg dann wirklich den Unterschied ausmachen kann. Was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass man jetzt im Sturm Max Kruse und Bas Dost abgegeben hat. Die zwei ersten Stürmer, kann man sagen, der letzten Saison. Also da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Weil die haben jetzt eigentlich so im Sturm, haben die da irgendjemanden verpflichtet? Nee, aber da kann noch was kommen. Ne? Ja, das schon, aber es ist natürlich auch immer so eine Ansage, wenn du erst 2 Tage vorm Transferfenster, bevor sich das Transferfenster schließt, einen Spieler verpflichtest. Also eigentlich möchtest du die ja schon zum Trainingsauftakt präsentieren und offensichtlich gab es da niemanden, den sie verpflichten konnten oder ja, also das finde ich, ja, ist natürlich schwierig. Es fehlt natürlich das europäische Geschäft für Wolfsburg, da kriegst du nicht die ganz guten und nur Scheiße wollen sie wahrscheinlich auch nicht verpflichten, wa? Dann haben wir sonst noch hier, Dante ist noch gegangen, das wäre auch noch interessant für die Innenverteidigung. Aber damit konnten sie auch ganz gut leben, dass der weg ist. Ah, Wolfsburg, bin mal gespannt. Also, wo siehst du die so? Schwierig zu sagen, aber mit dem Rest, mit der Restqualität im Kader, sollten sie eigentlich auch die Europa League mindestens anpeilen. Aber ich glaube, sie sehen sich selber noch höher. Meinst du, dass die Champions League angreifen? Für ihr eigenes Selbstverständnis glaube ich schon, ja. Dortmund, Schalke, Gladbach, Leverkusen, die sehe ich da alle stärker eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ja, da wird schwer. Champions League wird schwer, Euroleague ist möglich. Es ist keine schlechte Mannschaft, aber es wird schwer für Wolfsburg. Es könnte, was denen wirklich zugute kommen könnte, ist natürlich, dass sie keinen internationalen Fußball spielen müssen. Das könnte sein, dass sich das positiv auswirkt. Wenn sie dann noch von Verletzungen verschont bleiben, der Draxler in Fahrt kommt, ja, dann ist, aber es wäre für mich fast schon eine Überraschung, wenn die einen Champions League Platz ergattern könnten. Aber ja, interessant, das zu beobachten, wie Dieter Hecking da durch seine erste Krise, muss man sagen, in Wolfsburg jetzt mal geht. Hertha, Freiburg. Ein später Sieg, ne? Also geiles Spiel natürlich. Das 1:1 3 Minuten in der Nachspielzeit und das 2:1 für Hertha dann 5 Minuten in der Nachspielzeit. Auch Schieber kurz vorher auch eingewechselt und so, ist natürlich wie gemalt und pusht die Hertha wahrscheinlich wieder ähnlich an wie im letzten Jahr, denn das ist eine Mannschaft, die vom Flow lebt, glaube ich. Mhm. Das hat man ganz klar gemerkt und wenn sie einen guten Flow haben, dann können die auch mitspielen oben. Aber das war nämlich auch mein erster Gedanke bei diesem späten Siegtor, dass das ist mehr wert als die 3 Punkte. Ja. Weil unter den Voraussetzungen auch mit diesen hohen Temperaturen, du kämpfst und verlierst im Endeffekt 2 Punkte, aber kommst nochmal zurück, das kann dir so viel Power geben. Ja. Gerade jetzt für den Saisonstart, jetzt müssen wir mal gucken, gegen wen spielen die denn im zweiten Spieltag Ingolstadt, das ist machbar. Danach geht's nach. Danach kommt Schalke, genau, das haben wir ja besprochen. Da ist auch ein Unentschieden für mich drin in der 3. Woche und in der 4. Woche dann, also das ist ja die englische Woche, gegen Bayern. Naja gut, dann möchte ich es eher so ausdrücken, gut, dass sie diese 3 Punkte geholt haben. Weil, ja, also gegen Ingolstadt können sie gewinnen, gar keine Frage. Gegen Schalke werden sie wahrscheinlich mit dem Unentschieden leben können, je nach Spielverlauf. Und dann kommt Bayern, da wird keiner mit einem Sieg rechnen. Also wenn die jetzt hier mit 7 Punkten nach 4 Spieltagen dastehen würden, wäre man, denke ich mal, in Berlin äußerst zufrieden. Ich bin auch gespannt, was da möglich ist. Also der Dardai ist ein sehr, sehr interessanter Trainer. Mit seiner ganzen Art erinnert er eher an die alte Garde. Aber er ist ja nicht so alt. Deswegen glaube ich, dass er dann trotzdem noch so eine frische Philosophie auch noch mit reinbringt. Und das wird, also ich hätte es sehr interessant gefunden, wenn es Hertha wirklich in die Euroleague geschafft hätte, ja, mit dieser zusätzlichen Belastung und unter Umständen wäre vielleicht auch noch möglich gewesen, weitere Spieler zu verpflichten, bessere. Aber ich habe das Gefühl, dass der Dardai wirklich der richtige Mann ist da in Berlin und dass der den Verein sukzessive nach vorne bringen kann. Ja. Bei Freiburg, Abstieg? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die können im oberen Teil dieser unteren Zone mitspielen, also so Platz 11, 10. Ich glaube, die haben wieder so einen Hype, auch wenn das ist jetzt keine Aussage, diese Niederlage, diese spätere Niederlage. Sie waren der Dominator der zweiten Liga, muss man einfach so sagen. Die haben da wirklich so eine Mannschaft wie RB Leipzig 5 Punkte hinter sich gelassen. Irgendwie ja überall die Bestmarken gesetzt. Also egal, welche Werte du da heranziehst in der zweiten Liga. Freiburg steht ganz oben. Standards unheimlich gefährlich. Also das wird schwer werden, für jede Mannschaft die zu schlagen. Natürlich dann auch noch mit dem Trainer, den, glaube ich, auch alle abfeiern. Also da gibt es, glaube ich, wenig Menschen, die... Ich blätter wieder. Die. Du kannst mir auch einfach sagen, wie der heißt. Mir fällt der Name nicht ein. Christian Streich, nicht mögen. Ja, manchmal muss ich halt bei so vielen Namen, da kann man sich auch nicht alles merken. Ich kann es noch nicht einschätzen, bin ganz ehrlich. Also ich glaube auch, dass Freiburg wirklich gut in Platz 12, 13 schaffen kann, aber als sie abgestiegen sind, hat man auch im Vorfeld nicht gedacht, dass sie unbedingt da zu den Absteigern gehören werden. Und die sind dann so ein bisschen da unten reingerutscht und ja, haben so richtig ihre Punkte nicht geholt. Da meine ich mich noch dran erinnern zu können. Und das ist ja jetzt so ein klassisches Beispiel gewesen von die Punkte nicht nach Hause bringen gegen Hertha. Da ist ein Punkt drin gewesen, ganz klar, und das darfst du nicht mehr aus der Hand geben, so ein Spiel. 2 Minuten Verschluss, machst du den Ausgleich? Nee, die Punkte musst du mitnehmen. Das wird sich zeigen, ob man da nicht häufiger diese Saison mal Probleme bekommen könnte. Das ist natürlich schwer zu sagen jetzt nach dem ersten Spieltag, aber ja, gucken wir mal, wie es für die weitergeht, ob es da auch so knüppelhart ist. Ja, deine Gladbacher empfangen die Freiburger dann gleich mal am 10. Das wird schwer da zu punkten. In Köln am Freitagabend auch nicht so dankbar. Und dann in der englischen Woche gegen Schalke, auf Schalke. Oh, nee, Quatsch. Das sind die Kölner. Gegen den HSV. Ist jetzt nicht so einfach, nicht das so Auftaktsprogramm. Einfach, kann man sagen, ja. Ja, da wäre es vielleicht schön gewesen, mit so einem Unentschieden im Rücken die nächsten Wochen anzugehen. Weil ich würde sagen, auf dem Bökelberg, aber die Zeiten sind vorbei, wa, Pocho? Fährt keiner mehr hin. Ja, da wird jetzt gebaut. Ne? Kommen jetzt Einfamilienhäuser hin? Ja. Schön. Da wurde uns immer gesagt, aufpassen, Schal weg, da sind die Hooligans, die verstecken sich im Wald, die hauen euch auf die Fresse. Da wurde zu uns gesagt, so, als ich da mal zu Gast war mit dem VfB Stuttgart, bin ich hingefahren mit dem Bus. Kannst du dir das vorstellen? Giovanni Elber, mehrere hundertprozentige vergeben. Und ich weiß, dass an diesem Spieltag, also, das muss ich anders erklären. Ich gucke ja immer die Tagesschau von vor 20 Jahren. Und ja, gucke ich auch. Genau, und eines der Highlights ist natürlich dann immer der Rückblick auf irgendwelche Bundesligaspieltage. Ja, na klar. Und da war neulich so dieser Spieltag, wo du auch in Gladbach war, genau. Und ich weiß, dass da in Dortmund, jetzt weiß ich aber nur nicht mehr genau, dass das da ging es hoch her, sage ich jetzt mal so. Und das fand ich so schön, das nochmal so zu sehen. Und ich weiß noch, als ich da saß, Giovanni Elber hat mehrere gute Chancen vergeben. Und das Stadion, das war halt auch so toll, weil für uns Stuttgarter war das ungewohnt, so nah dran zu sein. Ja, wir hatten ja immer diese scheiß Aschebahn da dazwischen. Und in Gladbach bist du so nah dran, weil ja auch die Ränge so steil waren, jedenfalls im Gästebereich. Ja, also das war echt geil. Und mich haben auch natürlich die Gladbacher Fans beeindruckt, die da das halbe Stadion unter Beschlag hatten. Es war schon, war eine schöne Auswärtsreise. Das war für mich halt die Leute, die vielleicht zuhören und die Gladbacher auch schon längere Zeit verfolgen. Das sind für mich die besten Erinnerungen, auch wenn es nicht die erfolgreichste Zeit war, weil ich da noch immer mit meinem Dad zum Fußball gefahren bin. Block 21 war nicht Nordkurve, sondern war Gegengerade. Mhm. Und zwar unten, direkt am Zaun, da wo die Spieler rauskamen. Ah, das hab ich auch immer gemacht. Aber ich bin nicht direkt da gesessen, sondern bin da mal hingegangen. Nee, gestanden. Genau. So. Und dann war es halt so, dass ich da mit Leuten gesprochen habe, als ich noch jung war, wo ich erst später rausgefunden habe, wer das überhaupt war und sowas. Ne? Das war eine coole Zeit. Zum Beispiel mit Ralf Zumdick, Katze Zumdick, dem Trainer, dem Torwart von VfL Bochum. Der hat mich da angesprochen, wer da spielen würde, weil da waren immer so jugendliche Spiele vorher vor den Spielen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist, wahrscheinlich nicht. Stimmt, früher gab es da immer noch so B-Jugend- oder C-Jugendspiele. Genau. Stimmt. Ja. Die gibt's nicht mehr, also in Stuttgart jedenfalls. Nee, wahrscheinlich auch in Gladbach nicht mehr. Ich bin ja so oft noch nicht im Borussia-Park gewesen, ne? Eine Handvoll. Wie mal. Kam denn das eigentlich, dass da, waren das waren dann aber nicht jetzt hier irgendwie Gladbach-C-Jugend, sondern das war meistens so irgendwas anderes, wa? Meine ich ja, mich auch, es waren auch die Gladbacher Mannschaften früher. Das war meistens geil. Meistens habe ich gegessen zu der Zeit immer. Da gab es ja immer so leckere Sachen zu essen im Stadion. Ja, zum Beispiel eine Bockwurst. Nee, in Gladbach gab es unter der Nordkurve gab's so einen Baguette-Stand. Boah, wer den noch kennt, das war so toll. Oder bei Bayer Uerdingen damals, Bayer 05 Uerdingen, gab es Rippchen im Stadion. Ne? Rippchen, Grillrippchen. Das gab es bei uns in Stuttgart definitiv nicht. Da gab es ein Schnitzel. Oh, da fällt mir übrigens bei Akzenten, ja, gerade so aus diversen Bundesländern, meine aktuelle Lieblingswerbung ein vom Thunbaumarkt. Mhm. Ja, wenn sie da diese Villa Kunterbund da irgendwie renovieren und dann sagt der Verkäufer im Tum, hier müssen sie nur einmal drüber streichen und der andere Typ sagt, hast gehört, Milan, wenn man früher Feierabend. Das ist für mich das Schönste. Da habe ich heute die ganze Zeit gesucht, um mir das aufs Nippelboard zu legen, aber ich habe es nirgendwo gefunden auf YouTube. Ich wollte unbedingt haben, hast gehört, Milan, da haben wir früher Feierabend. Das ist so schön. Das will ich unbedingt haben, aber habe ich noch nicht gefunden. Ja, aber das waren schon schöne Zeiten, wa? Damals in den 90ern. Die Kids wissen das gar nicht mal zu würdigen, Pocho. Ja, nee, man. Es ist schade. Also ich habe ja jetzt für mich einen neuen Lieblingsplatz gefunden im Stadion. Und okay. Das ist bei den Gästefans. Mhm. Also das erstens mal sind die Tickets da günstiger. Also für den VfB zahlst du jetzt da 20 Euro, sitzt direkt hinterm Tor. Ja, so, weiß nicht mehr, 20 Meter weg von den Gästefans, da brennt der Baum. Das finde ich immer geil, wenn da Stimmung ist. Und du hast irgendwie so eine, also im Stadion ist es ganz schwer, den Platz zu finden, der jetzt rechtfertigen würde, warum es mehr Sinn machen würde, ins Stadion zu gehen. Weil du siehst im Fernsehen immer besser, immer. Ich habe noch nie einen Platz gehabt, bei dem ich besser im Stadion gesehen habe, als zu Hause vom Fernseher, logischerweise. Klar. Aber wenn ich im Stadion sitze, dann möchte ich irgendwie so irgendwas anderes noch so nebenbei mitkriegen, dass ich eben sonst im Fernsehen nicht mitbekomme. Ich habe früher immer den Platz hinter der Trainerbank gewählt. Mhm. Das fand ich immer geil, wenn man die Coaches so beobachten konnte und oft auch hören konnte. Das ist mir aber mittlerweile zu teuer, weil das heißt irgendwie 56 Euro oder so für so ein Zweitligaspiel. Ja. Leck mir am Arsch. So, aber direkt hinterm Tor ist auch mega interessant, weil du so einen ganz anderen Blickwinkel, zum Beispiel bei Ecken, Standards oder auch was der Torwart so macht, wenn bei ihm eigentlich gar nichts passiert. So, wenn das so vor sich geht, die Spieler, die sich warm machen, wenn du die beobachtest, das finde ich wiederum interessant. Dann das Verhalten von den Außenbahnspielern, ich saß ziemlich weit außen so auf dem Spielfeld am ersten Spieltag gegen St. Pauli, mega interessant, wie die sich da manchmal positionieren, irgendwie wirklich fast 2 Meter neben der Auslinie. Und so, also das fand ich alles so interessant und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und habe mir deswegen für das nächste Spiel des VfB Stuttgart gleich wieder Tickets geholt. Ein bisschen zentraler, fast schon direkt hinterm Tor, aber immer noch im Gästefanbereich, wobei ich davon ausgehe, dass bei Heidenheim sich der Gästeblock jetzt nicht unbedingt so anfühlen wird, wie zum Beispiel gegen St. Pauli. Das war schon was Besonderes. Also auch nochmal für alle St. Paulianer, die das jetzt hier hören, phänomenale Fans. Also wirklich eine so geile Stimmung haben die da veranstaltet. Ja. Und es war auch immer so ein, es waren alles Leute, die ich da getroffen habe, mit denen du sofort ein Bier trinken gehen wollen würdest. Also ich saß okay. Dann, ja, hinter dem St. Pauli Behindertenbereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Also da saßen halt die ganzen Rollis. Und dann waren da auch ein paar Betreuer und so und dann auch mal, also ich kann jetzt keinen Hamburger Akzent nachsprechen, aber so, ob ich noch was sehe, so, ja, klar, kein Problem, ich bin ja größer als du, so. Und dann sagte, das stimmt, komm mal runter, können wir mal messen und so. Und das war, ja, also es ist halt einfach eine tolle Atmosphäre gewesen. Nicht, dass das jetzt bei den Stuttgart-Fans wahrscheinlich nicht so wäre, aber wenn du halt so auf einer Haupttribüne sitzt oder Gegentribüne, ja, sind dann immer hier die Fachmänner vereint und wenn du den Scheiß da hörst, den die dann immer labern, da krieg ich ein zu viel. Weißt du, wenn da irgendwelche Vollidioten anfangen zu erklären, warum jetzt der Maxim nicht spielt und warum der eine mit der gelben Badekappe ein schlechter Innenverteidiger ist, das kotzt mich an. Ich will einfach nur Stimmung, Party und das ist halt, das machen die Auswärtsmannschaften oder die Fans der Auswärtsmannschaften einfach, weil die nehmen die weite Reise auf sich und wollen da eine Party machen und denen ist es per se erstmal egal, wie das Spiel ausgeht. Ja, vor allen Dingen, wenn du in Stuttgart spielst, jetzt in der zweiten Liga, da bist du einfach froh, wenn deine Mannschaft überhaupt mithält. Und so war es halt auch. Und das war großartig. Und dann kommt noch dazu, dann bin ich fertig mit diesem Monolog, dass Ewald Lienen da einfach mal so hinlatscht, ja, kurz vorm Spiel und die ganzen Fans persönlich da begrüßt. Und ich habe ihm das so abgenommen, wie er da steht und hat immer wieder auf sein Emblem gezeigt und gesagt, hier, danke, dass ihr da seid und so. Das war so großartig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich nachhaltig beeindruckt und ich wünsche den St. Pauli Fans und natürlich auch der Mannschaft viel, viel Glück in der zweiten Liga, obwohl es nicht so gut aussieht für die aktuell, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, sehr, sehr leider. Sehr, sehr leider. Ist auch ein schöner Ausdruck. Ja, kann man mal wirklich auch so als kann man auch einfach mal so stehen lassen. Kann man ein T-Shirt drucken vielleicht. Sehr, sehr leider. Sehr, sehr leider. Und hinten drauf Haarspray schießt keine Tore. Und das sagt einer, der Michael Sternkopf in meinem Team hatte. War der nicht bei Gladbach? Ja, da habe ich so ein Trikot von gehabt. Echt? Ja. Von Sterni? Ja, mit der 11. Jetzt muss ich mal überlegen, kam der von Karlsruhe nach Gladbach oder von Bayern? Von Bayern. Der ist praktisch von Karlsruhe nach München und dann zu euch, als er in München gescheitert ist. Ja. Und dann ist er bei euch gescheitert. Ja, richtig. Was macht denn eigentlich Michael Sternkopf? Er ist bestimmt jetzt Innenarchitekt, kann ich mir vorstellen. Ja, da hat so eine Gay-Porn-Seite oder so. Oder ist bei den Chippendales. Meinst du ja mit Kevin Nash bei Magic Mike? Oh, ich sehe ihn schon, wie er Sternkopf 46. Ist das niedlich? Der ist... Weißt du, an wen der mich immer erinnert hat? Nee. Kennst du den Film Manta? Ja. Ist mal, hier, lass dich hier bloß nicht nochmal blicken. Nee. Also hier die Szene, wenn der dieser Nachtclub-Besitzer, der hat auch so lange Haare. Ah, stimmt. Der Ferrari fährt. Oh, da muss ich mal. War das Manta Manta oder war das Manta der Film? Ich weiß nicht, ob das Manta der Film oder Manta Manta. Nee, ich glaube, das war Manta der Film. Moment. Manta Manta. Das Original. Naja, gut. Ah, der Trailer war auch schon gut. Ich lass mal den Trailer hier kurz mal laufen für alle Unwissenden. Nicht erschrecken. Jetzt kommt gleich Musik, wahrscheinlich. Und am siebten Tage ruhte der Herr, als sein Werk vollbracht war. Und er sah, dass es gut war. Aber Moment mal, eines hat er übersehen. Boah, ey, geil, ey! Manta, Manta! Wenn du in dem sitzt und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht. Das ist ein Gefühl von Freiheit. Das ist total geil. Das ist unbeschreiblich. Hey! Hamlet! Ich bin nicht beleidigt. Ich brauche kein Abitur. Das ist doch sowieso nur Luxus. Mensch, Bertie, reg dich bitte ab. Das war doch mein Traum. Du wirst ja wohl auch studieren, wie? Wenn du das Rennen fährst, mache ich bei der Wahl mit. Ich lass mich doch nicht von dir erpressen. Ich fahre hier für deine Einbauküche und du machst hier so einen Scheiß. Das ist ein schöner Film. Ja. Wie findest du mich eigentlich so? Niedlich. Genau, so heißt der Film hier. Komm, tank dein Blatt frei. Ja, Umweltschutz. Gibt's da ein Video? Wollen wir nicht sterben. Aber mit Verbleiten würde die Karre natürlich tiefer liegen. Blei ist schwer, das zieht runter. Bringt gut, nur 10 cm. Oh, du blödes Pack, ey! Stimmt, da war der Türke dabei, den ich cool fand. Ja, mit dem blauen Mann. Wer war denn das nochmal? Stimmt, jetzt weiß ich, wen du meinst mit Michael Sternkopf. Das ist doch der, der bei Sat.1 dann irgendeine Polizeiserie mitgemacht hat. Stimmt! Pocho hat auch noch was. Helmut hat er doch gefunden. Hören wir mal Helmut an. Du hast mich doch nicht wirklich für eine Nutze gehalten, oder? Ach, Unsinn. So hübsche Mädchen wie du, die stehen doch nicht an der Straße. Du scheinst dich ja auszukennen. Es geht so. Wow, die Kiste geht ja tierisch ab. Für 300.000 Mark kann man einiges verlangen, denke ich, oder? 300.000 Mark? Dafür kriegt man ja heute schon eine Eigentumswohnung. Ja, die ist noch nicht so schnell. Schön. Aha, das waren noch Zeiten. Was fandst du besser, Manta Manta oder Manta der Film? Es war ja damals so, Manta Manta war ja so der Hi-Res-Film, der hat dann 20 Euro in der Produktion gekostet. Manta, ja. Der Film ist dann einfach hinten drauf gejoint und hat nur 5 Euro in der Produktion gekostet. Manta Manta war schon besser und kultiger, alleine wegen Michael Kessler als Klausi. Ja, Klausi mit in die Schuhe pissen. Ja, weil das haben die Jungs in Stalingrad ja auch so gemacht. Und denk dran, dass du verbleibst, Angst, dann liegt die Karre ja tief, aber Blei ist ja schwer. Ich muss mal Manta beim Essen, Manta der Film beim Essen kurz aufrufen, ob es lustig ist. Ich fand nämlich Manta der Film besser. Löse, dann gewinne ich eine ganze Literflasche. Gnade. Ich habe bei dem Manta, Manta, Manta auch, oh, dreimal Manta. Manta, Manta, Manta, habe ich dreimal drin gesetzt. Einmal drin gesetzt. Mein ist Vater hatte einen. Stein. In Manta B oder Manta A? Manta, den alten. Das ist zu lang. Fels, das passt. Nee, da ist jetzt nichts Lustiges. Aber ich weiß, Manta, der Film hatte ich als... Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Becky. Wir sind ja die Generation. So sah es ja bei uns auch aus. Ja, und bei dir haben sie auch so geredet. Ja, das ist wohl richtig. Ich meine, das überhaupt nicht abwerten. Ganz im Gegenteil. Also das war für mich... Aber der geilste, oder einer der geilsten... Es gab so viele tolle Filme in der Zeit, die von denen keiner mehr spricht. Stau ist toll. Sehr, genau, super Stau. Mit meiner liebsten Filme in einem deutschen Film... mit meiner liebsten Szene in einem deutschen Film. Und zwar, wenn Ottfried Fischer... Ja. Sich wundert über seinen harten Stuhl. Und ich guck mal, ob es die Szene, oh, hoffentlich gibt's die im Ich fand ja natürlich auch. Ah, ich hab sie. Pocho, ich schick sie dir den Link. Wir müssen die gleichzeitig angucken. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Adresse des Links kopieren. So, Hammer. Kopieren, hast gehört, da war gerade der Lothar Matthäus. Kopieren. Ja. Übrigens, Lothar Matthäus würde ich mir mittlerweile mal als Trainer irgendeiner Bundesligamannschaft wünschen. Ja, damit er es einfach beweisen kann. Ne? Genau, dass es nicht kann. So, sag mir, wenn ich 3-2-1 kann. Du kannst 3-2-1. Okay, und dann sage ich mal 3-2-1, los. Mein Stuhl war wieder so schwarz halt in der Früh. Wie Pech. Nicht so zähflüssig, mehr so hart. Der Ludwig redet schon wieder von deinem Stuhl. Gerade rede ich davon. Ludwig. Sag nichts Falsches. Du Ludwig, mir hat träumt. Mir steht. Jetzt! Sag bloß nicht, wir haben falsch geschlafen. Nein, ich meine bloß. Alles wird gut. Das Einzige, was mir Sorge macht, mein Stuhl. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Also es ist zwar auch schon so ungefähr, aber die geilste Szene war, also sagt, ich hab so einen schwarzen, harten Stuhl und dabei frisst er aber die ganze Zeit so Eier. Wie so ein Bescheuerter. Frisst er Eier und sagt immer, ich weiß nicht, woher das kommt, ich hab so einen harten, festen Stuhlgang, so richtigen schwarzen. Super. Das ist mein, also das ist einer meiner Lieblingsfilme. Der Superstau, muss man gucken und natürlich auch Go Trabi Go. Ja. Go Trabi von ganz alleine rüber. Ja, also Go Trabi Go war damals für mich das war Wahnsinn. Das war für mich ein absoluter, das war für mich sowas wie Star Wars. Ich muss dir sagen, wie es ist. Ich war so in sie verliebt hier. In die Ossi-Tussi? Ja, ich auch. Total. Wo sie denn das Lied auch noch gesungen hat. Dann zum Schluss mit den Italienern, wo der eine so lange eklige Haare hatte. Schicke ich dir auch nochmal. Du sagst wieder, wenn wir 3-2-1 können, wir müssen die Jugend daran teilhaben lassen, Pocho. Das sind Kindheitserinnerungen. Ja. Sagst du wieder, wenn ich kann. Ganz. Wenn die Sachsen kommen. 3-2-1, los. Da kommt der Trabi. Das hört sich übrigens ein Trabi an. Das wissen viele nicht. Der macht doch 1:50 getankt. Ja, natürlich. Mofa-Sprit. Mofa-Sprit, genau. Da kennen die Leute auch nicht mehr in ihren Rollen. Zweitakter. Ey, die neuen 1er BMWs sind Dreitakter. Ja. Den Sauerstoffschock werden wir auch noch überleben. So geil. Die ist aber auch geil, die Sau. Die ist wirklich geil, die Sau. Ne? Die hat sich auch mal dann gefickt. Was? Wie bitte? Deine Schwester. Deine Schwester. Ich hab's gewusst. Irgendwann stehen ganz vor der Tür die Sachsen. Mit einem ganzen Klump. Schaut aus wie eine Türkenkarawane. Die Türkenkarawane. Und da hinten der Vetter. Der typische Metzi, ne? Ja. Schönes Schwachsaler Kirschtorte auf dich, Alter. Schön ist auch, wo sie es alle hinräumen jetzt. Kinder. Die Sachsen sind helle. Das weiß die ganze Welt. Was ist hinten, Ottfried Fischer? Dann haben wir uns vorstellen. Oh mein Gott, das ist mir auch geil. Komm, jetzt schon mal. Auch dieses weiße Hemd mit dem Unterhemd. Ja, das ist alles großartig. Guck her. Da sitzt er wieder. Oh, sieht Chucky geil. Okay, kam in der... Nee, geh hoch am Sack, aber und kam in der Tasche. Na, eine schöne Schrankwand habt ihr. Was haben wir bei uns natürlich früher nicht so einfach. 9.895 Mark inklusive Mehrwertsteuer ist im Prinzip praktisch geschenkt, du weißt. Die mit dem roten Stuhl. Das kann ich euch jetzt anbieten. Oh. Jetzt fällt doch die Torte gleich raus. Ich kenne den Film, wir haben zu oft geguckt. Da langt's nur ordentlich zu, gell? Pff, Äpfel und Nüsseln. Jetzt sind wir zum Thema Handstaubsauger, ne? Ja. Ist die Jackie geil. Ja. Die ist jetzt noch geiler irgendwie. Was? Oder? Nee, ich meine jetzt so. Jetzt. Ach so. Fleißige Deutschland. Ja, jetzt bestimmt Spuren nicht. Von Goethe. Ne? Ne? Ne? Jetzt fahren wir sogar nach bis nach Neapel. Neapel. Ja. Diesel. Oh. Ist jetzt der Goethe auch nach Regensburg gekommen? Regensburg. Jetzt kommt's. Nö. 5. September 1786. 5. September, da ist meine Tochter heute geboren. Heute schreibe ich unter dem 49. Grad. Goethe in Regensburg. Er lässt sich gut an. Der Morgen war kühl, aber es entwickelt sich ein herrlich gelinder Tag. Das Obst ist nicht sonderlich. Ich sehne mich nach Trauben und Feigen. Ja, und Jacqueline, du bist ja schon eine richtige Frau. 96, 68, 96. Echt? Echt? Jetzt geh, Alfons, zeig doch der Jacqueline mal dein PC. Ja, genau, zeig dir mal den PC. Damals war das noch was mit dem PC. So. Nö. Aber es ist wirklich so gezwungen, ne? Heutzutage. Man muss es ja sagen, wie es ist. Aber also es ginge fast auch gar nicht mehr, so einen Film zu machen. Ich meine, ich würde niemals in so einen Film gehen, weil ich davon ausgehen müsste, dass der so scheiße ist, der Film. Ja, also bestes Beispiel, jetzt kommt auch auf Sky gerade hier dieses Halbe Brüder oder so. Das kann ich mir nicht angucken. Weil wenn ich den Trailer sehe, fehlt diesem Film einfach so dieses, ich sag mal, ein Stück weit einfache, das ist schwer auszudrücken, was ist, fehlt einfach so viel. Was damals bei diesen Filmen, die ja definitiv irgendwie nicht anspruchsvoller waren oder so, aber das war anders. Ich kann das nur so halblebig ja jetzt mal ausdrücken. Es war einfach anders früher. Also diese schlechten Komödien, die dann trotzdem irgendwie schön waren. Ah, war schon toll. Ich überlege gerade von Gerhard Polt. Da habe ich auch mal einen sehr alten, bombenmäßigen Film gesehen. Also, wenn, den kennst du bestimmt. Ich schicke dir jetzt einen Trailer zu einem Film, der mich geprägt hat und den ich mindestens so oft gesehen habe, wie die Filme, wo der Joker drin vorkommt. Also, den muss man auch gesehen haben. Ne? Ich weiß, ach so, okay, lass mal laufen, weil ich muss gleich dazu was sagen. Habe ich nie geguckt. Hast du nie geguckt? Nee. Ja, dann muss man nachholen. Also 3, 2, 1. Achso, warte, stopp. So, jetzt zähl mal los. 3, 2, 1, go. Ne? Deutscher Filmverleih, Tobis. Der sieht man heute noch mit dem Huhn. Schön, auf dem Highway ist die Hölle los. Dies ist die Geschichte eines ausgeflippten Highway-Treibers und seiner niedlichen Auspuffmieze. Nicht sagen, wie Sie heißen. Ich werde Sie meine Traumfrau nennen. Sie sind bestimmt sehr sensibel. Sie sind sicher ein Fan von Johnny Cash. Das kann man sagen. Das ist sein bester Freund. Hello, ich bin Captain Chaos. Bist du schon länger ein Bulle? Mach auf. Und Captain dies Chaos ist sein Hausarzt. Um Gottes Willen. Los, komm rein! Hey! Gib Gas! Eines Tages zogen all diese lieben Menschen aus, um von New York nach Kalifornien zu fahren. In einem Krankenwagen mit einem Schnitt von 220 Sachen. Kalifornien, hier kommen wir! Aber sie sind nicht die Einzigen, die nach Kalifornien rasen. Das ist nämlich das berüchtigte Cannonball-Rennen. Amerikas illegaler Grand Prix. Ach, das Cannonball? Es ist unwichtig, wie man da hinkommt. Es zählt nur, wer als Erster da ist. Burt Reynolds ist der Titelverteidiger. Zu seinem Team gehören Farah Fawcett. Sind Sie auch einer von diesen Rennfahrern? Ich tue nur so. Dom DeLuise als Captain Chaos. Und Jack Elam. Und das ist die Konkurrenz. Dean Martin. Du dumme Sau, hast einen Fahrer vor dir. Außerdem fahren wir ein Rennen. Und Sammy Davis Jr. Hey, du Kurzer! Woher hast du den vielen Schmuck? Nach links? Nein, nach links. Mel Gibbs und Terry Bradshaw. Und Jackie Chan. Und Roger Moore, der sich selbst spielt. Ich bin Roger Moore. Ja! Roger Moore. Auch interessant, was mit Roger Moore so passiert ist nach seinem Bond-Erfolg. Ja. Sie sind rücksichtslos und kennen keine Skrupel. Da werde ich ja gleich mal eine Ölung verpassen. Sinnlos, sie ist Buddhistin. Tabus gibt es für diese Männer nicht. Feuer! Sie sind schnell, tollkühn und sie lieben die Gefahr. Auf dem Land. Auf dem Wasser. Und in der Luft. Sie machen alles. Nein, muss ich mir mal angucken. Ergreifen jede Chance. Ja, und nehmen nie ein Blatt vor den Mund. Ja. Ich hab sie nicht richtig verstanden. Du Käsemilbe, als ich dich angerufen habe, bin ich über 200 gefahren. Nichts. Manche Sprüche sind bei auch nicht mehr ganz so zeitgemäß. Irren ist menschlich, aber 210 in der Stadt? Jeder will dieses Rennen gewinnen. Wir sehen doch gut aus, Junge. Drück doch mal drauf, Mensch. Auf dem Highway ist die Hölle los. Hast du den schon mal auf Englisch gesehen? Ja, klar. Ich hab die beide auf. Es gibt zwei Teile, die gut sind und die habe ich beide auf Blu-ray. Und muss man auf Englisch gucken, oder? Ja, ja. Okay, habe ich mir nämlich gerade schon gedacht, weil manche Übersetzungen hier doch etwas... Ist so ein bisschen Burt Reynolds, Terence Hill Übersetzung halt. Ja, wobei... Ist ein anderer Film dadurch. Wobei die irgendwie dann auch noch mal so sympathisch sind. Sind niedliche Filme, die alten Bud Spencer-Dinger. So, jetzt ja, das habe ich noch ein kleines Stückchen von meiner Filmvergangenheit. So, das muss ich dir auch noch um die Ohren werfen. Sagst du, wenn ich zählen kann? Ja, du darfst zählen. Den habe ich auch geliebt, diesen Film. Drei. Den kenn ich. Kennst du nicht? Ja, ich glaube nicht. Okay, 3, 2, 1, los. Okay, kannst du gleich Pause machen. Ja. Das ist so ein typischer Fall von falsches Thumbnail. Also es ist nicht der Film, den ich jetzt hier dir zeigen wollte. Jetzt muss ich mal gucken, ob der nächste passt. Warte mal. Nee, wieder nicht. Finde ich ja super. Da hat sich einer einen Mega-Spaß erlaubt. Dem hau ich aber auf die Fresse. Da fahre ich jetzt persönlich hin. Gut, es gibt offensichtlich, warte mal, jetzt habe ich hier nochmal was. Es gibt nämlich offensichtlich nur den ganzen Film. Es gibt nur den ganzen Batzen oder wie ist bei Kein Pardon schon gesagt worden. Genau, der oder? Der ganze Batzen. Ich habe jetzt ja hier wegen Datsen, habe ich mir ja wegen The Zone heißt es ja richtig, wo ja der ganze englische Fußball jetzt stattfindet in Deutschland, habe ich mir so einen Button geholt, der diese Batzen Melodie spielt. Die hört sich so an. Und die Melodie, also Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, habe ich so vor mir hingesummt und immer mal wieder so gesungen. Und meine Tochter hat das dann übernommen, was natürlich ein bisschen peinlich ist, aber naja gut. So, jetzt aber, also wenigstens eine kleine Szene aus einem meiner Lieblingsfilme. Und du sagst wieder, wenn ich 3, 2, 1 kann. Du kannst 3, 2, 1. 3, 2, 1, los. Oh, wie schön. Ich habe einen öden Geschmack im Mund. Da waren, kann ich sehen, kann ich graben, verstehst, kann ich Muscheln, nichts war da. Kennst du den? Gerhard Polt? Kennst du nicht Gerhard Polt? Nee. Warte mal, ich zeig dir noch mal was. Das muss ich dir noch zeigen, weil das ist zu wenig, um Gerhard Polt zu verstehen. Gerhard Polt, alles, was es gibt, musst du dir von Gerhard Polt angucken und anhören. Alles, alles. Es gibt nichts, was man nicht von Gerhard Polt angeguckt haben sollte. Aber sein Klassiker ist das hier, weil das drückt eigentlich alles aus, was Gerhard Polt ist. Und du sagst, wenn ich wieder 3, 2, 1 kann. Ja, darfst du. 3, 2, 1, los. Sei gnädige Frau, jetzt bitte! Ja, Sie dumme Gans! Ja, wir sind doch da nicht im Wirtshaus, sondern auf einem Tennisplatz, du Amsel, du Blöde! Du blödes Kracher, sag ich, du Matz, du Verreckte! Halt dein Fotzen, sag ich, du Schorswissen! Gell? Du Mistige, sag ich, du Schorsbladern! Gell? Du Brunskachel, du Hochsorte! Sowas wie du gehört doch mit der Scheißbürsten auskauft! Dann fängt sie an! Ich werde mich beschweren! Ich gehe zur Turnierleitung! Ich werde mich beschweren! Aber wissen Sie, die Frau soll sich beschweren! Nein, die soll sich beschweren! Die soll sich rückbeschweren, weil was so eine Hämorrhoidenpritsche sagt! So etwas ist einfach unter meinem Niveau! Ja, den mag ich sehr, Gerhard Voigt. Und der hat einen hervorragenden Film gemacht, der heißt Chaos. Mhm. Das ist wirklich ein richtig starker Film. Ich guck mal kurz, ob es den auf YouTube gibt. Natürlich auch so komödiantisch angehaucht, muss man sagen. Aber ja, den gibt es. Also wenn das wirklich der ganze Film ist, 1:11, könnte sein, ist halt Anfang der 80er. So. Dann musst du dir den mal angucken. Das ist der junge Gerhard Polt. Ich schicke dir mal den Link, kannst du dir ja mal irgendwo zwischenspeichern. Und da er nicht lang ist, der Film, kann man den wirklich gut weggucken. Und der hat so eine tolle Melancholie auch mit dabei. Es ist einfach ein wundervoller Film. Kennst du den? Ja. Es ist ein wundervoller Film irgendwie. Also wer sich den noch nicht angeguckt hat, den gibt's auf YouTube. Chaos. Das ist wirklich meine Guck-Empfehlung. Muss man wahrscheinlich ein bisschen mögen, so diesen Humor auch von Gerhard Polt, aber es ist mehr als nur lustig. Also wer zum Beispiel Bock hat auf das bessere Feeling so bei Chaos, dem empfehle ich das Hörbuch. Es gibt auch ein Hörbuch von Chaos. Das ist nochmal geiler, finde ich. Also kann man beides sich zu Gemüte führen. Aber so ein YouTube-Abenteuer kann man auch mal machen. So, Pocho, wir sind ein bisschen davon geschwiffen, aber das soll es ja auch so sein hier bei Ricky. Ricky! Der Podcast, der einfach auf Understatement macht. ich habe auch schon einen Titel für den CS-Talk. Ne? Ja, und? Ja, abgeaimt. Ist das jetzt irgendwas, was man wahrscheinlich, was ich nicht kapiere? Ja, genau. Abgeaimt. Was ist ein Aimen? Ja, wenn du irgendwo mit dem Gewehr sitzt und die ganze Zeit campst, also wartest und dass einer rauskommt. Ja. Ja, und dann darauf halt wartest. Ne? Ist das verpönt eigentlich? Mhm. Ah, okay, weil das ging mir nämlich so auf die Nüsse, wenn ich natürlich sehr, sehr schlecht immer irgendwelche Shooter auf der PlayStation gespielt habe. Und du siehst ja dann immer, wer dich gekillt hat, so, ja. So und dann siehst du halt, wie der da sitzt. Und in dem Moment, wo er halt schon nicht wegrennt, sondern einfach da sitzen bleibt und am besten noch ein Scharfschützengewehr in der Hand hat, dann kotzen die Wichser mich so an, gerade bei so Maps, weiß ich nicht, du spielst eine Map, die um ein Haus herum sich dreht und du gehst ins Haus, aus dem Haus raus und der sitzt halt einfach nur da und wartet, bis irgendeiner da mal für 2 Minuten sich hinter dem Sofa versteckt und das hat mich immer sehr genervt. Aber es ist nicht verboten so. Also wenn man das turniermäßig spielt, ist das erlaubt, nur der wird halt wenig Kills haben, denke ich mal, oder? Ja, doch, wenn man es kann, ist ein AWP-Schütze in Counter-Strike zum Beispiel schon sehr, sehr wichtig. Aber da brauchst du noch eine relativ offene Map, also sobald du da so in so eine Hausgegend bist. Ja, das macht eigentlich einen guten AWP-Schützen nicht so viel aus. Echt? Kann der so viele Kills landen, obwohl er sich da... Ja. Okay. Naja, da bin ich einfach zu schlecht für. Also ich schaffe... Hab bei anderen Hobbys. Zum Beispiel Hoffenheim und Leipzig, aber wir haben ja über Leipzig schon ein bisschen gesprochen. Hoffenheim ist vielleicht noch kurz erwähnenswert, weil letztes Jahr so mit einem blauen Auge davongekommen, jetzt soll es wieder vorangehen. Hat aber auch so, Hoffenheim hat auch so ein bisschen dieses Image, dass man sich tolle Spieler kauft ständig und was aufbaut, so ein bisschen verloren und hängt so ein bisschen in der Wirklichkeit fest, hat man das Gefühl, wa? Ja, absolut. So richtig vorwärts geht's für die nicht mehr seit ein paar Jahren und der Nagelsmann verspricht jetzt so ein bisschen wieder einen Fortschritt, sag ich mal. Also junger, sehr, sehr, sehr junger Trainer, der aber akribisch arbeitet und enorm taktisch seine Mannschaft zu schulen versucht, hat ja auch gesagt, dass er deutsche Spieler möchte, damit die sprachlich nicht die Probleme haben und damit die leichter verstehen, was er eigentlich von seinen Spielern erwartet. Ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Das sah heute gegen Leipzig stellenweise ganz okay aus, muss man sagen, aber zu leicht Tore kassiert, muss man sagen. Absolut, ja. Bin mal gespannt, wo es da hingeht, aber Sie werden wahrscheinlich auch so in den Abstiegsregionen sich aufhalten, aber ich glaube, so extrem zittern wie letztes Jahr müssen sie nicht. Ich denke mir, dass sie so 25., 26. Spieltag dann durch sind, würde ich mal behaupten. Ich denke auch. Ja, ja, doch. Jetzt haben die nächste Woche oder in zwei Wochen, wo geht's da hin? Nach Mainz, okay, das ist machbar, aber auch nicht leicht in Mainz. Dann geht es gegen Wolfsburg. Zu Hause, das ist dann schon eine kleine Standortbestimmung. Das sind so Vereine, mit denen die sich messen müssen, diese zumindest mal jetzt, da dürfen sie jetzt nicht viel verlieren, sage ich jetzt mal in den nächsten beiden Spielen. Das sollten, also nach drei Wochen sollten sie so 4 Punkte haben, denke ich mal. Darmstadt dann, ja, also die können so einen 7-Punkte-Start hinlegen, wenn ich jetzt die ersten 4 Spieltage mal heranziehe, weil Darmstadt ist für mich so fast schon ein sicherer Sieg für viele Bundesliga-Vereine in dieser Sollte Saison. So sein, leider, ja. So, jetzt zum Schluss muss ich natürlich noch kurz was über meine Mannschaft loswerden. Ich denke mal, du wirst keinen Zweitliga-Fußball gucken. Zeit fehlt dazu, ne? Dann nehme ich mir andere Sachen vor. Ich gucke natürlich mir Zusammenfassungen zwangsläufig von allen Sachen an auf SSNHD. Machst du wirklich? Aber, mach ich wirklich. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das so im Gehirn abspeichere, dass ich dir jetzt dazu jeden Torschützen mit Vorlagengeber nennen könnte. Ne? Nee, das ist klar. Aber ich finde, also ich bin jetzt 3 Spieltage drin in dieser zweiten Liga. Das ist schon eine scheiß Fußballkacke, die man sich da angucken muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist halt alles so viel kleiner, ne? Es ist alles so viel kleiner. Nee, wir hatten jetzt noch Glück, dass das erste Spiel halt zu Hause auf ausverkauftes Haus gegen St. Pauli, dann in Düsseldorf, auch geile Stimmung. Ja. Jetzt, aber Sandhausen, das ist halt dann wirklich schon, ich meine, das ist der kleinste Verein, glaube ich, in der zweiten Liga. Von daher ist es dann auch wieder ein krasses Gegenteil von dem, was wir bislang erlebt haben in Stuttgart. Aber das ist natürlich schon eine Ansage, wenn du dann auf einmal bei so einem Dorfclub da rumkickst und mit der besten Mannschaft dann trotzdem spielen musst. Ja, Stuttgart hat das große Problem, dass sie von vielen Vereinen so als das Bayern München der zweiten Liga angesehen werden. Und wenn man sich jetzt aber angeguckt hat, wie die in der ersten, also in der letzten Saison in der ersten Liga gespielt haben, verstehe ich überhaupt diesen Rückschluss gar nicht. Weil Stuttgart hat für mich immer sehr kopflos nach vorne gespielt, ja, und auch nach hinten verteidigt. Also sie haben eine sehr, sehr schlechte Innenverteidigung gehabt, die nicht besser geworden ist, ja. Also der Sama, der mag Potenzial haben, gar keine Frage, ist extrem jung, aber ist keine Verstärkung für die Innenverteidigung. Der Sunic, ey, der, das ist für Unding, dass der in der Innenverteidigung steht. Und man muss sich wirklich fragen, wie schlecht eigentlich der Kaminski sein muss, den sie verpflichtet haben für die Innenverteidigung, dass er nicht spielt. Ich fand das so schön, auf Twitter hat einer geschrieben, also wenn Kaminski noch schlechter ist als Sunic, dann muss der bei Olympia irgendwie, oder muss der beim Schwimmen gemacht haben davor oder irgendwas. Und das spiegelt auch mein Gefühl wieder. Also wenn wir wirklich keinen besseren Innenverteidiger haben wie Sunic, dann wird's problematisch. Klar, der Baumgartl kommt zurück, aber der ist auch erst 20. Ich meine, was willst du von so einem Typen erwarten? Der wird jetzt auch nicht dafür sorgen, dass der VfB bombenfest steht. Also du brauchst da schon 2 gute Spieler und eigentlich finde ich die Variante, dass man einen Erfahrenen an die Seite eines großen Talents stellt, immer gut. Und das wäre ja wahrscheinlich jetzt auch der richtige Weg gewesen, um einen Timo Baumgartl groß zu machen. Oder zu stärken, so muss man sagen. Angeblich wollen sie so einen Franzosen holen, 20-jährigen Franzosen. Pavard heißt der, spielt für, oder ist das ein Belgier, der für Lille spielt? Irgendwie so. Nee, das ist ein Franzose. Ich glaube, es ist ein Franzose, der für Lille spielt, 20 Jahre alt ist und angeblich ein großes Talent sein soll. Ja, soweit man das halt sagen kann mit 20 Jahren. Und den wollen sie unbedingt verpflichten, aber es ist halt auch wieder ein sehr junger Innenverteidiger. Also du hast, weißt du, wieder das Problem, dass du hoffen musst, dass der halt einschlägt, dass er sich findet mit seinem Mitspieler, wer auch immer das dann ist, Sama oder Baumgartl. Das ist schon, also mir würde es natürlich auch wohler sein, wenn da der Großkreuz hinten mitmischen würde, weil der Kleine ist auch noch völlig von der Rolle, find das erbärmlich. Ja, stabilisiert ja dann auch ein bisschen, ne? Alleine von der Präsenz seinerseits würde das stabilisieren. Ja, also ich habe auch viele Schwächen bei Großkreuz in der Rückrunde erkannt, also der hat der Mannschaft natürlich geholfen, aber der ist auch nicht jetzt, das ist nicht der Heilsbringer für den VfB. Und Luukay möchte den ja eher so auf der linken Seite einsetzen, im Mittelfeld, hat er gesagt, weil er der Meinung ist, dass Großkreuz mit seiner Offensivkraft der Mannschaft mehr helfen kann als mit der Defensivstärke, weil ich verstehe das, weil eigentlich hast du mit Klein einen sehr guten Rechtsverteidiger für die zweite Liga. Aber der ist noch überhaupt nicht im Tritt. Ich weiß nicht, ob das an dieser Euro liegt, die ihm noch nachhängt, oder ob der keinen Bock mehr hat. Der wollte ja eigentlich weg vom VfB und hat dann gesagt, nee, ich bleib doch. Das ist doch jetzt hier meine Aufgabe, mit dem VfB wieder aufzusteigen. Das ist merkwürdig. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass Stuttgart mit dieser Favoritenrolle eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Das heißt, die Mannschaften, gegen die die spielen, verhalten sich ähnlich wie Bundesligamannschaften gegen Bayern. Sie ziehen sich sehr weit zurück, überlassen dem VfB das Spiel, aber sie können gar kein Spiel aufbauen. Sie haben gar nicht die Qualität dazu, offensiv gute Spielzüge zu zeigen, weil sie überhaupt nicht ballsicher sind, nicht passsicher sind, oft Bälle vertändeln, schlechte Zuspiele und so kommen die überhaupt nicht richtig zu Chancen. Und dann kommt's, sie sind extrem anfällig für Konter. Sprich, ja, das stimmt. Die müssen das Spiel machen, was sie nicht können, aber versuchen. Und dann spielen sie halt ständig irgendwelche Fehlpässe, laufen dann in einen Konter und häufig schließt der Gegner den dann erfolgreich ab oder das ein oder andere Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Schießbude der Liga waren oder so, also so jetzt ist es jetzt auch nicht. Aber es gab so viele extrem brenzliche Situationen für Stuttgart und die müssen fast glücklich sein, dass sie 6 Punkte auf dem Konto haben. Also es hätte für den VfB jetzt auch gut sein können, dass die erst 2 Punkte auf dem Konto haben. Gegen St. Pauli war absolut Glück, dass sie das Ding noch umbiegen, kurz vor Schluss. Gegen Düsseldorf, ja, war eine unglückliche Niederlage, aber es war jetzt auch nicht so, dass Stuttgart Düsseldorf irgendwie im Griff hatte, so richtig, sondern es war ein eher ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den VfB. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber ja, so läuft's halt. Und jetzt gegen Sandhausen, da hast du auch Glück, dass du das Spiel nicht nur unentschieden spielst, sondern dass du so einen Gentner hast, der aus allen Lagen trifft und dich dann da noch irgendwie über die Zeit rettest. Also, so richtig optimistisch bin ich nicht nach den ersten 3 Spieltagen. Aber ich sehe dann, auf das wollte ich am Anfang schon hinaus, die anderen Pfeifen, die da mit rumgurken, dann denke ich mir, okay, das muss auf jeden Fall für einen Platz unter den ersten 3 reichen, weil die anderen sind halt noch blinder, die in der zweiten Liga rumgurken. Hannover hat natürlich viele beeindruckt und alle sprechen von der besten Offensive und so. Da, ganz ehrlich, ich sehe bei Hannover echt noch so ein bisschen das Ballflachhalten-Ding. Bei Braunschweig auch, da bin ich noch nicht endgültig überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hannover hat mit Sicherheit auch gute Aufstiegschancen, gar keine Frage. Aber ich finde, diese extreme Euphorie, die sich bei manchen breit macht, kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach das Gefühl, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist, wie sie jetzt in den ersten 2 Spielen aufgetreten ist. Jetzt im 2. Spiel hat man gesehen, wenn du mit Bochum auch eine spielstarke Mannschaft gegen die stellst, dann kriegen die auch ihre Probleme. Hätten das Spiel zwar gewinnen müssen gegen Bochum, weil 2 Lattentreffer waren es, glaube ich, und oder nee, 2 Elfer wurden nicht gegeben und dann Harnik, der in bester Stuttgarter Manier dann noch so eine 100%ige versemmelt, also so wie es nur Harnik kann im Endeffekt. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass Stuttgart da den Aufstieg schafft, ja, nach einem Jahr. Nur ich weiß gar nicht, was das dann bringen soll, weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man in Stuttgart die richtigen Rückschlüsse zieht. Ich habe immer noch das Gefühl, alle denken, wir gehören da eigentlich nicht hin. Das war nur ein Unfall. Dieses Trainer entlassen und ja den Dutt rauswerfen, so alles gut und schön, aber irgendwie fehlt mir da so eine Änderung des Gesamtkonzepts. Weißt du? So, wir fangen nochmal bei null an. So, wir nutzen das jetzt, um nochmal einen Strich drunter zu machen. Zur Reinigung sozusagen, wie ich eben auch sagte. So eine Grundreinigung. Ja. So das Ding. Ja, weil, ich meine, es muss ja jemandem außer mir aufgefallen sein im Verein, dass so ein Sunjic einfach ein ganz, ganz schlechter Innenverteidiger ist. Jetzt baut man den aber da in dieser Mannschaft ein und behandelt den als, also Luukay hat gesagt, Sunjic und Sama sind gesetzt. Das ist ja schon eine Aussage nach dem 2. Spieltag. Das hat er vor dem 3. Spieltag gesagt. Und der hat ja auch schon einige Böcke gehauen da. Insua, klar, das ist ein top-linker Mann und so, aber das reicht halt nicht aus. Also du musst in der Innenverteidigung, brauchst du bessere Leute. Und da hätte ich halt die Chance vielleicht genutzt, dann solche Spieler konsequent abzuschieben. Ich weiß halt auch nicht, ob es wirklich überhaupt keine Interessenten vielleicht gibt für solche Spieler. dass du die noch nicht mal für umsonst irgendwie abschieben kannst oder so, sondern dass einfach kein Mensch solche Spieler verpflichten möchte. Das besteht natürlich auch das Risiko. Ja, das Positive ist, denke ich mal, dass du so Leute hast wie Terodde. Ich glaube, der kann auch bei einem möglichen Aufstieg mal Gold wert werden für den VfB. Das ist für mich ein sehr, sehr, sehr interessanter Stürmer. Dem traue ich noch einiges zu. Ja, und ich finde auch den Özkan jetzt sehr, sehr gut, den Lukai da ins kalte Wasser geworfen hat für Maxim. Wie siehst denn du das eigentlich? Hast du ja ein bisschen mitgekriegt, dass der Lukai den Maxim draußen lässt? Das sollte ja eigentlich unsere Nummer 10, unser Spielmacher sein. Es ist natürlich irgendwie so ein Ritt auf der Rasierklinge, oder? Dass du den vermeintlich technisch besten Spieler so degradierst gleich zu Beginn? Na gut, man weiß ja nicht, was vorgefallen ist in dem Fall, ne? Nichts. Ich kann ja sagen, natürlich kannst du gleich antworten, aber nur damit du das so ein bisschen einschätzen kannst. Lukai stört sich daran, dass Maxim zu wenig in der Defensive mitarbeitet. Also es ist halt ein Spieler, der in der Offensive sehr, sehr viel Wirbel veranstalten kann, sehr, sehr kreativ ist, aber eher ein Spieler, der in der Defensive, ich kann es nicht richtig beurteilen, die Spiele, die ich jetzt von ihm zuletzt gesehen habe, die waren eigentlich ordentlich, auch in der Defensive nicht herausragend, aber auch nicht viel schlechter als andere Spieler. Aber das ist Lukais Problem, dass sich ein Maxim zu wenig mit in die Defensive einbringt. Tja, aber so ist Lukai, der greift da halt hart durch, ne? Ja, stimmt, du kennst den ja noch aus Gladbacher Zeiten. Ja. Hat er da auch so Leute degradiert? Ja, Rösler und sowas, ne? Also das war schon damals so auf jeden Fall. Also würdest du das jetzt... Ja, aber ich schwanke halt noch, ob Maxim zu wichtig sein könnte in dieser Saison für den VfB, weil er halt einfach so ein Spieler ist, der definitiv den Unterschied macht in der zweiten Liga. Und dann denke ich mir so, okay, du bist klarer Favorit, ja, das, auch wenn Lukai sagt, ja, das wird schwer und so, der kann das bestimmt super einschätzen, aber du kannst ja das trotzdem nicht von der Hand weisen, dass Stuttgart überall als klarer Favorit anreist und so werden die Mannschaften auch gegen Stuttgart spielen. Und wenn du dann halt einen Spieler hast, der mit Einzelaktionen deine Mannschaft in Führung bringen kann, kannst du doch froh sein, dass du so einen Maxim hast. Das ist halt mein Gedanke. Und warum das nicht in Kauf nehmen, dass so ein Spieler defensiv nicht so mitarbeitet wie vielleicht so ein Özkan, weil, um es jetzt mal mit Bayern zu vergleichen in der ersten Liga, da ist ein Ribéry jetzt auch nicht die Kampfsau in Sachen Defensive, aber das wird halt aufgefangen. Sicher. Die Frage ist halt, ob man das nicht auffangen kann mit so einem Gentner, der dann halt einfach, vielleicht müsste der dann einen Ticken defensiver agieren. Und der Hosogai, oder wie der Vogel da heißt, den sie aus Berlin geholt haben, der ist ja auch in der Defensive, ordentlich, sage ich jetzt mal, für Zweitliga-Verhältnisse. Also das denke ich mir halt so, was will Lukai, oder will er damit zu den anderen zeigen? Bei mir ist keiner sicher, oder das ist das, was ich mich so ein bisschen frage. Also was will er damit bezwecken? Wenn es wirklich nur darum geht, mit der Defensivarbeit, würde ich mich trotzdem für den offensiv besseren Spieler entscheiden, in der Stuttgarter Situation aktuell, weil da hapert's. Ja, na klar. Du guckst ja gar keinen Zweitliga-Fußball, merke ich doch. Du bist ja gar nicht emotional involviert in Sachen. Ja, aber soll ich dir sagen, wenn man so weit oben spielt, dann ist die zweite Liga halt nicht mehr so das, was man sich vorstellt. Ich bleib mal ganz locker. Vom Tabellenplatz her ist Stuttgart immer noch besser als Gladbach. Wir sind Dritter. Ja, Glückwunsch. Danke. Vor uns sind nur Hannover und Braunschweig. Das sind nur Nuancen, die da fehlen, Alter. Nur Nuancen. Aber Braunschweig mit 3 Siegen gestartet, hätte ich auch nicht so gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, besonders auch heute in der Deutlichkeit, ne? Ja. Extrem, also. Bei Braunschweig bin ich mal gespannt, ob die das halten können. Also mein Top-Favorit auf Platz 1 ist Hannover, ganz klar. Wie gesagt, ich glaube schon, dass die nochmal eine Delle drin haben werden. Die werden jetzt hier nicht durchmarschieren oder so, aber ich denke, Hannover wird den ersten Platz holen und dann man muss Braunschweig wahrscheinlich mit dazu zählen zu den Aufstiegskandidaten, nachdem was man nach den ersten 3 Spieltagen gesehen hat, aber in der zweiten Liga geht es so schnell, dass du auch wieder nach unten rutscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da oben festbeißen. Ich weiß auch nicht, aber die schließe ich irgendwie aus. Stuttgart natürlich ganz klar dann ein Kandidat für einen Aufstieg. Bochum, Düsseldorf hat mich auch überzeugt. Die spielen jetzt noch am Montag gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern wahrscheinlich ein bisschen überraschend, dass die so weit unten stehen. Auch St. Pauli hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber das sind so die Vereine. Fürth vielleicht noch. Fürth ist mit Sicherheit auch eine Mannschaft, die immer zu nennen sein muss, wenn es um die Aufstiegskandidaten geht. Aber die werden es schwer haben gegen so Vereine wie Stuttgart, Hannover. Ja, das Bochum, wie gesagt, das sind so meine drei Tipps in Sachen Aufstieg. Bochum dann Relegation oder Stuttgart Relegation, einer der beiden. Ja, aber wie gesagt, so vom Bauchgefühl. Ich habe mir das so schön vorgestellt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hatte eine gewisse, in Stuttgart herrschte auch so eine Euphorie nach dem Abstieg, die ganz ungewöhnlich war. Und ich habe das auf Twitter mal geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass das so ein Hunger nach Erfolg ist. Weißt du, dass man mittlerweile gewillt ist, in der zweiten Liga erfolgreich zu sein, nur um Siege zu mitjubeln zu können. Aber wenn du das dann halt so siehst, wie schlecht diese zweite Liga spielt, ja, also es ist einfach. Ich gucke mir ja auch andere Spiele da an. Das ist nicht nur Stuttgart oder die Stuttgarter Spiele. Das ist alles auf so einem scheiß Niveau. Da kriegst du echt das Kotzen. Da ist sowas wie Hannover oder Bochum mal eine schöne Abwechslung. Aber wenn du das dann so siehst, da musst du schon Hardcore-Fan sein, um das jede Woche mitmachen zu können. Also, ja, die Euphorie ist bei mir nicht ganz weg. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auch auf das Heidenheim-Spiel. Weil meine Prämisse ist ja folgende. Ich habe mir überlegt, eine Dauerkarte zu holen. Mhm. Und weil so günstig kommst du nie wieder eine Dauerkarte. Und dann habe ich mir aber gedacht, diese Anschlusszeiten sind so unglücklich, das kann gut sein, dass ich dann nicht jedes Spiel gucken kann. Jetzt mache ich so, ich gehe so lange ins Stadion, solange der VfB gewinnt. Und okay. Also ihre Heimspiele. Am ersten Spieltag habe ich schon fast gesagt, Mensch, das ging ja schnell. Aber dann biegen die das Ding noch um und jetzt habe ich mir für Heidenheim eine Karte gekauft. Und wenn sie das Ding gewinnen, kaufe ich mir fürs nächste Heimspiel auch wieder eine Karte. Und so weiter und so fort. So mache ich das jetzt. Und wenn ich wirklich in der ersten oder in der Hinserie alle Heimspiele da mitmache oder bis auf eins, dann hole ich mir so eine Rückrundendauerkarte. Gar keine Frage. Ja. Und ich möchte das ja miterleben, weißt du, so eine erfolgreiche, in Anführungsstrichen, Zeit in der zweiten Liga. Aber sie fühlt sich nicht erfolgreich an, sondern das fühlt sich halt so alles verkrampft an und die wirken so ängstlich, diese Mannschaft. Das ist so, man möchte die immer schütteln. Ja, immer noch möchte ich die schütteln und sagen, Leute, wacht auf, ihr seid Bombenfußballer, also viele von euch sind gute Fußballer. Spielt einfach, was ihr könnt und ihr werdet Erfolg haben. Oder zumindest mal nicht in der zweiten Liga spielen. Wenn so ein Spieler wie Gentner, ich sag dir eins, der würde bei Wolfsburg immer noch in der Startelf stehen. Bin ich mir sicher. Der würde selbst auf Schalke in Start. Ich glaube, Schalke wär froh, wenn sie so einen Spieler hätten. Also der ist einfach extrem torgefährlich und spielstark, also so. Und aber diese Angst, die du da spürst, das habe ich so noch nie erlebt bei meinem Verein. Die haben so einen Schiss zu versagen. Das spürst du bei jeder Situation, wenn die den Ball haben, wenn sie verteidigen müssen. Es ist nur Angst, immer Angst. Und es gibt noch einen, der da so ein bisschen raussticht, das ist Mitch Langerak, der da abgeht wie so ein Schnitzel. Also den musst du mal beobachten, also, wenn du da die Möglichkeit hast. Ich hatte die Möglichkeit ja, als ich hinterm Tor saß, ja. Wie der abgeht da die ganze Zeit, das ist eine Wonne. Also Mitch Langerak ist der Einzige, der da noch so ein bisschen was Positives ausstrahlt, wobei er auch einen riesen Klops sich geleistet hat gegen Sandhausen, als er da durch den Strafraum segelt und auch wieder nur der Schwäche der Sandhausener oder Häusener oder was weiß ich, wie die sich da denn zu verdanken ist, dass sie da kein Tor gemacht haben. Ja, was sagst du, diese zweite Liga wird ja wieder mal als extrem attraktive Liga aufgebauscht. Siehst du das ähnlich oder? Das sagen sie jedes Jahr irgendwie, ne? Langsam nervt es. Hast du ein Interesse an dieser zweiten Liga, oder? Nee. Soll ich sagen? Nee, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich würde mir diese Liga auch nicht angucken, wenn die Stuttgart da spielen würde. Ja. Du würdest zieht mich nicht. Was ist deine Prognose für meinen Verein? So insgesamt ja, oder mittelfristig? Die müssen im ersten Jahr um Platz eins oder zwei mitspielen, weil sonst sind alle enttäuscht. Und ich glaube auch, dass sie das vom Kader her auch müssten eigentlich. Ja, das denke ich auch, aber ich meine jetzt so mittelfristig, jetzt gehen wir davon aus, sie steigen auf. Dann muss man sich erstmal wieder akklimatisieren, wirklich, weil das wird richtig schwer dann mit den Geflogenheiten dann auch wieder mit einem kleineren Kader dann zu überlegen. Aber ich denke, die Region ist eigentlich dafür gemacht, dass da irgendwo wieder Erstliga-Fußball und auch erfolgreicher Erstliga-Fußball gespielt wird. Also ich hoffe, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass man sich da irgendwie so ein bisschen an Köln orientiert. Gladbach ist, denke ich mal, da lief vieles zu optimal für die Gladbacher, dass man sich da vielleicht nicht unbedingt mit vergleichen kann. Aber so wie es die Kölner gemacht haben, ist, glaube ich, machbar für Stuttgart. Und jetzt habe ich heute gelesen, jetzt sind sie ja auch noch dran an so einen Portugiesen. Mané heißt der. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Kennst du den, Carlos Mané? Kennen tue ich den nicht. Ja, pass auf, der soll angeblich auch wieder so ein Megatalent sein. soll für fünf, also kostet für irgendwie 5 Millionen, soll kommen und für die rechts, für rechtsaußen, für die Außenbahn ein bisschen mehr Dampf machen, weil da muss man auch sagen, dieser Jean Zimmer, das ist ja eine absolute Pfeife. Also das ist so ein lahme Sau da. Also, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, ich wusste schon gar nicht, warum sie den verpflichtet haben. Da hieß es halt, ja, der ist talentiert und so, aber nach den Spielen, die ich bislang von ihm gesehen habe, also da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ja, also das würde ich mal gut finden, wenn sie da noch jemanden holen, der ein bisschen Dampf macht über die Seite. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn man noch, also diesen Japaner, den man geholt hat für den Sturm, der soll ja auch sehr, sehr gut sein. Ich habe mir auf YouTube ein bisschen was angeguckt, der war auch sehr gut, aber was ich hinaus wollte ist, ich hätte auch nichts dagegen, wenn man sich halt einfach nochmal so einen etablierten Spieler irgendwie angeln könnte, der vielleicht in der ersten Liga zu keinen Einsatzzeiten kommt oder von mir aus in der zweiten Liga viele Spiele gemacht hat. Weißt du, einfach um so eine gewisse Abgebrühtheit mit in diese Mannschaft zu bekommen, die so ein Gentner dann zum Beispiel hat. Das fehlt mir noch irgendwie. Ich sag immer wieder gerne, Tobias Lewis fällt mir da immer wieder ein. Das ist so jemand, kein mega Fußballer, aber ja, hätte nichts dagegen, wenn der mit am Start wäre. Ja gut, Pacho. Ich merke schon wieder, du baust schon wieder ab. Tja, irgendwann ist Schluss, ne? Ist der Akku leer, ich bin ein alter Mann. Was willst du erwarten? Ich fahre jetzt ein Auto mit Sportfahrwerk, das geht am Rücken. Gehst du halt noch fahren? Bestimmt. Wo fährst du denn hin? Wow, vielleicht nochmal zu Meckes oder so? Echt jetzt? Warum nicht? Ey, ich habe so viel abgenommen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee, du teilst doch nicht, dass ich da trinke ich einen Kaffee. Da fresse ich mich nicht voll. Nee, da vollfressen geht ja eh nicht. Aber ich... Na doch. Ich bin... Doch. Ja, aber du bist du danach nicht gleich wieder hungrig? Naja, also wenn ich von Vollfressen rede, dann rede ich von Niveau, wie wir es bei der Bundeswehr gemacht haben. Wer mehr Cheeseburger isst, bezahlt alle. Das ist ein schönes... 27. Was? Boah. Nee, also 25 hätten gereicht zum Gewinn. Seitdem ich diese Hätte ich auch Verstopfung. Ach, kriegst du davon Verstopfung? Ich würde Durchfall kriegen wahrscheinlich oder kotzen müssen. Ja, kotzen muss ich dann aber auch. Aber scheiß drauf, der musste irgendwie 52 Euro bezahlen. Wie lange hast du denn gebraucht für 25? 2 Stunden, 3 Stunden. Boah, Alter. Aber da haben sie noch nicht mal 1 Euro gekostet. Da haben sie 1 Euro gekostet. 25 Cheeseburger, du bist ja wahnsinnig. Nee, aber was ich hinaus wollte, ich habe ja, seitdem ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe, da achtest du halt dann, das ist immer so, weißt du, wenn du Sport machst, dann denkst du so, ich fuck das jetzt hier nicht ab mit Süßigkeiten und so. Weil du gibst dir da halt die Kante 3 Stunden in dieser Scheißbude und wenn du dann rausgehst und frisst ein Eis, dann war es halt für den Arsch. So. Ja. Und also zum ersten Mal habe ich wirklich viel abgenommen, ohne jetzt so ein klassischen Diätplan zu haben oder so. Mhm. Ja. Und zwar kann ich jetzt ja mal sagen, ich bin ins Fitnessstudio gegangen mit 107 Kilo und bin jetzt aktuell auf 97 Kilo zurückgefallen. Ja, nice. Und sehe echt geil aus. Ja, natürlich. Aber das tust du ja immer. Da ist ja, das Gewicht ja nicht ausschlaggebend. Ich gucke mich so gerne nackig an gerade. Das gibt's gar nicht. Ach, und ist es wieder so weit? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass mich viele auch gerne nackig angucken. Besonders in deiner direkten Umgebung gerade. Das weiß ich nicht so richtig. Aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach dem Solarium lasse ich manchmal vorne den Schlüpper so ein bisschen weiter raushängen, damit die Ladies sehen, was ich zu bieten habe, wenn du verstehst, was ich meine. Pass mal auf, du gehst nachher ins Schlafzimmer, machst dich ganz nackig, stellst dich davor, so die Hände in die Hüfte und fragst dann, ey, was geht? Guckst du mich gerne nackig an? Die sagt immer, ich habe eine Macke. Es ist, weil ich übertreib's dann auch. Aber deine Frau ist doch nicht so konservativ. Nein, überhaupt nicht. Die macht sich darüber mich lustig. Ja, das ist genau das Gegenteil. Aber wenn ich zum Beispiel ins Freibad gehe, dann denke ich immer, oh Gott, die ganzen Mütter, die gucken da ja immer. Dann sage ich so, Melli, sag mal, gucken die da immer? Und dann sagt die, nee, du hast doch eine Macke. Und dann sage ich, jetzt guck doch mal, ob die gucken. Und dann das kommt mir nämlich immer so vor. Was meinst du, wie die gucken, wenn du jetzt aus diesem perlweiß gepflegten, super Innenausstieg Karre aussteigst, wo gerade noch so Musik rausströmt. Vor allem Musik hinten. Mit der 80er-Jahre-Fliegerbrille da aussteigst, mit deinem perlweiß Lächeln. Brooklyn Bounce hinten auf dem schwarz getönten Schein. Yeah. I'm ready to bounce. Get ready to bounce. Das ist das. Das wird. Da bringst du mich auf eine Idee. Ich glaube, ich gehe auch noch eine Runde fahren nachher. Du lachst, aber es ist so. Man muss es einfach machen. Ja, eben. Scheiß drauf, ne? Ja, also ich muss wirklich sagen, Das ist so ein tolles Gefühl, wenn man sich sportlich betätigt. Du kennst das nicht, weil du nie fett oder dick warst oder so. Ja. Bist du übergewichtig? Nee, aber... Da sagst du, es könnten 10 Kilo runter. Ja. Achso, dann musst du mal was machen, Pocho. Ja. Für wen? Ja. Jetzt komm nicht mit dem Argument, fick dich. Nee, das würde ich niemals sagen, weil... Ich mach's ja auch nicht für mich, ich mach's für alle anderen. Kriegst du alle Ladies, ist alles gut. Ja, also. Genau. Alle Ladies, so sieht's aus. Gut, Pocho, das war's. Wir gehen jetzt alle ins Bett. Tschüssi. BB's back. Pocho, und du musst diesen Podcast, die letzten 3 Minuten musst du dir jetzt anhören. Die spiele ich nur für dich. Da habe ich einfach noch Brooklyn Bounce hinten mit dran gehangen. Was denn? Are you ready to bounce? Nee, Loud and Proud. Oh ja, auch schön. Ich meine, jedes Lied ist eigentlich gleich. Ist der gleiche Beat halt immer wieder. Ne? Aber ja. Immer wieder schön. Alle Titten sind auch rund.